Omega Tau, Wissenschaft und Technik im Kopfhörer. Ausführliche Gespräche mit Menschen, die was wissen. Bisherige Episoden, Kontakt zum Team und alles weitere auf omegataupodcast.net. Hallihallo, herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Omega Tau. Dieses Mal geht es um Luftrettung. Ich war bei der DRF Luftrettung und habe mich da ausführlich über das Thema informiert. Entstanden ist das Ganze so, dass ich letzten Herbst mal aus einem anderen Grund in Ludwigsburg-Pettenville auf dem Flugplatz war und habe dann da die Station der DRF gesehen, bin dann da einfach mal kurz vorbeigelaufen, habe gefragt, wie es aussieht mit möglicherweise Podcast zu dem Thema aufnehmen. Die haben mich dann verwiesen an die Pressestelle bzw. den Stationsleiter. Da haben wir uns dann unterhalten und haben einen Termin gemacht und ich bin dann eben, glaube ich, Dezember letzten Jahres in Ludwigsburg, in Pettenville auf dem Flugplatz auf der Station von Christoph 51 vorbeigegangen und habe mich da ausführlich mit dem Stationsleiter und Pilot Thomas Roth und dem ärztlichen Leiter Gregor Lichy unterhalten. Diese zwei Gespräche sind der erste Teil unserer Episode hier. Ich habe dann im Nachhinein erfahren, dass es manchmal auch möglich ist, dass Vertreter der Presse auch mitfliegen. Und das könnt ihr euch sicherlich vorstellen. Dann habe ich da nochmal nachgefragt und war dann da eben in Kontakt mit Tobias Faut von der Pressestelle der DRF, auch in Stuttgart. Und ja, es hat sich dann tatsächlich als möglich herausgestellt. Und ich bin dann Anfang Februar diesen Jahres in Leonberg auf der Station vorbeigegangen, den ganzen Tag lang bei Christoph 41 und bin dann da eben viermal mitgeflogen. Und diese Mitflüge und die entsprechenden Aufnahmen davon machen den zweiten Teil unserer Episode aus. Und da habe ich eben dann mit dem Pilot Michael Klippert, mit dem Arzt Pavel Kresek und mit dem Rettungsassistent Thomas Offenhäuser geredet. Insofern eine relativ längliche Episode. Die beiden Interviews am Anfang sind ungefähr 2 Stunden 20 und dann nochmal eine gute Stunde alles rund um den Mitflug. Ich finde es extrem spannend, weil eben auch wieder mehrere Themen und Perspektiven zusammenkommen, also Fliegerei, Medizin, Rettungswesen, coole Sache und ich hoffe euch gefällt es auch. Anfangen tun wir eben mit den beiden Interviews und da konkret mit Gregor Lichy. Ja, mein Name ist Dr. Gregor Lichy. Ich bin der leitende Hubschrauberarzt hier auf der Station in Pettenville auf dem Intensivtransport- und Rettungshubschrauber Christoph 51. Mhm. Okay, wir reden nachher über das Medizinische noch im Detail. Jetzt reden wir erstmal über das Allgemeine. Du hattest gerade schon gesagt, Christoph 51, woher kommt denn der Name Christoph? Christoph ist ursprünglich der Schutzpatron der Reisenden und aus dieser Überlegung raus wurden in den 70er Jahren, als die Rettungshubschrauber installiert wurden und als das sind ja mittlerweile knapp über 40 Jahre, dass wir Luftrettung in Deutschland haben, wurde beschlossen, eben diesen Namen Christoph als das Rufzeichen für die Rettungshubschrauber zu wählen. Im Übrigen ist es auch im Österreich ähnlich, da wird das auch als Christophorus bezeichnet, hat der eine oder andere vielleicht schon mal gehört. In Deutschland ist der Rufname Christoph. Und das ist aber, also der Hubschrauber hat trotzdem noch ein reguläres Zulassungskennzeichen, Delta Hotel irgendwas. Richtig. Das heißt, das Christoph ist mehr ein Rettungsdienstinternes oder wird das auch in der Kommunikation mit der Luftfahrt? Also es ist so, dass der Hubschrauber ein normales Kennzeichen hat, so wie das üblich ist in der Luftfahrt. Das ist so hier in Deutschland durch mit einem D. Delta für Deutschland, dann kommt ein H-Hotel für Helikopter und danach eben nochmal ein Unterscheidungskennzeichen. Das ist ganz unabhängig von den Christoph-Rufnamen. Das bedeutet auch, dass wir hier, wenn wir unterschiedliche Hubschrauber da haben, es ist ja nicht immer derselbe da, die Maschinen müssen auch in die Werf, die Maschinen werden gewartet. Mhm. Und daher gibt es einen gewissen Austausch an den Maschinen. Wir sind aber trotzdem immer Christoph 51, wenn der ein anderes Kennzeichen hat. Das ist also mehr so eine sozusagen Aufgaben- oder Rollenbezeichnung. Diese Station hier in Ludwigsburg ist eben dann Christoph 51, egal welches Gerät sozusagen verwendet wird. Ganz genau. Okay. Ja. Das heißt, auch in der Kommunikation mit der Flugsicherung kommt dann das eigentliche Kennzeichen zum Einsatz? Nein, in der Kommunikation mit der Flugsicherung wird tatsächlich auch der Rufname genannt, als der Rufname, der eben an der Station zugehörig ist. Okay. Also in unserem Fall jetzt eben Christoph 51, wird dann in der Fliegerei nicht als 51, sondern als 51 gesprochen. Und damit sind wir auch erkennbar sofort am Funk als Rettungshubschrauber. Ja. Ich meine mich zu erinnern, dass gelegentlich mal einer von, weiß ich nicht, ADAC oder von euch über den Flugplatz Messelberg drüber fliegt und der meldet sich ja öfter mal mit Delta Hotel, aber da ist dann ja wahrscheinlich auch egal, da geht es ja nur darum, dass man dem nicht im Weg rumfliegt. Ja, genau. Es ist auch so, dass die Maschinen, wenn sie nicht als Rettungshubschrauber im Einsatz sind, wenn sie in einem Werftverkehr unterwegs sind, dann natürlich nicht mehr mit einem Christoph-Rufzeichen funken, sondern in dem Moment dann auch wieder mit ihrem regulären, weil da sind sie nicht im Auftrag als Rettungshubschrauber unterwegs. Sondern eben dann mit Funken, dann auch mit dem normalen Kennzeichen eben im Rahmen von dem Werksverkehr. Also ist dann fast eher so wie eine Lufthansa-Flugnummer, der sich mit Lufthansa so und so meldet. Ja, genau, so mehr oder weniger. Alles klar. Ich hatte hier noch aufgeschrieben, wie wahrscheinlich ist eine Unterbrechung dahingehend jetzt hier heute bei unserem Gespräch, weil die Kollegen weg müssen. Sie sind schon weg. Ja. Also die Wahrscheinlichkeit ist 1. Wie viele Einsätze pro Tag, ganz grob im Schnitt? Im Schnitt sind es bei uns 3 Einsätze am Tag. Okay. Und das ist jetzt heute der erste? Nein, es ist jetzt heute der zweite. Einsatz. Okay. Lass uns mal ein bisschen über die Organisation der Luftrettung in Deutschland generell reden. Es gibt ja mal mindestens 3 Parteien, von denen ich weiß. Deutsche Rettungsflugwacht, das sind wir hier jetzt gerade, über die reden wir gleich noch. Den ADAC und die Bundeswehr, wobei die sich entweder ganz draus zurückzieht oder schon zurückgezogen hat. Das weiß ich gerade nicht ganz genau. Hat sich zurückgezogen. Also dann sind es noch die 2 oder habe ich noch jemanden vergessen? Nein, es ist so, dass die Luftrettung in Deutschland von den 3 großen Betreibern, kann man sagen, abhängig ist. Zum einen von der DRF Luftrettung, das ist der Standort hier ja auch von der DRF Luftrettung betrieben, von der ADAC Luftrettung und von den Hubschraubern des Zivilschutzes. Aha. Die Hubschrauber werden betrieben dann über die Bundespolizei als Betreiber und dann eben mit entsprechender Anbindung an den Rettungsdienst. Die Bundeswehr selber ist in der Luftrettung nicht aktiv tätig. War sie ja aber früher. Also war die kennen wir, die Teppichklopfer. Richtig, ist richtig. Das ist allerdings eine ganze Weile her, dass die Bundeswehr im Rahmen der SAR-Hubschrauber, die auch als Rettungshubschrauber eingesetzt hat, das ist aber momentan oder es ist nicht mehr der Fall. Ja. Ja. Läuft es in Österreich und der Schweiz ähnlich? Das sind die Strukturen schon ein bisschen anders in Österreich und der Schweiz. In Österreich gibt es mehr Betreiber, die auch auf der privaten Ebene fungieren. In der Schweiz gibt es einen großen Betreiber, der weithin bekannt ist, die Rega. Es gibt aber da noch andere Betreiber, die da auch aktiv sind in der Schweiz. Es ist nicht ganz vergleichbar mit den deutschen Strukturen. Aber generell ist es schon so, dass der Staat quasi die hoheitliche Aufgabe rausgibt an Organisationen, die das können oder das sich bewerben? Das ist im Rettungsdienst so, je nachdem. Man muss dazu wissen, dass die Rettungsdienstgesetze Landessache sind. Also ein Rettungsdienstgesetz ist ein Landesgesetz und im Rahmen dieser Gesetzgebungen werden die Leistungsträger dann entsprechend aktiv. Mhm. Das ist im bodengebundenen Rettungsdienst, wie in der Luftrettung auch so. Ja. Okay. Gut, DRF an sich kennt jeder wahrscheinlich, zumindest vom Sehen, das sind die Rot-Weißen und nicht die Gelben. Genau. Erzähl doch mal ein bisschen was über den Verein. Also die DRF Luftrettung besteht zum einen aus der DRF Luftrettung Stiftung und eben einer gemeinnützigen Aktiengesellschaft und einem Förderverein. Okay. Also das heißt, dass die operativen Tätigkeiten werden über die gemeinnützige AG ablaufen. Das Gesamte läuft aber über eine Stiftung, die DRF Luftrettung Stiftung. Und die Unterstützung eben durch den Förderverein, DRF Luftrettung e.V. Förderverein. Förderverein heißt, man will gefördert werden. Also wie finanziert sich das Ganze? Die eigentlichen Einsätze, also das operative Geschäft, nennen wir es mal so, wird über die Krankenkassen, also die Kostenträger finanziert. Der einzelne Einsatz wird über die Kostenträger dahingehend finanziert, dass es eine gewisse Absprache gibt, je nach Standort, was die Flugminuten und auch die Vergütung der Flugminuten angeht. Darin beinhaltet es aber nicht zwingend die weitere Ausbildung des Personals. innovative Entwicklungen, Schulung, Simulator-Training, all das, was wir machen, um einen hohen Qualitätsstandard zu erreichen. Und um das auch wirklich adäquat abbilden zu können, ist es erforderlich, zusätzlich zu dem, was die Kostenträger für den eigentlichen Einsatz aufwenden, auch noch durch Fördermitglieder zusätzlich finanzielle Mittel zu generieren, um die hohe Qualität auch weiterhin bieten zu können. Ja, das heißt, da kann jeder Mitglied werden und spenden. Man kann bestimmt auch spenden, ohne Mitglied zu werden, vermute ich mal. Ja, die Mitgliedschaft hat allerdings den besonderen Reiz, dass man im Falle eines Falles auch aus dem Ausland zurückgeholt wird. Das beinhaltet nämlich auch eine Versicherung zur sogenannten Repatriierung bei medizinisch notwendigen Rücktransporten in die Heimat. Also das ist dann nicht nur eine Mitgliedschaft zur ideellen Förderung, sondern man hat, in Anführungszeichen, hat auch was davon. Man hat auch was davon, ganz konkret. Ganz genau. Außer dem guten Gewissen. Dann sollten wir mal vielleicht ein bisschen über das Material, das fliegende Material reden. Hier vor der Tür stand bis vor ein paar Minuten eine BK-117, die jetzt gerade unterwegs ist. Gibt noch andere Hubschrauber auch? Welche da vielleicht ein bisschen einen Überblick geben, welche da sind und was die verschiedenen Rollen sind? Also die ganz bekannten Hubschraubertypen in der Luftrettung in Deutschland in allgemein sind die BK-117, hast du schon angesprochen, die hier bei uns auch zum Einsatz kommt in Pattonville. Es gibt darüber hinaus noch die EC-135, das ist auch ein Hubschrauber, der sehr, sehr häufig in der Rettung eingesetzt wird. Es gibt mittlerweile ein Nachfolgemodell der BK-117, die EC-145. Und es gibt auch noch so ein bisschen den Exoten, die Bell 412. Das ist ein großer Hubschrauber, der auch bei etwas schwergewichtigen Patienten oder bei komplexen Spezialtransporten, wo viel medizinisches Gerät mitgeführt werden muss, zum Einsatz kommen. Ich kenne die Bell so ein bisschen unter dem Namen Intensivverlegehubschrauber. Ja, wobei auch die BK-117 bzw. die EC-145 als Intensivtransporthubschrauber, als sogenannter ITH eingesetzt wird. Das ist hier bei uns auch so. Wir hier am Standort sind ein sogenanntes Dual-Use-Konzept. Mhm. Wir sind Intensivtransporthubschrauber und Rettungshubschrauber in einem. Unser Fokus liegt darauf, Intensivtransporte durchzuführen, in den Situationen, in denen wir aber das nächstgelegene Rettungsmittel bzw. nächstgelegene Luftrettungsmittel sind, werden wir auch zu Primäreinsätzen hinzugezogen. Mhm. Dieses Dual-Use-Konzept ist auch mit Grund, warum wir diese BK-117 hier bei uns am Standort haben. Die BK-117 bietet für den medizinischen Versorgungsbereich mehr Möglichkeiten. Wir haben mehr Platz in der Kabine. Größer einfach. Genau, im Verhältnis zur EC-135 haben wir mehr Möglichkeiten, auch Spezialequipment mitzuführen. Und den Vorteil machen wir uns zunutze, so wie die anderen Kollegen. Es gibt noch weitere zwei Standorte, die eben auch dieses Dual-Use-Konzept verfolgen. Das ist einmal der Standort in Mannheim und auch der Standort in Freiburg. Mhm. Die Kollegen fliegen ebenfalls mit der BK-117 und haben da eben auch die Möglichkeit, etwas mehr zu transportieren. Du sagtest gerade, die EC-145 ist der Nachfolger von der BK-117. Mhm. Ist das der Nachfolger in der Rolle bei euch als Dual-Use-Hubschrauber oder ist es auch technisch bei Eurocopter der Nachfolger von der BK-117? Es ist beides. Es ist einmal technisch der Nachfolger, die eigentliche Typbezeichnung ist tatsächlich sogar auch noch BK-117 von der EC-145, das ist die BK-117-C2. Zulassungsgeschichte, ganz genau. Das Marketingname heißt anders als das Typ-Zulassungsname, das kenne ich von Seeflugzeugen auch. Und da gibt es mittlerweile auch schon jetzt noch eine Zweitgeneration, da ist die DRF-Luftrettung auch ganz vorne mit dabei. Die erste EC-145-T2, das ist also das neueste Modell, das es gibt auf dem Markt, auch von Airbus-Helikopter, ehemals Eurocopter, jetzt Airbus-Helikopter, diese EC-145-T2 ist als erste Maschine schon in die DRF-Luftrettung ausgeliefert worden. Die wird gerade vorbereitet für den Einsatz, wird dann im nächsten Jahr dann auch zum Einsatz kommen können, unterscheidet sich durch eine Leistungssteigerung, unter anderem auch durch die Tatsache, dass der Hubschrauber kein Heckrotor hat, sondern ein ummanteltes Heckrotorsystem. So ähnlich wäre es schon mal den vorher schon angesprochenen EC-135 Heckausleger gesehen hat. Da ist auch kein Heckrotor dran, sondern auch ein sogenannter Fenestron. Und so wird es bei dieser T2, bei dem neuen Nachfolger unserer BK-117 dann auch sein. Also nur schon zur Klarstellung, es gibt schon noch ein Heckrotor in dem Sinne, dass sich da was dreht und richtig, Wind macht. Genau, das gibt es ja bei den McDonnell Douglas Hubschraubern, jetzt Boeing, diese Notar-Konzepte, die haben ja wirklich gar keinen, der bläst nur Luft raus. Richtig. Also es ist schon noch was da ist. Da ist was sich dreht, das ist auch so, das ist nur ummantelt und bietet damit eine gewisse Sicherheit eben auch bei Außenlandungen gegen Beschädigungen oder Einwirkungen von außen. Und wahrscheinlich auch leiser, weil der Lärm beim Hubschrauber kommt ja vom Heckrotor vor allem und nicht vom Hauptrotor. Es ist eine andere Geräuschkulisse. Schön ausgedrückt, ja. Und die EC-135, die ist einfach kleiner. Das heißt, die wird für primäre Rettungseinsätze dann verwendet. Die ist für die Primärrettung in erster Linie eingesetzt, wobei die auch natürlich im Intensivtransport eingesetzt werden kann. Auch Verlegungen können mit dieser Maschine geflogen werden. Aber wenn es dann in den Bereich von Spezialtransporten geht, wo mehr Material auch mitgenommen werden muss, beispielsweise ein ECMO-Transport, also die Mini-Herz-Lungen-Maschine, wenn die transportiert werden muss, wird das schon sehr, sehr eng in der EC-135. Das würde man nicht machen. Mhm. Da greift man dann eben auf die größeren Modelle zurück. In unserem Fall ja, wie gesagt, auf die BK-117, wo wir mit guten standardisierten Konzepten da keine Probleme haben, solche Systeme auch zu fliegen. Da ist ja dann auch so, würde ich jetzt einfach mal behaupten, dass da nicht auf die Minute ankommt. Also da macht es nichts, wenn der Hubschrauber von ein bisschen weiter weg anreist sozusagen. Richtig. Also es gibt da bestimmte Staffelungen, wo man sagt, das ist jetzt eine absolut lebensbedrohliche Situation. Da kommt es natürlich dann wirklich nur darauf an, dass schnell auch Hilfe vor Ort kommt. Aber man muss in der gesamten Logistik sich auch Gedanken drüber machen, was macht Sinn für den Transport? Was brauche ich, um den Transport auch sicher und einfach durchzuführen? Da kann es dann schon mal sein, dass man sagt, die 5 bis 10 Minuten längere Anreise muss man in Kauf nehmen, damit auch der Transport nachher wirklich effektiv und adäquat erfolgen kann. Wer entscheidet denn sowas? Also wie kommt überhaupt die Entscheidung zustande? Kommt ein Rettungshubschrauber zum Einsatz? Macht man es bodengebunden? Welche Hubschrauber? Weil angenommen, die sind alle überhaupt gerade da und stehen zur Auswahl. Wer macht das? Muss grundsätzlich unterscheiden. Es gibt zwei Einsatzarten. Es gibt den sogenannten Primäreinsatz und den Sekundäreinsatz, wenn man das jetzt mal vereinfacht darstellt. Da gibt es schon noch gewisse Nuancen innerhalb dieser Einsätze, aber man muss die einzeln betrachten. Wenn wir von Primäreinsätzen sprechen, dann entscheidet es in erster Linie die regionale Rettungsleitstelle oder integrierte Leitstelle, je nach System, wie das eben in dem Landkreis abläuft. Das heißt, die macht auch eine gewisse medizinische Begutachtung. Da erzählt irgendjemand, mir ist Folgendes passiert oder es ruft ein Arzt an, ich brauche eine Verlegung und die haben dann medizinisches Personal, die das einschätzen können, wie das... Bei dem Primäreinsatz würde keine Verlegung angemeldet, das wäre wieder ein Bereich aus den Sekundäreinsätzen. Ja. Bei den Primäreinsätzen geht der Notruf auf der Rettungsleitstelle bzw. integrierten Leitstelle. Hier in unserem Fall ist es die integrierte Leitstelle Ludwigsburg ein. Dort sitzen Rettungsassistenten bzw. auch Feuerwehrleute. Das ist eine integrierte Leitstelle. Das bedeutet, dass Feuerwehr und Rettungsdienst gemeinsam dort organisiert werden. Und die Kollegen, die sind natürlich erfahren auch im Bereich der Notfallrettung. Die können das abschätzen. Die sagen, wir brauchen einen Rettungswagen. Wir brauchen eventuell einen Rettungswagen und zusätzlichen Notarzt. Anhand vorgegebener Strukturen weiß er dann auch, der Disponent, welches Fahrzeug am nächsten zu diesem Einsatzort liegt. Und gegebenenfalls sieht er dann auch, dass der Hubschrauber als schnellster Notarztzubringer da sein kann und schickt den dann auch los. Das kostet ja aber auch mehr Geld, also nicht den Patienten. Nicht zwingend. Okay. Ja, das kommt darauf an, wie weit die Distanz ist. Ja. Also ich frage deshalb, weil ja der Disponent dann da schon eine gewisse Verantwortung hat, der ja sozusagen erstmal natürlich dem Wohle des Patienten verpflichtet ist und sagt, wenn der Heli schneller da ist, dann kommt der Heli. Auf der anderen Seite kann er ja auch nicht, ich sage das mal, wegen jedem Unsinn einen Hubschrauber schicken. Das ist ja mit Sicherheit nicht so einfach, das abzuwägen. Also grundsätzlich kann man sagen, dass der Disponent natürlich schon sich der Verantwortung bewusst ist, aber der Fokus auch seiner Arbeit liegt natürlich in der Hilfe. Die Hilfeleistung möglichst ohne Umwege zügig zum Patienten zu bringen. Und wenn er weiß, dass der Hubschrauber eben das nächstgelegene und schnellste Rettungsmittel ist, dann wird er das auch dahin disponieren. Beurteilt der dann auch so ein bisschen, ob der Hubschrauber da überhaupt landen kann? Also wenn ich mir jetzt vorstelle, bei mir zu Hause in Untertürkheim, wenn ich mir jetzt überlege, wo da ein Hubschrauber landen könnte, das ist schon eher weit weg. Ja, es spielt auf jeden Fall mit eine Rolle in der Disposition. Die Problematik Landeplatz ist natürlich für den Disponenten jetzt von seinem Schreibtisch aus oder von seinem Dispositionstisch aus schwierig auszumachen. Ja. Aber er wird bei einer gewissen Ortskunde da natürlich schon auch mit drauf achten, das ist klar. Aber trotz allem ist dann der Faktor Zeit der wesentliche. Und wenn wir uns jetzt vielleicht einen Landeplatz suchen müssen und das jetzt ja 2 Minuten länger dauert und ich dann vielleicht zu Fuß nochmal 1,5 Minuten gehen muss, aber in dem Verhältnis eine Anfahrt von über 15 Minuten steht, ist es auch ganz klar, wird er sich trotzdem für den Hubschrauber entscheiden. Klar. Hubschrauber hat ja halt vor allem auch den Vorteil, dass es unabhängig von Stau und anderen Bodenproblemen halt einfach immer gleich schnell geht. Ich meine, die Luftweg dauert immer gleich lang. Richtig. Mit Blaulicht sollte man zwar auch gut durchkommen, aber es ist natürlich in manchen Situationen schwieriger, das ist schon richtig. Ja. Okay, dann denke ich, haben wir so das Allgemeine so durch, denke ich. Genau, vielleicht kann man noch eins kurz zu dem Primär-Sekundär sagen, weil wir beim Primäreinsatz, das ist vielleicht auch noch ein ganz interessanter Primäreinsatz, ist einmal der Faktor Notarztzubringer. Das heißt, der Arzt muss schnell zum Patienten, damit der Patient vor Ort versorgt werden kann. Es gibt aber auch noch die andere Variante, in der möglicherweise sogar schon Notarzt vor Ort ist, den Patienten auch vorversorgt und sagt, dieser Patient muss aber schnellstmöglichst in ein geeignetes Zentrum. Mhm. Ja, und dann kann also durchaus sein, dass 2 Notärzte an einer Einsatzstelle sich befinden, weil nach der ersten Versorgung der Patient an den Hubschrauber übergeben wird. Und der Hubschrauber hat dann eben diesen Faktor Zeit wieder als seinen positiven Faktor und kann über lange Distanzen in kurzer Zeit Patienten in geeignete Zentren bringen. Das ist der zweite Faktor, der hier eine ganz wesentliche Rolle spielt. Und da wären wir auch ja schon fast im Bereich des Sekundärtransports, des Intensivtransports. Da geht es auch darum, dass Patienten eben von einem kleineren Haus in ein großes Zentrum verlegt werden, um ihm dort medizinisch besser helfen zu können. Ja. Und hier spielt ja auch natürlich die Distanz oftmals eine große Rolle. Und da ist der Hubschrauber durch die hohe Geschwindigkeit, die er nach kurzer Zeit erreicht, natürlich dann über die langen Distanzen das Mittel der Wahl. Bei dieser zweiten Unterart des Primäreinsatzes, also da wird ja dann der vor Ort schon vorhandene Notarzt quasi sagen, hey, jetzt bräuchte ich einen Heli, weil der Patient möglichst schnell, das heißt, da alarmiert dann nicht der Endkunde, sondern da alarmiert dann der vor Ort befindliche Notarzt. Ganz genau. Geht es dann trotzdem durch die Leitstelle? Ja, genau. Also der würde seiner Leitstelle sagen, ich benötige hier den Hubschrauber zum Transport, melde dann den Patienten auch in dem entsprechenden Krankenhaus an und die Rettungsleitstelle alarmiert dann den Hubschrauber, beziehungsweise wenn sie selber keine hubschrauberführende Leitstelle ist, nimmt sie Kontakt mit der nächsten hubschrauberführenden Leitstelle auf und die schicken den Hubschrauber dann. Da hat dann der Disponent aber eigentlich, sage ich jetzt mal, nichts mehr zu melden. Wenn der Notarzt sagt, ich brauche einen Heli, dann kommt er. Wenn das Team vor Ort sagt, auch wenn die Rettungsassistenten vor Ort sagen, wir haben oder Notfallsanitäter, je nachdem, es ist ja momentan so, dass jetzt auch die Berufsbezeichnung Rettungsassistent so nach und nach wahrscheinlich verschwinden wird, weil ja auch die Notfallsanitäter jetzt Einzug halten, deswegen sage ich Rettungsassistent und Notfallsanitäter, die draußen die Entscheidung treffen, wir benötigen hier auch einen Hubschrauber, weil das erkennen die ja dann auch möglicherweise ohne Notarzt, der vielleicht noch gar nicht da ist, gar nicht auf der Anfahrt war, sagen, wir brauchen hier einen Hubschrauber, um den Patienten eben in ein weiter entfernt gelegenes Zentrum zu verbringen, dann alarmieren die den schon und dann macht es auch der Disponent. Die Tatsache, dass es vor Ort Rettungsassistenten gibt, aber noch keinen Notarzt, erklärt sich dadurch, dass die inzwischen überall Fragezeichen getrennt mit 2 verschiedenen Autos kommen? Fast überall, ja. Also das Rendezvous-System hat sich durchgesetzt. Es macht einsatztaktisch auch sicherlich Sinn, das so zu machen, das Rendezvous-System. Es ist nahezu flächendeckend hier bei uns in der Region zumindest, dass wir das Rendezvous-System haben und daher kommt das durchaus vor, dass auch bei dem Notarzteinsatz die Rettungsassistenten mit dem Rettungswagen vor dem Notarzt da sind und die Versorgung auch schon beginnen. Und warum macht man das Ganze? Kommen die von verschiedenen Orten? Ja. Oder? Okay. Es ist oft so, dass die Notarztstandorte angebunden sind an Krankenhäuser. Traditionell. Es gibt allerdings auch in der letzten Zeit immer mehr Standorte, auch Notarztstandorte, die etwas unabhängiger von den Krankenhäusern liegen, aus einsatztaktischen Gründen. Also mit anderen Worten, aus geografischen Gründen, dass man schnell irgendwo hinkommt. Richtig. Aber die Streuung der Rettungswagenstandorte ist eben nochmal eine andere. Und daher kommt es eben sehr häufig vor, dass die Rettungsassistenten ohne den Notarzt den Patienten schon vorversorgen. Ja. Und dann, wenn der Notarzt dann eintrifft, das Ganze ineinander greift. Also das eine Zahnrad greift in das andere ein und das System komplettiert sich dadurch. Sollte man in der Luftrettung auch einführen, da würden sich die Piloten bestimmt freuen, wenn man bräuchte auf einmal doppelt so viele. Ja, aber dazu muss man ja sagen, ist ja unser großer Vorteil die Geschwindigkeit. Ja, und daher ist die Auswahl auch natürlich der Standorte ja auch mit Bedacht auch gewählt. Und man weiß, wo sind Ballungsräume, wo brauche ich häufiger einen Hubschrauber und wo kommt er dann auch zügiger in etwas abgelegenere Gebiete rein. Und da sind wir, denke ich, hier in unserer Region sieht es soweit ganz gut aus, dass wir da dem Bürger hier entsprechend kurzer Zeit auch dann helfen können. Gibt es da Vorschriften? Also gibt es da irgendeinen Plan, der sagt, wir wollen, dass jeder in Deutschland mit innerhalb von 10 Krankenwagen Straßenminuten Dauer, also bei normaler Verkehrslage, oder 5 Hubschrauberminuten gibt? Also ist sowas gesetzlich vorgegeben? Es gibt im Landesrettungsdienstgesetz, wie gesagt, jedes Land hat sein eigenes Rettungsdienstgesetz, gibt es die sogenannte Hilfsfrist. Mhm. Und im Rahmen dieser eben jeweils im Gesetz festgelegten Hilfsfrist muss eben die Hilfe beim Patienten ankommen. Und die unterscheidet wahrscheinlich nicht zwischen Straßen und Hubschrauber. Und da, wo man eben sonst nicht schnell genug hinkommt, da braucht man dann einen Hubschrauber. Kann man das sich so vorstellen? Wenn man das jetzt vereinfacht darstellt, klar. Ja, es ist ein bisschen komplizierter mit den Hilfsfristen. Und in erster Linie geht es darum, und auch da zielen die sogenannten Alarm- und Ausrückeordnungen ab, der als schnellstes da sein kann, der geht auch hin. Mhm. Das heißt, unabhängig von einer möglichen Zeitausschöpfung. Der als schnellstes dem Patienten helfen kann, der geht dorthin und hilft dem Patienten. Es werden aber nicht beide losgeschickt in der Hoffnung, dass dann einer von beiden halt schneller da ist. Nein, es wäre Ressourcenverschwendung, zwei Notärzte dahin zu schicken, sondern es wird einfach pro Patient, wenn ich da eben brauche, dann eben auch ein arztbesetztes Rettungsmittel, wie auch immer, bodengebunden, luftgebunden losgeschickt. Ja. Okay. Gut, dann reden wir mal über die medizinische Perspektive. Also du wechselst jetzt deinen Hut von allgemeinem Erzähler über die Rettungsflugwacht und das Rettungswesen hin zum Arzt auf dem Hubschrauber. Dazu frage ich dich gleich nochmal sozusagen nach einer Vervollständigung der Vorstellung. Was bist du von deiner Ausbildung her für ein Arzt? Oder anders formuliert, was sind die typischen Rettungsärzte von ihrer Ausbildung her? Also ich bin wie die meisten anderen auch Facharzt für Anästhesie mit der Zusatzbezeichnung spezielle Intensivmedizin und Notfallmedizin. Mhm. Das ist in der Notfallmedizin sehr häufig der Fall, dass man Anästhesisten antrifft. Ja. Allerdings sind auch andere Facharztbereiche da durchaus abgebildet aus dem chirurgischen Bereich, auch aus dem internistischen Bereich. Ja. Und man macht dann wahrscheinlich irgendwie erstmal noch eine Weiterbildung als Notarzt und dann wahrscheinlich auch nochmal irgendeine Art von Ausbildung als Hubschrauber-Notarzt. Genau, also wir sind als Hubschraubernotärzte, ich spreche jetzt mal in erster Linie vom Standort Christoph 51, Fachärzte. Wir haben einen Gestellungsvertrag mit der Ludwigsburger Klinik. Mhm. Wir haben allerdings neben der unter der Woche Besetzung, die wir also über die Klinik machen, auch an den Wochenenden Kollegen aus umliegenden Häusern, die freiberuflich dann tätig sind, von Montag bis Freitag. Es ist aber so, dass das über eine Gestellung mit dem Klinikum Ludwigsburg abläuft. Wir sind dort alle Fachärzte für Anästhesie, haben alle die Weiterbildung im Bereich der speziellen anästhesiologischen Intensivmedizin. Auch der Tatsache geschuldet, dass wir viel Intensivtransporte durchführen. Und natürlich auch Notfallmediziner. Die Ausbildung sieht dann so aus, dass man nach dem Studium sich für eine Facharztrichtung entscheidet. Und dann im Rahmen dieser Facharzt-Weiterbildung auch schon beginnen kann, sich zum Notfallmediziner weiterzubilden. Mhm. Man kann also schon Notarzt fahren, bevor man Facharzt ist. Und das machen auch die meisten so. Man erlangt dann natürlich durch viel Fahren auch viel Expertise. Ja. Und da achten wir auch hier drauf, was die Hubschrauber-Notärzte haben. Also sprich, üblicherweise hat man vorher Bodendienst gemacht und nicht Krankenwagen. Man muss es gemacht haben. Man muss es mindestens 3 Jahre gemacht haben. Mhm. Und innerhalb dieser 3 Jahre muss man mindestens 150 Notarzteinsätze nachgewiesen haben, dass man die durchgeführt hat. Und wenn das der Fall ist und man dann eben Facharzt ist, man eben die Weiterbildungszeit nach seinem Facharzt für die Intensivmedizin hat, dann wird man hier in Frage kommen, auch auf dem Hubschrauberdienst zu tun. Und Piloten müssen ja regelmäßig zur Flugtauglichkeitsuntersuchung, je nachdem, was man fliegt und kommerziell, hobbymäßig gibt es da andere Kriterien. Muss man als Hubschrauber, Notarzt flugtauglich sein im Sinne dieser Untersuchung? Im Sinne des, du sprichst das Medical an. Genau. Das Medical, das braucht der Notarzt in dieser Art und Weise nicht. Der Rettungsassistent, bei dem gibt es ja wiederum andere Regelungen, was aber über den betriebsärztlichen Dienst läuft. Ja. Da sind auch nochmal andere Vorgaben da. Beim Arzt ist es so, dass er eine betriebsärztliche, eine gültige betriebsärztliche Untersuchung braucht, die alle 2 Jahre aufgefrischt wird und entsprechend auch dort die Notarzttätigkeit mit abgebildet sein muss im Rahmen dieser Untersuchung. Also er muss halt allgemein gesund sein, aber nicht speziell jetzt flugtauglich. Nein. Sollte ihm halt wahrscheinlich nicht schlecht werden beim Hubschrauber. Richtig, das überprüfen oder das merken wir, aber wenn wir die Kollegen dann zum Einlernen dabei haben und wenn die dann hier ihre Ausbildung auf der Station haben. Ja. Ja, dann wird spätestens da würden wir das rausfinden, dass sie da vielleicht Probleme haben und dann würden sie das auch dann bleiben lassen. Ja. Hatten wir aber bisher noch nicht. Okay. Was heißt Ausbildung auf der Station? Was passiert da dann noch nach der sozusagen Ausbildung als Notarzt? Wenn die Kollegen dann ihr Interesse geäußert haben, hier mit reinzukommen, dann haben wir die Möglichkeit im Rahmen einer Rotation Notärzte hier über 1 bzw. 2 Jahre einzubringen. Es gibt also ein Kernteam und ein zusätzliches Rotationsteam, die dann, wie gesagt, für 1 oder 2 Jahre reinkommen. Wenn wir uns dafür einen Kollegen entschieden haben, beziehungsweise einen Kollegen Interesse geäußert hat, dann wird er hier mit eingeladen und wird dann über mehrere Tage geschult bezüglich der flugbetrieblichen Eigenheiten, bezüglich auch unserer stationsspezifischen Besonderheiten, was die Intensivtransporte angeht, was natürlich auch den Umgang mit dem medizintechnischen Gerät im Flug angeht und das Ganze drumherum. Er muss dazu eine Mindestanzahl von supervidierten Einsätzen absolvieren und danach trifft man dann eben gemeinsam die Entscheidung, ob der dann hier zum Einsatz kommt, der Kollege oder die Kollegin. Also das entscheidet dann auch das Team hier mit? Das entscheidet das Team dann mit, ganz genau. Zumindest mal das Leitungsteam. Ja. Und dann kommt derjenige dann hier zum Einsatz auf Christoph 51 und versieht dann hier seinen Dienst. Nochmal ganz kurz rückgefragt. Ihr seid an der Ludwigsburger Klinik angestellt, richtig, aber ihr seid trotzdem, wenn ihr Dienst habt, hier und richtig, nicht an der Klinik. Richtig, okay. Ganz genau. Sonst könnten wir unsere Abrückzeit nicht halten. Ja. Also genau. Die Besatzung ist immer gemeinsam zusammen am Hubschrauber, damit sie eben schnell ausrücken kann. Was sind da die Zeiten, wenn wir da schon gerade davon reden? Nach Alarm ist das Ziel, dass wir nach 2 Minuten in der Luft sind. Mhm. Okay, hat vorhin im Übrigen auch funktioniert. Okay. Was haben wir denn für Personal auf dem Hubschrauber? Ganz offensichtlich ein Pilot. Richtig. Ein Rettungsassistent und den Notarzt. Das heißt, in unserem Fall sind wir hier zu dritt an Bord. Mhm. Außer wir haben, wie eben schon besprochen, jemanden zum Supervidieren dabei. Dann können wir tatsächlich sogar mal zu viert an Bord sein. Aber hier in unserem Fall sind wir zu dritt an Bord. Es gibt aber auch Fälle, gerade bei den Kollegen in anderen Bundesländern, die auch nachts auch im Instrumentenflug unterwegs sind, die fliegen mit 2 Piloten und dann eben mit Rettungsassistenten und Notarzt. Also da können durchaus zur regulären Besatzung auch mal 4 Leute gehören. Darf man sich nicht wundern. Es gibt also beide Varianten. 3-Mann- und 4-Mann-Besatzung. Das heißt also in dem Fall, der Pilot fliegt offensichtlich und dann sitzt auf dem linken Sitz vorne der Rettungsassistent, der dann auch noch so ein bisschen Co-Pilot spielt. Oder wie muss man sich das vorstellen? Er unterstützt, also er ist der sogenannte HEMS-Crew-Member. Die Rettungsassistenten haben eine zusätzliche Ausbildung. Man nennt es ganz korrekt HEMS-TC. Mhm. Die Rettungsassistenten sind also zusätzlich zu ihrer auch erforderlichen langen Berufserfahrung im bodengebundenen Rettungsdienst, dort auch auf notarztbesetzten Rettungsmitteln, noch speziell geschult zum Thema Fliegerei. Die kennen sich im Cockpit aus, die wissen mit den Navigationsgerät umzugehen, die können dem Piloten helfen beim Umschalten der Funkfrequenzen, die können dem Piloten beim Kartelesen helfen. Ja. Also die sind in das gesamte flugbetriebliche Geschehen mit eingebunden und sind eben beim Anflug an die Einsatzstelle auch die rechte Hand des Piloten sozusagen. So nach dem Motto, wie viel Platz gibt es zwischen dem Rotor und dem Baum? Auch ganz genau, da muss er auch mithelfen, muss mit rausschauen. Und er ist dann auch dafür zuständig mit, wenn die Maschine am Boden ist, den Hubschrauber dann auch abzusichern. Die Rotorblätter drehen ja weiter, das birgt eine gewisse Gefahr. der Rettungsassistent sichert dann den Hubschrauber auch gegen Einflüsse nach außen ab. Gegebenenfalls werden Absperrkegel hingestellt, Leute werden darum gebeten, Abstand zu halten. Der Notarzt ist in dem Fall dann schon weg, weil der natürlich nach dem Patienten schaut. Ja. Und der sitzt dann hinten? Der Notarzt sitzt hinten und unterstützt die Navigation von hinten mittels Karte steigt dann eben nach der Landung aus, begibt sich zum Patienten und trifft sich dann im weiteren Verlauf, wenn der Hubschrauber dann abgesichert ist, die Rotorblätter stehen, der Pilot dann selber sich drum kümmern kann, dass keine unbefugten Zugriff zum Hubschrauber haben, geht der Rettungsassistent dann zum Notarzt und die beiden agieren dann am Patienten. Das heißt, dann in dem Moment wechselt der Rettungsassistent seine Rolle und ist dann derjenige, der dem Notarzt hilft und ist dann die rechte Hand des Notarztes und unterstützt ihn in der Taktik, einfach in der Anmeldung, wo geht der Patient hin, ruft dort schon mal an und er unterstützt ihn natürlich auch in der medizinischen Versorgung. Wobei man da sagen muss, dass natürlich auch im Regelfall dann auch ein Rettungswagen, wenn er nicht schon da war und uns beispielsweise nachgefordert hat, dann auch eintrifft, natürlich agieren wir, arbeiten wir auch sehr eng mit den Kollegen des bodengebundenen Rettungsdienstes zusammen. Das heißt, der Pilot bewegt sich im Normalfall zwar möglicherweise aus dem Hubschrauber raus, aber nicht vom Hubschrauber weg. Der Hubschrauber wird vom Piloten bewacht, ganz genau. Okay. Und der Pilot ist natürlich auch immer noch eine Schnittstelle für uns, wenn wir sagen, wir benötigen eventuell sogar noch irgendwas aus unserem Equipment aus dem Hubschrauber, dann kann er das organisieren, schickt es beispielsweise mit einer Polizeistreife noch zu uns, falls sowas mal auftreten sollte. Im Normalfall haben wir aber das Material, auch das etwas ungewöhnliche Material, was man vielleicht nicht immer braucht, trotzdem immer dabei. Rucksack, Tasche. Rucksack, in unserem Fall ist es ein Rucksacksystem. Es kann aber vielleicht doch mal so sein, dass man irgendwas ganz Ungewöhnliches tatsächlich noch benötigt aus dem Hubschrauber. Und das kann der dann auch organisieren, dass einem das zugebracht wird. Oder aber er richtet schon die Trage raus und wartet, bis wir dann eintreffen, falls wir ein bisschen weiter entfernt sein sollten. Aber der Pilot bleibt an der Maschine. Ja, okay. Sprechen wir gerade mal über das Thema Arbeitsteilung. Also wir haben ja vorhin schon besprochen, dass ein Szenario eben dahin, oder das ist, dass der schon am Ort befindliche bodengebundene Notarzt oder Rettungsassistent oder wie war das dritte Wort, habe ich vergessen? Notfall. Der Notfallsanitäter. Notfallsanitäter. Genau. Okay. Rettungssanitäter gibt es auch noch, aber das ist, glaube ich, kein offizieller. Rettungssanitäter gibt es auch noch, aber das ist eine, die Rettungssanitäter-Ausbildung ist eine deutlich kürzere Ausbildung, wie es ein Rettungsassistent ist und die Rettungsassistentenausbildung ist praktisch übergeordnet der Rettungssanitäterausbildung. Und die neue Stufe, die Nachfolgestufe des Rettungsassistenten ist der Notfallsanitäter. Okay. Mein Bruder ist Rettungsassistent. Und wenn man da Rettungssani sagt, wird er immer böse. Ja, genau. Genau. Also in dem Fall, wenn die den Hubschrauber nachfordern, ist klar, was passiert. Da gibt es halt ein sozusagen medizinisches Problem oder eine Geschwindigkeitsanforderung, um ans Krankenhaus zu kommen, die der Krankenwagen nicht tun kann. Was sind sonst so typische Zusammenarbeitsszenarien zwischen Rettungswagen, Hubschrauber und dann wahrscheinlich auch Krankenhaus? Ja, also die, nehmen wir mal an, die Rettungswagenbesatzung ist zu einem Notfall gerufen worden, nämlich Sie sehen, wir haben hier ein erhebliches medizinisches Problem, wo ich eine notärztliche Versorgung mit dazu brauche, sei es eine Schmerztherapie, sei es eine spezielle medikamentöse Therapie, also invasive Geschichten, die der Rettungsassistent, Notfallsanitäter so nicht macht, dann wird er den Notarzt dazu rufen. Wenn wir jetzt als Hubschrauber mit dazu kommen, dann ist es wie beschrieben, der Notarzt begibt sich dann im Regelfall erstmal alleine zu den Kollegen im Rettungswagen und da beginnt dann eben die Schnittstelle zu wirken. Die Rettungsassistenten, die übergeben einem den Patienten, erzählen einem, was das Problem ist, was sie bisher gemacht haben und man wird dann gemeinsam eben weiter versorgen, wird auch gemeinsam entscheiden, fahren wir den Patienten jetzt ins Krankenhaus oder müssen wir den zwingend einladen in den Hubschrauber und fliegen ihn dann. Ne? Das sind oftmals wichtige Diskussionen, wichtige Entscheidungen, weil wir nicht unbedingt immer in unserem eigenen Einzugsgebiet tätig sind, sondern auch mal etwas weiter entfernt und da natürlich die Expertise von den Ortskundigen auch brauchen, die sagen, über die Straße sind wir aber auch in 10 Minuten in dem Krankenhaus, wenn es denn nicht darum ging, dass wir den Patienten jetzt speziell fliegen in ein weit entferntes Zentrum, sondern wenn es nur darum ging, eben eine ärztliche Maßnahme durchzuführen, Patienten eben schmerzfrei zu machen oder ein akutes Koronarsyndrom, also den Herzinfarkt zu behandeln. Eben diese Dinge kann man durchaus auch fahren. Und wo und wie wir das machen, das besprechen wir dann gemeinsam. Und das Ganze wird angemeldet per Telefon. Im Regelfall ist, wenn die Phase dann entstanden ist, auch der Rettungsassistent vom Hubschrauber beziehungsweise der HCM, der Hemmscrewmember dann da, der sich dann mit dem Telefon bewaffnet darum kümmert, dass der Patient dann auch aufgenommen wird, wo man ihn gern hinbringen möchte. Und das ist dann auch die Schnittstelle von uns in Richtung Krankenhaus. Und wir werden den Patienten dort dann übergeben. Das Ganze wird protokolliert, wird alles handschriftlich festgehalten. Und alle Maßnahmen, die der Rettungswagen, also die Rettungswagenbesatzung, die wir dann im weiteren Verlauf durchgeführt haben, dann dort dokumentiert und an die Kollegen weitergegeben in der Klinik. Dann wissen die, was haben wir schon gemacht, was müssen wir vielleicht noch machen oder was brauchen wir jetzt nicht mehr tun. Ja. Ich komme gleich nochmal auf die medizinische Versorgung und die Dinge zurück, die man im Hubschrauber tun kann, also Gerätschaften und so weiter. Gibt es jenseits der Frage, ob Fahren oder Fliegen schneller geht, auch medizinische Gründe, das eine versus das andere zu tun? Also ich will sagen, das Fahren wackelt vielleicht mehr in Kurven, aber im Hubschrauber hat man Druckschwankungen, sage ich jetzt mal. Also gibt es da Kriterien? Ja, wobei man sagen muss, dass wir die Druckschwankungen gleich ausblenden können, weil wir in den Flughöhen, in die wir uns bewegen, haben wir da keine Probleme. Ja. Generell stimmt es natürlich schon, dass es Schwankungen gibt, je nachdem, wie hoch ich steige. Und das kann auch Einflüsse haben. Im Rahmen der Flugphysiologie kann man sich da sehr viele Szenarien vorstellen. Die sind aber bei den Höhen, in denen wir uns hier bewegen, sind die nicht relevant. Ja, man kennt ja nur Mittelohrentzündung. Ne? Man hat selbst, wenn man da 200-300, ich kenne es vom Segelfliegen, wenn man da 200-300 Meter hochfliegt, ist das teilweise schon nicht so angenehm. Genau, das wäre bei uns allerdings auch schon relativ, auch recht hoch. Wenn wir, es ist natürlich so, wir können auch über lange Distanzen natürlich auch tatsächlich hochfliegen. Aber wenn wir einen Patienten haben, von dem wir wissen, das ist jetzt weniger gut, dann besprechen wir das im Team vorher und dann bleiben wir eben auch tief. Ja, okay. Allerdings, was du ja auch mit angesprochen hast, ist auch das Schonende, der schonende Transport. Und der spielt natürlich schon eine wesentliche Rolle. Patienten, die beispielsweise schwerwiegende Verletzungen der Wirbelsäule haben, die profitieren natürlich schon davon, dass wir sie mit dem Hubschrauber fliegen, weil die Vibrationen, die der Hubschrauber zwar schon ausmacht, aber die ins Verhältnis gesetzt zu dem, was mit dem Auto über Schlaglöcher und um die Kurve fahren, dann da steht, ist natürlich schon was ganz anderes. Also da ist der schonende Transport häufig auch ein Argument, Patienten zu fliegen und nicht zu fahren. Ist die Trage dann entsprechend gedämpft, gefedert, dass eben gerade diese Rotorgeschichte nicht auf die Wirbelsäule durchschlägt? Nee, aber die Vibrationen, das darf man sich nicht so vorstellen, als würde es da irgendwas durchschlagen. Es ist also, das sind feine Vibrationen. Okay. Es gibt kein Dämpfersystem für die Trage. Die Patienten werden aber gegebenenfalls in eine Vakuummatratze eingesaugt. Mhm. Ne? Und damit ist auch eine Bewegung mehr oder weniger der Wirbelsäule des gesamten Körpers, je nachdem, wie man es anlegt, ausgeschlossen. Ja. Außerdem haben wir auch nochmal eine spezielle, sehr weiche, anformbare Tragenaufnahme, auf der die Patienten drauf liegen. Mhm. Also es ist auch sehr, sehr, sehr angenehmes Liegen dann ist. Ja. Okay. Was sind, also ich weiß nicht, worum ich anfangen soll. Ob ich anfangen soll aus Sicht der medizinischen Gerätschaften, die der Heli dabei hat, oder ob ich anfangen soll aus Sicht der Verletzungen oder Probleme, die man behandeln kann. Also was, wie weit reicht es beim Heli? Was kann der alles oder was kann der Arzt im Heli alles behandeln? Also ich muss sagen, generell haben wir medizintechnisches Equipment dabei, analog zum arztbesetzten Rettungsmittel auch bodengebunden. Okay. Das heißt, das Material, was wir dabei haben, das finden wir so auch im Notarzt-Einsatzfahrzeug beziehungsweise Notarztwagen. Wir haben allerdings in der Summe weniger dabei. Also ganz einfach dargestellt, das Notarzt-Einsatzfahrzeug hat, ich sage jetzt einfach mal, 10 Infusionen und von den 10 Infusionen haben wir bloß 4. Okay. Einfach aus Gewichtsgründen. Ja, also das, gleiche Art, aber weniger Stück. Ganz genau. Das zieht sich praktisch durch alle Bereiche durch. Allerdings ist es nur die halbe Wahrheit, wir haben ein bisschen mehr an Bord. Wir haben ein bisschen mehr an Bord, wie das eben das gängige NEF hat an oder der NAW. Wir haben an medizintechnischen, ich nenne es mal Specials, haben wir ein bisschen mehr dabei. Ja, lass uns aber einfach mal durchlaufen. Wir haben, wichtig für die Patientenüberwachung, ein Monitoring-System dabei. Dieses Monitoring-System zeigt uns einmal EKG, zeigt uns den Pulsschlag und im Rahmen des Pulsschlags auch die Sauerstoffsättigung im Blut. Mhm. Wir können den Blutdruck damit messen, kontinuierlich sogar, weil wir die Möglichkeit haben, auch eine sogenannte arterielle Blutdruckmessung dort anzuschließen. Mhm. Das heißt also, ich pumpe nicht nur zwingend immer ein man kennt es so vom Arzt, Arm aufpumpen. Einfach aufgepumpt und das mache ich so alle 5 Minuten. Das kann ich mit dem System automatisiert auch machen. Mhm. Wir können aber auch tatsächlich invasiv den Blutdruck messen können, also den arteriellen Blutdruck direkt online auch sehen auf unserem Monitor. Da wird eine Kanüle in die Arterie eingebracht. Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Das kann am Handgelenk sein, da wo man üblicherweise den Puls fühlt. Da kann man so eine arterielle Kanüle einlegen oder eben auch in der Leiste. Deshalb in allererster Linie ist das bei Patienten, die intensiv transportiert werden, der Fall. Also Patienten, die von einem Krankenhaus ins andere verlegt werden, die sind sehr häufig eben auch mit einer arteriellen Blutdruckmessung versehen. Vor allem dann, wenn auch kreislaufrelevante Medikamente verabreicht werden, dann ist es sehr wichtig, dass wir genau sehen, wie verhält sich der Blutdruck, wie reagiert der Blutdruck auf verschiedene Medikamentengaben. Mhm. Ja, also diese Möglichkeiten haben wir. Wir haben mit dem Monitoring-System auch die Möglichkeit, das Kohlendioxid in der Ausatemluft zu messen. Das ist wichtig bei beatmeten Patienten, dass wir zum einen wissen, dass sie richtig beatmet sind. Ja. Das ist einfach eine visuelle Darstellung und aber auch natürlich die wirkliche Zahl, die uns dann auch eine Aussage drüber machen lässt, wie adäquat und wie effektiv die Beatmung ist und ob wir noch was verändern müssen an unseren Beatmungsparametern. Also wir sehen, wie hoch ist das CO2, wie hoch ist der Anteil des CO2 in der Ausatemluft? Also wie gut verarbeitet der Patient den Sauerstoff, den er bekommt, sozusagen? Also wie ist der, genau, man kann einmal den Stoffwechsel daran ablesen, sozusagen. Man kann aber halt natürlich auch sehen, ob ich jetzt meine Beatmung eventuell nicht ganz adäquat eingestellt habe, ob ich was anders machen muss, ob ich die Beatmung dahingehend verändert, dass ich entweder mehr Atemminutenvolumen dem Patienten zuführe oder eben auch weniger, je nachdem. Ja, das kann ich damit steuern und sehe das. Ja, also dieses Monitoring-System hat noch einen zusätzlichen Faktor. Ich kann damit auch defibrillieren. Mhm. Ja, also das ist das Herz wieder anwerfen, wobei das nicht ganz korrekt ist. In Wirklichkeit machen wir es mit dem Elektroschock einmal kurz platt, damit sich es wieder von selber anschucken kann. Okay, ja, das ist der eigentliche Sinn der Defibrillation. Ja. Aber auch das ist mit unserem System, was wir da haben, möglich. Es ist also ein kompaktes System, das aus einem Monitor und einem Defibrillator besteht. Kann man ganz grob sagen, dass das auch das ist, was an so einem typischen Intensivbett vorhanden ist? Von dem Monitor, von den Möglichkeiten, ist es das, was auch auf der Intensivstation überwacht wird. Ja. Das geht auf der Intensivstation in manchen Details ein bisschen weiter, die sind aber für uns auch vor allem für den Transporter nicht relevant. Mhm. Die sehen zwar ein bisschen anders aus, aber die müssen auch andere Aufgaben erfüllen, diese Monitore. Und unseres ist etwas kompakter, damit wir das auch gut tragen können. Wir haben allerdings auch den ganz großen Vorteil, dass es bei uns kabellos funktioniert. Stimmt. Da hinten drin dann noch mit Kabeln rumwirkeln, das macht bestimmt. Genau, das läuft über Bluetooth und wir haben also ein dreigeteiltes Monitoring-System. Einmal der Defibrillator, der ist natürlich als kompaktes, größtes Bauteil da. Dann haben wir eine Patientenbox, in der die Kabel, natürlich Kabel gibt es natürlich schon irgendwo immer noch, sonst wird es nicht funktionieren, wo das EKG und alles angeschlossen wird. Das verbleibt aber direkt in der Nähe zum Patienten und das eigentliche Monitorteil, der eigentliche richtige Monitor, den können wir frei bewegen und können den dann eben auch an bestimmten Positionen in der Kabine fixieren, um da guten Blick drauf zu haben und auch das System zu steuern. Das wäre einmal der Monitor. Wir haben dann natürlich noch ein Beatmungsgerät mit an Bord. Dieses Beatmungsgerät entspricht allen intensivmedizinischen Standards. Es ist in der Lage, alle gängigen Beatmungsformen auch durchzuführen. Einmal im Primärrettungs Bereich auch sehr interessant, weil auch eine sogenannte nicht-invasive Maskenbeatmung durchgeführt werden kann. Man muss also nicht zwingend einen Beatmungsschlauch einlegen, sondern kann Leuten mit einem schweren Asthma beispielsweise oder sonstigen schweren Lungenerkrankungen, Wasseransammlung in der Lunge dann auch über eine Maske helfen. Und das eben mit diesem Beatmungssystem dann druckgesteuert den Patienten dann in der Atmung, in seiner Eigenatmung sehr gut unterstützen. Ja. Okay. Das bietet also dieses Gerät. Kommt da Sauerstoff raus oder Luft? Da kommt Sauerstoff und ein Luftgemisch, je nachdem. Ich kann das einstellen. Ich kann das praktisch von 21% Sauerstoff, das haben wir in unserer Umgebungsluft auf. Weniger ist nicht gut. Ne? aber da würde das Gerät zieht auch praktisch das also unser Gerät jetzt hier zieht praktisch auch die Umgebungsluft mit rein. Ich kann es dann aber mischen mit dem Sauerstoff, den wir auch eben an Bord haben. Und kann entsprechend dann das bis von 21% bis 100% einschneiden, wie viel Sauerstoff der Patient dann im Endeffekt bekommt. Ja. Ja, zusätzlich haben wir dazu noch sogenannte Spritzenpumpen an Bord. Wir können bis zu 6 Spritzenpumpen mitnehmen. Das sind auch Gerätschaften, die in der Lage sind, sehr, sehr niedrige und feine Dosierungen an Medikamenten zu applizieren. Ich gebe dem System also vor, ich will so und so viel Milliliter von dem Medikament in der Stunde in den Patienten eben hineinbringen. Und das ist eben auch wichtig bei Intensivtransporten. Ist das das, was ich landläufig als die Infusion, die an diesem komischen Galgen neben dem Bett hängt, wo dann irgendwas runtertropft, das nur nicht, also ich kann ja im Hubschrauber kann ja kein so Galgen stehen, hat die Höhe ja nicht. Richtig. Ist das Äquivalent? Nicht ganz. Die Infusion, es gibt auch Infusomaten, das ist nicht ganz weit verbreitet in der Luftrettung noch, aus verschiedenen technischen Gründen, da gibt es aber auch neue Entwicklungen. Das wären jetzt so Infusomate, in denen ich den Fluss der Infusion beeinflusse. Wir haben dann aber ein ganz einfaches System. Wir erhöhen den Druck nach außen. Wir können eben die Beutel, diese Infusionsbeutel, den Druck, Infusionssysteme reinmachen, erhöhen den Druck von außen und können dann eben damit es auch ein bisschen steuern. Diese Spritzenpumpen, die steuern tatsächlich große Spritzen. Das sind sehr große Spritzen. Die fassen 50 Milliliter. Und aus diesen 50 Milliliter raus kann ich dann eben sagen, von dem Medikament, das können beispielsweise Narkosemedikamente sein oder Medikamente, die den Kreislauf unterstützen oder auch erhalten. Auch Schmerzmittel, die gehören auch mit zur Narkose, kann das also sein. Ich habe ein Schlafmittel plus ein Schmerzmittel in diesen Spritzenpumpen laufen und kann das sehr fein dosieren, auch in Abhängigkeit des Blutdrucks beispielsweise, der Reaktion des Patienten. Okay. Sonst noch was? Ja, wir haben dann natürlich noch allerlei Material, was wir auch mit nach außen nehmen. Was wir auch im Erstangriff in Anführungszeichen dabei haben. Wir haben natürlich auch ganz banal den manuellen Beatmungsbeutel mit dabei. Wir haben eine große Palette an Medikamenten dabei, die der Notarzt immer mit sich führt, immer mit dem sogenannten Notarztrucksack immer dabei hat. Wir haben die Möglichkeit, natürlich venöse Punktionen durchzuführen, sonst können wir keine Infusionen legen. Sollte das nicht gelingen, weil die Venen so schlecht sind oder wir sonstige Probleme haben, haben wir auch einen sogenannten intraosseären Bohrer dabei, ein akkubetriebenes System, mit dem wir innerhalb von ganz wenigen Sekunden auch einen Zugang in den Bereich des Knochenmarks, den Knochenmarkraum schaffen können und darüber auch Infusionen anbieten können. Ne? Das heißt, ich bin medizinisch nicht so fit. Das heißt, die Vene ist zu kollabiert. Die Patienten sind beispielsweise im Schock, man kommt nicht richtig ran. Okay. Oder auch bei Kindern, bei denen ein venöser Zugang unter Umständen schwierig zu finden ist, auch in einer Situation einer Wiederbelebung beispielsweise, kann es Sinn machen, eben diesen Bohrer anzuwenden. Dann wird man einfach in den Knochen rein und legt da. Wird in den Knochen eine spezielle Stelle, in den Knochen wird dann eben auch dieses spezielle System reingebohrt und man kann darüber dann Medikamente verabreichen, analog zu dem, wie man das über einen intravenösen Zugang macht. Haben wir noch nie gehört. Also das System haben wir mit dabei. Wir haben ein sogenanntes Videolaryngoskop mit dabei. Falls eine Beatmung notwendig wird und der Patient eben dann intubiert wird. Intubiert heißt, es wird ein Beatmungsschlauch über den Mund in die Luftröhre eingelegt. Dazu ist es wichtig, dass der Notarzt sich den Kehlkopfeingang darstellen kann. Bei manchen Patienten ist es anatomisch bedingt oder auch verletzungsbedingt, aber extrem schwierig. Und für diese Fälle haben wir ein spezielles Videolaryngoskop dabei. Das ein Laryngoskop ist ein Luftröhren-Anguckgerät. Das ganz genau. Das Laryngoskop ist praktisch ein Kehlkopfspiegelsystem, okay, kann man sagen. Ja, es besteht aus einem Spatel, der die Zunge verdrängt und über den ich eben reinschauen kann in den Mund und dann den Kehlkopfeingang darstellen. Ja. Und dieses System hat vorne dran eine Kamera und ich habe oben drauf einen kleinen Monitor und kann also ganz genau sehen, auch wenn ich von außen eine schwierige Einsicht habe, kann ich eben direkt das Bild von vorne mir anschauen und damit bei kritischen Situationen dann den Tubus dorthin einlegen, wo auch hingehört. Mhm. Das System trägt der Notarzt auch immer mit sich rum. Wir haben dann aber natürlich auch noch andere Kleinigkeiten so aus dem medizinischen Alltag, die man da benötigt, die der Notarzt immer auf seinem Rücken mit rumträgt, egal wo er sich hinbewegt. Auch bei Verlegungstransporten haben wir es immer grundsätzlich dabei. Das verbleibt nicht in der Maschine. Was wiegt der Rucksack? Der wiegt 10 Kilo. Na gut, das geht gerade noch so. Wir haben aber drei davon. Und aber nur eine pro Person. Genau, ja. Ja, wobei, also wir haben noch einen Notfallrucksack, noch einen zusätzlichen Notfallrucksack, den bringt der Rettungsassistent danach, der wiegt ein bisschen mehr. Da sind also auch nochmal alle Sachen, die man so als Handwerkszeug benötigt, um auch Schienen anzulegen. Also Gipszeug. Gipsen tun wir draußen nicht. Aber Schienen und Verbandsmaterial, auch noch natürlich spezielles Material für Kindernotfälle. Ja. Wir haben auch noch Systeme für Patienten, die verunfallt sind, einen sogenannten Traumarucksack, in dem wir Beckenstabilisierung dabei haben. Also es ist ein großes Sammelsurium an Material, was wir mitführen, was, wenn wir es jetzt im Einzelnen alles aufzählen würden, wahrscheinlich hier den Zeitrahmen sprengt. Ja, man müsste halt mal vielleicht noch irgendwann eine Episode über Notfallmedizin machen. Mit dem Chirurg habe ich mich schon mal 2,5 Stunden unterhalten, das war sehr, sehr spannend. Und Notfallmedizin und Anästhesie wäre sicherlich auch mal noch ein Thema. Also nicht für heute, aber generell. Ja, sicher. Ja. Also da kommt auf jeden Fall, da hat man auf jeden Fall schon mal ein ganz großes Spektrum irgendwie, was man da noch machen kann. Aber im Großen und Ganzen, denke ich, ist das Wesentliche, was wir an medizintechnischen Materialien dabei haben, was so interessant sein könnte, auch jetzt in der Betrachtung heute. Wenn jetzt so ein Patient im Falle von so einem Intensivüberführungsflug, ist ja die Szenario, er ist irgendwo in einer Intensivstation, ich sage jetzt mal angeschlossen, also hängt da an dem Monitoring-System, kommt dann in den Hubschrauber, wird da angeschlossen und kommt dann irgendwann ins Zielkrankenhaus und wird da angeschlossen. Muss man da dreimal neu anschließen oder sozusagen inwieweit ist das Zeug portabel, standardisiert? Man wird ihm sicherlich nicht irgendwelche Kanülen rausziehen, aber wie weit ist das sozusagen wirklich portabel? Also der Sekundärtransport, der läuft ja so ab, da muss man sogar ein bisschen ausholen, weil das ist auch relevant für die Einsatzvorbereitung unter Umständen, genau diese Fragestellung. Und diese Sekundärtransporte, also die Intensivtransporte, die laufen ja hier jetzt in Baden-Württemberg so ab, dass nicht die Rettungsleitstelle das alarmiert und koordiniert, sondern bei uns die zentrale Koordinierungsstelle für Intensivtransport Baden-Württemberg. Aha, und diese sitzt in Baden-Baden, am Baden-Airpark. Und die ZKS, kurz, die zentrale Koordinierungsstelle, ist die ZKS, die koordiniert in ganz Baden-Württemberg die Intensivtransportmittel. Das sind nicht nur die Hubschrauber, das sind auch die Intensivtransportwagen. Also das funktioniert der bodengebundene System so auch. Also das sind die ITW. Also ITW und ITH-Einsätze werden von den Kollegen koordiniert. Die fragen dann schon ab, um was handelt es sich denn bei diesem Patienten und geben an das Team, das den Einsatz durchführen soll. Das entscheidet dann auch die ZKS und sagt, dieses Transportmittel führt diesen Transport durch, gibt eben an dieses Team auch diese Informationen schon weiter. Und das Team macht sich dann Gedanken, was kann ich denn jetzt mitnehmen, was muss ich mitnehmen, was kann ich zu Hause lassen unter Umständen. Das ist dann relevant, wenn wir beispielsweise einen Säugling mit dem Transportinkubator transportieren. Mhm. Dann müssen wir tatsächlich das eine oder andere dann auch ausbauen, damit es auch alles reinpasst. Und das klären wir dann noch in einem Gespräch mit der abgebenden Klinik ab. Und das machen wir bei einem regulären Intensivtransport aber auch, unabhängig jetzt von dem Inkubator oder dem Spezialsystem. Wir unterhalten uns per Telefon mit den Kollegen, die den Patienten abgeben und wissen dann schon in etwa, was wird benötigt, wie viele Perfusoren brauche ich, also von diesen Spritzenpumpen. Hat der Patient eine arterielle Kanüle einliegen? Hat der Patient einen zentralvenösen Katheter? Wenn wir das alles wissen und auch wissen, dass das Gewicht nicht zu groß ist des Patienten, dass der Pilot natürlich ein grünes Licht gibt, der im Vorfeld aus flugbetrieblicher Sicht diesen Einsatz ja auch überprüft. Er sagt, es geht die Wetterlage, lässt das zu oder sonstige flugbetriebliche Hindernisse liegen nicht vor, dann gehen wir dahin und werden dann den Patienten auf unsere Trage, die wir ja mitführen, übernehmen. Und das geschieht so, dass wir den Patienten zunächst mal an dem gesamten Monitoring der Klinik belassen, an diesem Monitoring auf unsere Trage übernehmen und dann Schritt für Schritt das Monitoring umbauen. Also ihr bringt euer portables Monitoring mit ins Krankenhaus, weil das im Intensivstation ist ja quasi wahrscheinlich fest. Genau. Und da wird dann die Übergabe richtig, am Bett gemacht. Richtig. Der Patient wird auf die Trage umgelagert und dann wird alles im Krankenzimmer an unser portables System umgebaut. Stabilisiert wahrscheinlich, dass dann wieder alles genau. grün ist sozusagen. Ganz genau. Das checken wir dann in jeder Phase dieses Übernehmens ab, ob alles soweit stabil ist. Ja. Es gibt also keine Lücken im Monitoring. Es wird also nicht passieren, dass wir über einen ganzen Zeitraum kein EKG sehen oder keine Sauerstoffsättigung, sondern wenn das eine abgebaut wird, wird es gleich wieder rangebaut, sodass ich dann für einen kurzen Zeitpunkt an zwei Monitoren eben auch die Überwachung habe, bis dann alles auf unserem Monitor umgebaut ist und wir dann auch die Spritzenpumpen umbauen. Das heißt, wir nehmen da aber nur die Spritzen raus, das geben die Systeme her und ich kann die Spritze in unser Spritzenpumpensystem einlegen. Okay. Und wir können auch die arteriellen Druckmessungen, die müssen wir auch nicht rausziehen, sondern das ist zum Teil, also die eigentlichen Anschlüsse sind genormt. Und das, was an Druckaufnahmesystem, also das, was ich nachher eben brauche, um auch eine Darstellung auf meinem Monitor zu haben, was das angeht, haben wir Adaptermöglichkeiten für nahezu alle gängigen Systeme. Okay. Sollte das mal vorkommen, dass wir keinen passenden Adapter dabei haben, dann richten wir einfach eins unserer Systeme neu, und hängen das direkt an die Kanüle an. Wir müssen die aber nicht rausziehen, sondern das können wir dort einfach anschließen über einen genormten Anschluss. Das heißt, es funktioniert eigentlich sehr gut. Wie lange dauert ganz grob so eine Übergabe? Wie muss ich das vorstellen? Eine Übergabe von einem unkomplizierten Patienten dauert circa 30 Minuten. Ah, doch schon. Okay. Und eine Übergabe von komplexeren Patienten kann durchaus schon mal eine Stunde dauern. Wenn wir davon reden, dass wir Patienten mit einer extrakorporalen Membranoxygenation, also der Mini-Herz-Lungen-Maschine haben, dann können solche Übernahmen auch schon mal deutlich länger dauern. Also da kann, das sind anderthalb Stunden, ein, dreiviertel Stunden durchaus auch möglich. Und so lange steht der Heli dann in Anführungszeichen nutzlos auf dem Dach. Man könnte auch sagen, man fährt erstmal den, also ein anderes System dorthin, schließt den an und dann kommt der Heli und holt den ab, damit der Heli nicht so lange Totzeit hat. Ja, das wäre allerdings ja insgesamt dann auch wieder problematisch. Ich müsste ja das System, müsste ich dann ja auch wieder umbauen. Ja, kann man ja tauschen. Man kann einfach das gleiche System, was im Heli gibt, zweimal haben oder dreimal, damit man es schon immer vorplatzieren kann. Ja, das ist logistisch nicht möglich. Das wird nicht einfach. Also das wird sicherlich extrem schwierig. Das heißt, es müsste ja deutschlandweit müssten und auch möglicherweise im angrenzenden Ausland alle das identische System haben. Und da fängt es schon an. Da werden wir also Probleme kriegen. Das wird nicht funktionieren. Ja, und natürlich ist es auch so, dass auch die Übernahme uns auch die Möglichkeit gibt, wirklich Kontakt zu dem Patienten aufzunehmen und auch tatsächlich zu erfassen, wo liegen die Probleme. Klar, und das ist ja für uns auch wichtig in der weiteren Behandlung. Ja, ja. Auch wenn wir zum Teil bloß 10 oder 15 Minuten dann mit dem Patienten dann effektiv zu tun haben. Aber auch da kann irgendwas Kritisches eintreten. Und wir sind dann mit unserem Gerät, das wir selber angebaut haben, wo ich genau weiß, welches Kabel führt wohin, weil ich habe es dahin gemacht, weiß ich ganz genau, wie ich damit umgehen muss. Das ist ein guter Punkt, Ist der Platz in dem Heli generell ein Problem für irgendwelche medizinischen Tätigkeiten, Maßnahmen, die du da hinten durchführen möchtest? Ja, also es ist so, dass das Platzangebot schon eingeschränkt ist. Wir können bestimmte invasive Maßnahmen während dem Flug nicht durchführen. Was extrem schwierig sich darstellt, ist zum Beispiel die Intubation, was wir vorhin schon beschrieben haben, also das Einlegen des Beatmungsschlauchs. Sowas während dem Flug darzustellen, das ist nahezu unmöglich. Andere Atemhilfsmittel einzulegen. Also Maske geht wahrscheinlich eine Maske, gut. Das würde gehen. Gut geht's auch nicht. Okay. Allein auch durch die Sitzposition bedingt. Man müsste sich halt schon so ein bisschen verdrehen. Aber was jetzt kein Problem ist, wenn ich dem Patienten eine Sauerstoffmaske einfach aufsetze, damit er mehr Sauerstoff bekommt oder eben eine Sauerstoffnasenbrille aufzusetzen. Solche Dinge sind völlig unproblematisch möglich. Oder eben auch, das ist oft diskutiert, auch die Wiederbelebung. Eine Wiederbelebung ist auch möglich. Das ist was durchaus geht. Ja, also die Herzdruckmassage, die ist durchführbar im Hubschrauber. Da auch das Defibrillieren. Draufbeugen quasi. Ja, das geht alles. Okay. Ja, also das funktioniert auf jeden Fall. Aber Maßnahmen wie jetzt das Anlegen einer Thoraxdrainage, also die Entlastung im Brustkorb, Luft oder Flüssigkeit rauszulassen, das sind alles Maßnahmen, wenn die notwendig sind, müssen die vorher stattfinden, bevor dieser Patient eingeladen wird. Wir müssen also ein gutes Setting haben. Und Sagen wir geschwind. Nee, also ich habe sogar ein Telefon, also, aber es stört nicht. Nö, stört nicht. Das hört er wieder auf. Ja, also genau. Das Telefon klingelt, hört das, auch wieder auf. Es kann jetzt sein, dass es so. Ich gucke aber mal trotzdem ganz kurz, ja, weil es kann sein, dass es nämlich die Crew ist. Ja. Genau, wir waren bei den Dingen, die man hinten im Hubschrauber sinnvoll tun kann. Thorax-Drainage. Genau, also solche Dinge schauen wir, dass wir das im Vorfeld alles machen. Wir brauchen ein gutes Setting. Patient ist komplett versorgt, ist komplett verkabelt, wird dann eingeladen, dass wir möglichst wenig invasiv noch tätig werden müssen. Ist das also generell so das Muster, dass man sagt, man versucht den Patient vorm Einladen und vorm Losfliegen alles zu machen, was nötig ist, sodass man im Flug eigentlich nur noch beobachtet und hoffentlich nichts mehr tun muss. Ganz, ganz genau, grob. Ganz genau. Das Einzige, was ich im Flug dann mache, ist gegebenenfalls die Beatmung anpassen, ja, noch zusätzlich Medikamente verabreichen, ja, eben diese Dinge, aber keine großartigen Sachen. Also ich verschiebe jetzt nicht eine wesentliche Maßnahme auf den Transport. Ja. Das macht man im Normalfall aber auch mit dem Rettungswagen nicht. Mhm, bevor man da losfährt, wird soweit schon alles eben stabilisiert. Kommt es vor, dass man dann im blödesten Fall mal irgendwo geschwind zwischenlandet, dass man dann den Patienten raustut, da dann wieder irgendwas Größeres macht? Also man kann sich das schon durchaus vorstellen, dass man sowas machen müsste. Ich muss aber sagen, ich habe das jetzt persönlich so noch nicht erlebt, dass man das machen musste, habe aber sowas schon von Kollegen gehört, ja, wenn dann wirklich was völlig Unerwartetes eintrifft und das kann halt mal passieren, dann ist das eine Option, die man dann eben ziehen muss, genau. Würde man mit dem Hubschrauber dann irgendwo sich eine Landefläche suchen, das dann dort so machen, analog mit dem Rettungswagen wird man halt gucken, dass man anhalten, irgendwo auch eine Position findet, die auch sicher ist, wo möglichst dann natürlich auch keiner hinten reinfährt. Ja. Also da muss man natürlich auch schauen. Also das trifft dann für beide Bereiche analog zu. Ja. Gibt es eine Gewichtsbeschränkung für die Patienten? Ein Hörer hier hat die Frage gestellt. Er sagt, es gäbe ja oder habe ja auch schon mal Zwischenfälle gegeben, wo irgendwelche OP-Tische von schwerer gewordenen Leuten einfach zusammengebrochen sind. Es gibt eine Gewichtsbeschränkung. Diese Gewichtsbeschränkung in erster Linie hat die was mit der Trage zu tun. Mhm. Die Tragen haben je nach Hersteller unterschiedliche zulässige Maximalbelastungen. Es ist deswegen jetzt schwierig, generell eine Aussage zu treffen. Ich kann jetzt für unseren Standort sagen, dass wir Patienten, die mehr wie 130 Kilo wiegen, nicht mitnehmen können. Mhm. Aber das ist keine Hubschraubergewichtsbeschränkung, sondern eine von der Trage. Das hat was mit der Trage zu tun. Ein anderer Faktor ist aber auch die Breite des Patienten. Schwergewichtige Patienten haben oftmals auch eine entsprechende Körperfülle, sind da nicht immer nur 2,40 Meter große muskelbepackte Basketballspieler. Es gibt ja dann auch die etwas kleineren, aber trotzdem gleich schweren Patienten und die gehen auch ein bisschen in die Breite. Da müssen wir aufpassen, dass wir da unsere Maximalbreite des Hubschraubers, also nicht des eigentlichen Hubschraubers, sondern des Kabinenausbaus, nicht überschreiten, weil sonst können wir den Patienten ganz banal nicht einladen. Ja. Ja, das ist also auch noch ein Faktor. Aber der Hauptfaktor ist erstmal natürlich die Trage. Ja. Spielen andere Faktoren flugbetrieblich auch noch eine Rolle, was das Gesamtgewicht des Hubschraubers angeht, was die zulässige Belastung angeht, je nach Wetterlage, je nach Temperatur, je nach Betankungs- und sonstigem Beladezustand. Das sind dann Faktoren, die der Pilot im Auge behält und unter Umständen dann eben auch sagt, das geht so nicht. Mhm. Ja, und das hat dann weniger was mit der Trage zu tun, sondern da könnten wir vielleicht auch hochgehen bis zu der maximalen Tragebelastung, aber der Pilot kann theoretisch aus flugbetrieblichen Gründen sagen, das können wir so nicht machen. Also gerade im Sommer 30 Grad, irgendwo auf der Alp. Exakt, ja. Leistungsproblem irgendwann. Wobei, also das ist schon dann doch eher die Ausnahme. Ne? Also weil die Dinger haben ja eigentlich schon Dampf. Ja, aber man muss natürlich bedenken, es könnte schon durchaus sein, dass ich, das ist jetzt natürlich ein bisschen konstruiert, aber sowas kommt auch vor, einen Patienten eben mit einem hohen Gewicht habe, zusätzlich ein spezielles Gerät noch mit einbauen muss, das auch sehr viel wiegt und noch zusätzlich ein Operator, also ein Bediener dieses Geräts. Ja, okay. Und dann bin ich an dem Bereich, wo der Pilot schon rechnet und sagt, das geht oder das geht nicht. Ja. Also diese Situation gibt's. Aber da gibt's ja nun wiederum unterschiedliche Möglichkeiten, auch vielleicht ein Hubschrauber, der mehr Zuladung ermöglicht, 412 dann eben dahin kann mehr. Zum Beispiel. Ja. Ja. Genau. Jetzt kommen übrigens die Kollegen vom Einsatz wieder zurück. Wunderbar, das ist ja perfektes Timing, weil ich habe tatsächlich keine konkreten Fragen mehr zu der Medizingeschichte. Habe ich irgendwas vergessen? Ich denke, wir haben da soweit, sind ja soweit durch. Ne? Genau, wunderbar. Das ist echt perfektes Timing. Dann würde ich sagen, drücken wir jetzt hier mal die Pause-Taste und ich bedanke mich schon mal ganz herzlich bei dir fürs Mitmachen, falls wir nicht mehr am Mikrofon reden und reden dann gerne mit anderen. Dankeschön. Jo. Mein Name ist Thomas Roth. Ich bin Pilot hier auf dem Hubschrauber Christoph 51 in Stuttgart-Pettenwil. Und hast du es vermutlich nicht hier deine Karriere begonnen, sondern hast irgendwo anders das Hubschrauberfliegen gelernt? Ich habe das richtig. Ich habe bei der Bundeswehr eine fliegerische Ausbildung gemacht und war dann knapp 15 Jahre bei der Marine in Kiel auf Sea King als SR-Pilot tätig. Und seit 2003 bin ich hier in Stuttgart bei der DRF dann als Rettungsflieger dabei. Okay. Ist das typisch, dass man bei der Bundeswehr oder beim Grenzschutz landet und dann zu Rettungsfliegern zum Beispiel wechselt? Typisch vielleicht nicht, aber doch ein Großteil der Kollegen hat den gleichen oder einen ähnlichen Werdegang hinter sich. Wobei heutzutage sind wir fast 50-50, dass auch zivil geschulte Kollegen bei uns fliegen, die eben selber bei zivilen Firmen den Flugschein gemacht haben, ihre Flugstunden dann in der Arbeitsfliegerei sich erarbeitet haben und dann zu uns gewechselt sind. Was für einen Schein brauchen wir denn hier? Ein CPL oder CHPL oder wie heißt das? CHPL hieß es mal, ja, ATPL, da sprechen wir heute auch noch davon, also auf jeden Fall ein Berufspilotenschein. Okay, gut, dann reden wir mal ein bisschen über den Hubschrauber an sich. Wir stehen gerade vor dem Hubschrauber, wir reden dann im Nachhinein noch ein bisschen über die Fliegerei als Ganzes. Beschreib doch mal ein bisschen die BK-117 aus Sicht des Piloteurs. Ja, die BK-117, ein altbewährter Hubschrauber, sehr zuverlässig, der aber langsam in die Jahre kommt. Ich fliege sehr gerne, hat noch nicht so viel Computer und ja, Informationstechnik innen drin, hat noch viele Nadeln anzeigen und deswegen natürlich auch ein bisschen älteres Modell, aber hat keine Kinderkrankheiten mehr, sagen wir mal so. Die Nachfolger der EC-145, die zurzeit auf dem Markt sind und unterwegs sind, ist natürlich schon eine ganz andere Klasse von Hubschraubern, die ich aber selber noch nicht geflogen bin. Aber zur BK, wie gesagt, nochmal, wird es so ja schon seit über 10 Jahren gar nicht mehr gebaut in dieser B2-Variante oder Version. Hat viele Vorteile, einige wenige Nachteile, speziell für den Job als Rettungsflieger. Was uns Piloten immer ein bisschen stört, dass ich nach dem Landen nochmal circa 2 Minuten oder nochmal 2 Minuten im Leerlauf die Triebwerke runterfahren muss. Das ist eine zweimotorige Maschine, richtig? Jawohl, zweimal ca. 750 PS. Damit wir im Falle von einem Triebwerkausfall mit einem anderen oder mit dem verbleibenden Triebwerk weiterfliegen können. Genau. Starten geht mit dem einen Triebwerk nicht, ne? Aber in der Luft halten, oder? Habe ich das falsch im Kopf? Ja, wir fliegen nicht mit einem Triebwerk los. Das ist ein Notverfahren, ja. Aber ich kann theoretisch, wenn ich leicht genug bin, mit einem Triebwerk auch fliegen. Okay, aber wird kein vernünftiger Mensch machen. Das macht man nicht. Ja. Also, habe ich das richtig im Kopf, dass in Deutschland sowieso grundsätzlich nur noch zweimotorige Hubschrauber im Rettungsdienst erlaubt sind, gerade eben aus Sicherheitsgründen? Das weil ist die richtig. Ja, ja, nicht nur Deutschland, ist eigentlich eine EU-Verordnung. Man muss in der gewerblichen Luftfahrt, genau, einen Gesetzestext weiß ich nicht, aber wenn du eben diesen Job machst, brauchst du 2 Triebwerke mit speziellen Leistungsreserven, damit man eben ja, im Fall des Falles sicher weiterfliegen kann oder sicher landen kann. Ja, die früher war die BO-105 noch viel im Einsatz, bei euch vermutlich auch. Und die ginge jetzt heute eben schon aus dem Grund nicht mehr. Ja gut, die BO-105 hat auch 2 Triebwerke gehabt. Ah, echt? Ja klar. Oh. Aber natürlich im Verhältnis ein bisschen, sie war ein bisschen schwach auf der Brust, wobei ich den Vogel auch nie geflogen bin, kenne ich nur aus Erzählungen, aber sie hat die Flugleistungsklasse 1, die wir brauchen, nicht mehr erfüllt. Okay. Genau, aber sie hatte auch 2 Triebwerke. War auch kleiner, also auch von Arzt ungeschickter. Genau, insgesamt deutlich kleiner, auch leichter und ja. Okay, gut, dann sollen wir vielleicht mal einen Blick ins Cockpit werfen und da mal so ein bisschen über die Instrumente drüber reden. Können wir gerne machen. Ich meine, was wir heute nicht tun, wir machen keine Grundsatzepisode über Hubschrauberfliegen. Das steht auch noch auf meiner Liste, das muss ich irgendwann mal noch tun. Aber wenn wir das heute machen, wird man gar nicht fertig. Eine konkrete Frage, die ich habe, ist erstmal, grundsätzlich seid ihr VFR-mäßig unterwegs? Genau, wir fliegen hier nur nach Sichtflugregeln. Weil es anders keinen Sinn macht in der Rettungsfliegerei. bringt ja der IFA-Fliegerei nichts, weil ich an der Einsatzstelle landen können muss. Das heißt, ich muss dann immer Bodensicht haben. Instrumentenflug, wenn ich das mache, brauche ich, um landen zu können, einen Flugplatz, Flughafen, der ein Instrumentenlandesystem hat. Gut, ich meine, man könnte ja sagen, Ausgangsplatz, also hier und am Zielort ist das Wetter okay, aber zwischendrin ist irgendein Schauer oder irgendeine Wolken niedrig, wo ich halt dann aufgrund der vorgeschriebenen Limits nicht durch dürfte, aber ich könnte trotzdem problemlos landen. Das sowas kann ja vorkommen. Da könnte man argumentieren, dass in diesen Fällen dann EFR hilfreich wäre für diese Zwischenphase. Nein, weil ich weiß ja nie, wo ich hin muss. Das heißt, ich kann nicht sagen, ob an der Einsatzstelle Sichtflugbedingungen herrschen. Das heißt, wenn ich einmal in Wolken bin oder wenn ich einmal nach Instrumenten unterwegs bin und kann da nicht runter, dann das ja sinnloses Unterfangen. Das heißt, wir müssen sicherstellen jederzeit, dass wir an der Einsatzstelle runterkommen. Es gibt eine Überlegung bei, sagen wir mal, längeren Strecken, bei Intensivverlegungen, wo ich weiß, wo ich von wo ich nach wohin fliegen will. Da ist das sicherlich eine Option. Das gibt es natürlich auch Hubschrauberstandorte, die unsere 24-Stunden-Standorte, die sowas machen. Die haben auch die IFA-Option, weil sie auch viel nachts unterwegs sind. Da macht dieses Argument Sinn. Aber für die Rettungsfliegerei, zur Rettung, Straßenrettung, Herzinfarkt, Unfall, ist es absolut unsinnig, muss man so sagen. Okay. Habt ihr irgendwelche spezielle Ausrüstung, jetzt aus Sicht des Piloten, nicht aus Sicht des Mediziners, dabei für den Rettungseinsatz? Eigentlich nicht. Wenn man das GPS-Navigationsgerät so betrachten will, dann ja, aber das ist ja heutzutage Standard eben. Aber ansonsten haben wir da nichts Zusätzliches dabei. Okay, und ansonsten habt ihr die ganz normalen Hubschrauber-Primärinstrumente und halt wahrscheinlich VOR und so, NDB werdet ihr vermutlich auch dabei haben, auch wenn ihr es natürlich nicht für IFA-Fliegen nutzen dürft. Genau. Standardausrüstung, VOR sind immer noch vorgeschrieben. ADF, also das NDB-Peilen, ist meines Wissens, glaube ich, gar nicht mehr vorgeschrieben, seit es eben GPS-unterstützte Systeme gibt. Wir haben es aber in den Hubschraubern alle noch drin. Habt ihr, also ich weiß nicht, wie oft ihr Rettung mit der Winde macht oder ob ihr das überhaupt macht? Fragezeichen. Hier nicht in Stuttgart. Eigentlich haben wir in Deutschland, wir als DRF Luftrettung, nur eine einzige Standort und zwar in Nürnberg, der hat eine Winde dran. Und dann die zwei Hubschrauber in Österreich haben auch eine Winde. Alle anderen Standorte haben dieses optional Equipment, also Zusatzausrüstung, nicht. Die würde man dann eben, also Standort entsprechend, wahrscheinlich vor allem in den Bergen verwenden oder vielleicht eben auch am Wasser. Genau, das ist richtig. Das heißt, ihr habt auch sonst außer dem medizinischen Equipment nichts Besonderes dabei. Also ein ganz normaler serienmäßiger WK-117 B2 mit medizinischem Einbau. Das kann man so sagen. Wobei die Medizin natürlich schon ein extrem vielschichtiges Gebiet oder Equipment geworden ist. Also wir haben um die 200 Kilo an medizinischer Ausrüstung dabei. Unterschiedlichste Varianten. Aber wie gesagt, also aus fliegerischer Sicht haben wir da keine Sonderausrüstung dabei. Okay. Paar Rahmendaten, wie schwer, wie schnell, wie weit? Die BK hat ein Maximum Takeoff Weight, also maximales Abfluggewicht von 3.350 Kilo. Die BK 117 B2 in der Version, wie sie da steht. Die anderen heißen ja auch noch BK, aber dann mit C1, C2 entsprechend. Aber die B2, die wir hauptsächlich im Moment fliegen, 3.350 Kilogramm. 2x 750 PS, hatte ich glaube schon gesagt. Wir rechnen mit ungefähr 240 Stundenkilometer, wobei sie in der Spitze so knapp 270 schaffen würde, aber auch nur unter entsprechenden Gewichts- und Wetterbedingungen. Aber wir rechnen planmäßig mit 240 km/h. Eines mal 5 km/h schneller oder langsamer, aber das ist so der Standardwert. Die Reichweite, bei vollen Tanks kann ich gute 2 Stunden fliegen. Das wären etwas über 500 Kilometer. Ist aber in der Rettungsfliegerei auch nicht notwendig, da wir ja nur im Radius von 70, 80 Kilometer Rettung fliegen. Bei Verlegungsflügen geht es dann schon mal ein bisschen weiter. Aber im Standardbetankung hier sind wir so bei 1,5 Stunden, sage ich jetzt mal. Das wären so gute 300, 350 Kilometer. Okay. Wo tankt ihr? Habt ihr hier selber Tankstelle am Flugplatz? Jeder Standort hat eine eigene Tankstelle, weil ich muss ja nach jedem Einsatz eigentlich nachtanken. Und ansonsten gehen wir halt zu Flugplätzen, die hier überall unterwegs sind oder eben zu Kollegen nach Karlsruhe oder wo halt immer gerade Tankstelle verfügbar ist. Der Hubschrauber, der steht jetzt draußen auf so einem kleinen Podest, das vermutlich motorbetrieben in die Halle gefahren kann. Das heißt, ihr könnt den Hubschrauber quasi automatisiert ein- und aushalten. Steht der den ganzen Tag typischerweise draußen? Normalerweise ja. Wir stehen hier auf der sogenannten Plattform. Wir reden immer von Plattform. Und hier außen drumherum siehst du auch diese Betonmauer. Das nennen wir den Bahnhof, die ganze Anlage, weil die Plattform auf Schienen in die Halle rein und raus fährt. Das ist richtig. Wir haben auch die Möglichkeit, hier auf der Plattform die Maschine an Strom anzuschließen. Zum einen beim Anlassen hilft uns das, die Batterie zu schonen. Hauptsächlich aber wird damit, wenn wir nicht im Einsatz sind oder nicht im Triebwerk laufen, die medizinischen Geräte geladen oder an das Strom gehalten. Und wir können natürlich im Winter, wenn es notwendig ist, drin die Heizung damit betreiben. Ja. Punkt. Den ersten Teil deiner Frage habe ich vergessen, da war noch irgendwas. Den habe ich auch wieder vergessen. Ja, ich hätte noch gefragt mit diesem Kabel, aber das hast du ja schon beantwortet. Genau. Wie läuft denn so ein Einsatz ab? Es piept der Piepser und ihr zieht Schuhe und Kittel an und seid dann innerhalb von 2 Minuten in der Luft. Das habe ich gerade schon mit Gregor besprochen. Was sind so die Schritte, was gibt es hier? Der Hubschrauber ist bestimmt durchgeguckt, also Vorflugcheck passiert bestimmt nicht mehr. Was passiert da noch? Genau, wenn der Melder losgeht, laufe ich als Pilot einfach los, setze mich rein, lasse an. So grundsätzlich. Das dafür, dass man das machen kann, muss man natürlich etliches an Vorarbeit leisten. Zum einen, wie du schon gesagt hast, den Vorflugcheck morgens. Da wird die Maschine komplett durchgeguckt. Öl drin, Sprit drin, alle Klappen zu, alles dicht. Wir schalten auch mal an, ist der Computer hochgefahren, beziehungsweise das Euronav, also das GPS-System, wieder leer gemacht, damit die neuen Einsätze gleich sichtbar sind, wenn wir sie einschalten. Und dann gibt es ein paar Schalterstellungen, die man vorbereitet, sodass ich wirklich mit 2-3 Schaltungen oder Knopfdrücken die Maschine zum Laufen kriege. Um das so zügig machen zu können, müssen wir natürlich sicherstellen, dass die Maschine wirklich klar ist. Das heißt, wenn ich den Vorflugcheck gemacht habe, lasse ich auch niemanden anderes mehr dran, weil ich nicht weiß, was die da dran machen. Und natürlich muss ich auch sicher sein, dass das Wetter gut ist. Das heißt, gerade im Herbst, Winterhalbjahr sind wir Piloten fast ständig damit beschäftigt, auch wenn wir nicht fliegen, den ganzen Tag am Computer zu sitzen beziehungsweise Wetterupdates zu machen. Dass du quasi immer dass ich weiß, immer weiß, wie schaut es aus, beziehungsweise wenn es kritisch wird, dass ich dann weiß, dass ich nicht einfach losrenne, sondern speziell für dieses Einsatzgebiet nochmal mich schlau mache und dann eventuell eine kleine Startverzögerung in Kauf nehme. Aber es ist immer noch sinnvoller zu sagen, wir schaffen es ähnlich, wir kommen da nicht hin, schickt was anderes, als wenn wir losfliegen und dann nach 10 Minuten sagen, Hilfe, Hilfe, wird nichts und wir müssen umdrehen. Damit ist dem Patienten nämlich auch nicht geholfen. Und ja, wie gesagt, aber wenn alles passt, und im Idealfall, wie gesagt, schaffen wir so in 2 Minuten 20, nachdem der Melder Pieps macht, dass wir hier in die Luft kommen. Okay, und jetzt habe ich vorhin erfahren, dass dein Co-Pilot kein ausgebildeter Co-Pilot im Sinne eines Lizenzinhabers ist, sondern der TCM, HTC. Und das heißt im Endeffekt, fliegst du das Ding alleine und er unterstützt dich bei? In erster Linie bei der Navigation und bei der Luftraumbeobachtung. Das heißt, er guckt mit raus, dass wir nicht wo reinfliegen, bei schlechtem Wetter speziell. Heutzutage sind es die Windräder, Hochspannungsleitungen. Aber wir fliegen ja zum Glück meistens bei gutem Wetter. Da geht es vor allem um die Navigation. Er überwacht auch ein bisschen die Triebwerke, wenn ich mehr nach draußen schaue. Aber grundsätzlich muss man das als Single-Pilot-Operations betrachten. Das heißt, ich bin als Pilot alleine drin. Denn der HCM, der HEMS-Crew-Member, muss ja eventuell auch, wenn der Patient es fordert, wenn wir den später drin haben, muss da natürlich hinten sitzen beim Notarzt, um den Patienten versorgen zu können. Dann bin ich eh ganz alleine unterwegs. So, jetzt kommt ein Alarm. Das heißt, ich lege jetzt ein paar Schaltungen, setze mich rein und bin da gleich mal weg. Und ich warte auf dich, bis ihr wieder da seid. Alles klar. Während Thomas und seine Kollegen im Einsatz waren, bin ich dann mit Gregor mal noch ein bisschen durch die Station gelaufen. Das haben wir nicht aufgezeichnet, ich weiß nicht so genau warum. Ich erzähle es euch trotzdem mal, was es da noch zu sehen gab oder wie so eine Station generell aussieht. Zunächst mal, das Wichtigste ist ja immer das Gerät, also der Hubschrauber. Gibt es eine schöne große Halle für den Hubschrauber, den kann man da eben motorgetrieben automatisiert reinfahren. Diese Plattform, die draußen im Bahnhof steht, also in diesen Betonrampen, die lässt sich eben motorgesteuert da reinfahren. Der Hubschrauber steht im Übrigen draußen auch 90 Grad verdreht. Das heißt, die Plattform kann den Hubschrauber auch sozusagen um die Hochachse drehen. In der Halle kann man dann eben, wenn man dem Hubschrauber irgendwas tun muss, kann man das da im Trockenen und Warmen tun. Zum Beispiel die Vorflugkontrolle bei schlechtem Wetter wird sicherlich morgens dort geschehen. Und der Hubschrauber muss auch mindestens einmal pro Woche desinfiziert werden. Eine Arbeit für den Rettungssanitäter oder Rettungsassistent, Notfallretter. Und auch das passiert dann in der Halle. Als ich abends dann gegangen bin, ich nehme das hier im Nachhinein auf, ist auch tatsächlich genau das passiert, eine Desinfektion. Dann gibt es ein Büro mit Arbeitsplatz oder Arbeitsplätzen für alle. Jeder hat einen Rechner, jeder hat halt den üblichen Schreibtischkram. Und ja, wie wir sehen werden, werden da halt irgendwelche Papierverwaltungsarbeiten gemacht oder Thomas kann über den Rechner dann halt ins Netz und sich übers Wetter erkundigen, was er ja erklärt hat, was er regelmäßig tut. Dann gibt es Sozialräume, den Begriff finde ich immer irgendwie seltsam, aber halt Aufenthaltsräume, Sofa, Wohnzimmertisch, Esstisch, Küche, Toiletten, Dusche und so weiter. Es gibt mit Sicherheit auch ein Schlafzimmer für die Kollegen, die tageweise auf der Station bleiben. Einige kommen ja auch von weiter weg. Ja, und wie sich das natürlich gehört für eine Notfallwache wie da, stand natürlich angefangenes Essen rum, weil natürlich der Piepser immer dann losgeht, wenn man gerade am Essen ist oder anderweitig irgendwas tut, was sich schlecht unterbrechen lässt, aber man es dann natürlich trotzdem unterbrechen muss. Zu guter Letzt gibt es da noch ein Lager für medizinische Vorräte, Medikamente, Ersatzgeräte, also zum Beispiel standen ein paar Ersatzspritzenpumpen rum, die waren auch am Ladegerät angeschlossen, Ersatztrage, Ersatzhelme, die werden auch teilweise von den Kollegen verwendet, die nur ehrenamtlich am Wochenende Dienst tun auf dem Hubschrauber. Und es gab auch bestimmte optionale Ausstattungsgegenstände, die man in den Hubschrauber einbauen kann, die aber zum Beispiel standardmäßig nicht drin sind wegen Gewicht. Zum Beispiel war da eine Konvertierungseinheit, die das Bordnetz des Hubschraubers, hab vergessen, wie viel Volt das sind, auf 230 Volt konvertiert, um dann halt Geräte anschließen zu können, die nicht speziell für den Hubschrauber gebaut sind. Und das Ding wiegt irgendwie 30 Kilo und wird halt standardmäßig nicht mitgenommen, weil, wie wir nachher noch erfahren werden, gibt es halt bei bestimmten Situationen dann doch irgendwann mal Gewichtsgrenzen. Das Lager ist im Übrigen gut gesichert, also abgeschlossen und über einen persönlichen PIN-Code wird getrackt, wer da reingeht. Gerade insbesondere Medikamente, Anästhesie-Medikamente werden ja doch relativ stark unter Verschluss gehalten, weil man mit denen ja auch Unsinn anstellen kann, sage ich mal. Und deshalb wird da eben entsprechend danach geguckt. Was natürlich auch auffällt, überall hängen Bilder von Hubschraubern, DRF-Hubschrauber, DRF-Kalender, auch ADAC, ein ADAC-Modell stand rum, also die Konkurrenz war auch vertreten. Es liegt der Aero-Kurier rum, eine Zeitschrift namens Heli, wo es logischerweise um Hubschrauber und Hubschrauberfliegen geht, aber auch medizinische Zeitschriften, Notfallmedizin-Zeitschriften. Es war eigentlich ganz gemütlich da. Kann man sich sicherlich halbwegs sinnvoll aufhalten, wenn es mal wettermäßig länger nichts geht. Klar, ist nicht so wie zu Hause, aber ich fand es eigentlich so ganz angenehm. Vor der Wache steht auch eine kleine Sitzbank, um draußen sitzen zu können. Es gibt auch einen Grill, der am Tag vorher bei der Weihnachtsfeier zum Einsatz kam. Also schon eigentlich ganz nett. Jo, irgendwann nach ungefähr einer Stunde kamen dann Thomas und die anderen wieder zurück und wir haben uns dann weiter unterhalten. Also wir sitzen jetzt hier wieder im Aufenthaltsraum. Ihr seid gerade von eurem dritten Einsatz zurück des Tages. Damit ist das Tagessoll im Prinzip erledigt. Und die Wahrscheinlichkeit, dass nochmal was losgeht, ist unwahrscheinlich, weil es bald dunkel wird. Jetzt wird es zu langsam gehen. Die Viertelstunde haben wir noch. Ja. Wir würden auch noch losfliegen. Das Wetter ist soweit gut, dass man fliegen könnte. Ja. Aber wahrscheinlich kommt jetzt nichts mehr. Das wäre gerade eine Frage gewesen. Ab wann fliegt ihr nicht mehr los, weil es dann zum Zurückfliegen dunkel ist und ihr dann nicht mehr fliegen dürftet? Das ist kein Problem. Zurückfliegen darf ich immer. Ah ja. Es geht darum, dass wir nicht nachts draußen landen dürfen an der Einsatzstelle. Und da in Deutschland der Nachtflug offiziell ab Sonnenuntergang plus 30 Minuten beziehungsweise zukünftig sogar bis 40 Minuten beginnt, dürfen wir oder sind wir immer bis Sonnenuntergang angemeldet, könnten bei Sonnenuntergang noch losfliegen und so im Radius von 10, 15 Minuten können wir dann überall noch legal und sicher landen, wenn das Wetter mitspielt. Der Rückflug ist da nicht das Problem, da fliegt man dann jetzt so beleuchteten und bekannten Landeplätzen. Es geht nur darum, im Dunkeln an einer unbekannten Landestelle gehen wir nicht runter, dürfen wir nicht, machen wir auch nicht. Das heißt, zum Krankenhaus dürftet ihr dann auch im Dunkeln? Genau. Das heißt, ihr habt dann irgendwie Nacht-VFR? Ja, sowieso. Okay, das dürft ihr schon. Das machen wir schon. Okay. Wer macht denn hier das Licht an? Das Licht am Landeplatz? Das machen wir selber an. Habt ihr einen Knopf im Funk? Ja, okay, genau. Ja, das dachte ich mir fast. Ja. Gehen wir nochmal zurück zum Anfang des Einsatzes. Wir haben ja gerade darüber gesprochen, der Piepser geht los, du schmeißt deine Schalter an, machst die Triebwerke an, lässt das Ding hochlaufen. Wann erfahrt ihr denn, wo genau ihr hin müsst? Das wird automatisch mit dem Melder Alarm schon losgeschickt. Wir kriegen das als SMS, wir kriegen das als Fax und es wird auch direkt auf unser GPS geschickt. Okay, das ist ein spezielles GPS, was so Datenkanal hat. Das heißt, ich persönlich kriege es aber erst mit, wenn ich einen Hubschrauber anmache und hochfahre, beziehungsweise wenn der Sunny dann mit einsteigt und mir dann sagt, er hat das meistens das Fax dann schon, aber ich gucke dann gar nicht drauf, ich gehe raus, lass an und die Jungs sagen mir dann, wo es hingeht. Mhm. Genau. Erfahrt ihr dann, also wie genau ist der Ort dann? Kriegt ihr dann schon den Landeplatz gesagt oder kriegt ihr den Landeplatz kann mir keiner sagen, muss ich mir vor Ort anschauen. Das heißt, ihr kriegt erstmal den Einsatzort des Geschehens. Genau. Und dann müssen wir gucken, wie nah kommen wir da dran, was können wir da machen. Mhm. Ist halt auch nicht immer genau bekannt. Ich meine, Straße, Hausnummer ist dann schon das Goldrandlösung, aber wenn es halt ein Unfall ist oder ein Jogger im Wald, dann muss man schon ein bisschen suchen. Ja. Das heißt, ihr habt dann in eurem GPS wahrscheinlich auch eine Straßenkarte drin, dass ihr was anfangen könnt mit Hausnummer und... Nee, Hausnummern sehen wir auf der Karte nicht, aber wenn die das uns schicken und eingeben, zeigt er uns das genau an. Okay. Also das würde auf, sagen wir, 5 Meter genau, wird schon funktionieren. Ja. Und wir gucken dann halt, was der nächstgelegene geeignete Landeplatz ist. Also sprich, ihr habt kein klassisches Luftfahrt-GPS, das Lufträume anzeigt und doch. Auch, das, ja, klar. Aber eben auch Straßendaten. Das ist einfach eine Karte. Okay. Und die kann ich eben so weit reinzoomen, dass ich, wie gesagt, bis auf Hausnummern runtergehen könnte. Also ich kenne es halt von den klassischen Segelflugsystemen. Nee, das ist ja was ganz anderes. Das ist was ganz anderes, genau. By the way, Segelflug, habt ihr einen Flaum drin eigentlich inzwischen? Nein. Gibt es da Ideen? Es ist mal angedacht gewesen, wir haben das mal ausprobiert, hat aber für unsere Zwecke nicht richtig gearbeitet, hat nicht funktioniert. Mhm. Gut, ihr seid ja auch meistens relativ niedrig unterwegs. Ja gut, es ist schon interessant, gerade im Sommer hier am Nordrand der Schwäbischen Alb ist es nicht verkehrt, aber es ist im Moment nicht das System, das wir da sinnvoll nutzen können. Mhm. Der Gregor hat vorhin, als ihr unterwegs wart, da drüben einen Rechner angemacht und irgendwie ein Flight-Tracking-System versucht zu starten. Das ist unser Rescue-Track. Mhm. Genau. Was ist das? Ja, das ist eine Karte, die eben Position von uns Hubschraubern anzeigt. Das haben in der Zwischenzeit fast alle Leitstellen auch. Mhm. Die sehen allerdings alle Hubschrauber und teilweise auch schon die Fahrzeuge, die dort eingeloggt sind. Mhm. Ich kann mit meiner Stationsanmeldung nur meinen Standort im Umkreis von 150, 200 Kilometer sehen und da auch nur DRF-Hubschrauber. Also ich kann jetzt nicht sehen, was die ADAC, Innenministerium oder andere Fahrzeuge machen. Das hat aber einfach nur rechtliche Gründe. Die Leitstelle muss natürlich alle Hubschrauber sehen, sonst kann sie ja nicht gescheit disponieren. Ja. Aber es ist genau das gleiche System, aber mit verschiedenen Zugangsdaten und darauf begründete Prioritäten und Möglichkeiten. Das heißt, die Hubschrauber haben irgendein GSM-Modul und erzählen der ganzen Welt oder dem System, wo sie sind. Genau. Als ihr hier gerade wieder gelandet seid, habt ihr nach der Landung erstmal irgendwelches Papier ausgefüllt? Was hat es damit auf sich? Ja, Flugbuch wahrscheinlich? Das ist genau das Allerwichtigste natürlich. Ich muss als erstes den Einsatz in der ASA heißt das System bei uns anmelden. Das heißt, dort werden die Stadt, Landezeiten und Orte natürlich eingegeben. Dabei wird eine Einsatznummer vergeben, das sind einfach fortlaufende Nummern. Ja. Und auf diese fortlaufende Nummer kann dann der Doktor seine medizinischen Daten eingeben. Mhm. Das sind zwei Systeme, die eben zusammengeführt werden müssen. Im Moment noch, ab Januar wird das alles in einem neuen System zusammen funktionieren. müssen wir eben noch die Einweisung machen. Aber aktuell ist so, ich muss die Flugdaten eingeben, Doktor dann die Medizindaten. Und ja, also der muss sein Protokoll, was er gemacht hat, Patientenname, das ganze Zinnober halt. Und ja. Das ist dann die Basis für die Abrechnung Richtung Kassen vermutlich? Genau, die Abrechnung geht hauptsächlich oder geht ja über die Flugzeit. Das ist das, was ich eingebe. Aber nichtsdestotrotz, die medizinischen Daten sind ja eigentlich das Wichtigere, was um die Dokumentation für den Patienten dann geht. Gut, ihr müsst aber wahrscheinlich auch so eine Art Hauptflugbuch führen. Flugbuch ist durch das Eingeben ins System, ist damit ein elektronisches Flugbuch. Genau. Wie sieht das aus mit der Flugplanung? Also ich meine, ihr fliegt erstmal grundsätzlich nach Sicht. Das heißt, ihr kriegt den Ort, wo ihr hin müsst, fliegt er halt hin. Da wird es keinen Flugplan geben. Ja? Also das wird nicht passieren, aber trotzdem wirst du dich ja vor dem Flug irgendwie erkundigen müssen über zumindest mal Wetter oder über irgendwelche Notams oder irgendwie in Stuttgart ist der Einsatz in der Nähe vom Flughafen, in der Kontrollzone und wie gehst du da vor? Oh, wir machen es einfach. Wie ich vorhin schon gesagt habe, ich muss die Maschine natürlich so hinstellen, technisch, dass ich jederzeit reinhüpfen kann und das Gleiche ist fürs Wetter und für die Flugplanung, wie du gesagt hast. Das heißt, Wetter ist im Herbst, Winter ein Tagesgeschäft, da bin ich ständig dran. Flugplanung in der Primärgegend, das heißt im Umkreis von so circa 100 Kilometern, da gucken wir uns morgens die NOTAMs an oder VFA-Bulletin, was man halt so hat. Ja. Dann haben wir auch noch einige DRF-Internet-Datenbanken, speziell was Landeplätze angeht, die wir häufig anfliegen, wenn die gesperrt sind oder so, da gucken wir auch noch rein. Und es ist ja nicht so, dass sich da tierisch was ändert. Ja. Das heißt, da gucke ich dann mal rein. Das meiste sind heutzutage Hindernismeldungen, neue Windräder, die aufgestellt sind. Mhm. Aber auch, was aktuell ganz interessant ist, so in der Vorweihnachtszeit zum Jahreswechsel, haben wir viele Flugplätze, Betriebsferien, die machen zu. Mhm. Und das heißt, dadurch sind meine Tankmöglichkeiten, wenn ich mal weiter wegfliege, deutlich eingeschränkt. Mhm. Solche Sachen muss man sich natürlich schon angucken. Und gesagt, wenn ich halt 3, 4, 5 Tage Dienst habe oder im Winter eine ganze Woche, und du hast die ersten 2, 3 Tage reingeschaut, dann ist man da ziemlich auf dem Laufenden. Ja. Aber wir gucken jeden Morgen rein und haben sogar jetzt seit neuestem auch auf dem Pilotendiensthandy, ein Smartphone, täglichen NOTAM-Zugriff und kriegen da speziell für unser Gebiet ausgewählte NOTAMs noch zugeteilt oder übermittelt. Beim Fliegen seid ihr da üblicherweise mit FIS in Kontakt oder? Machen die Kollegen ganz unterschiedlich. Ich persönlich eigentlich gar nicht. Mhm. Ich habe hier in der Nähe den Verkehrsflughafen Stuttgart. Die Frequenz habe ich immer drauf, gerade wenn ich in der Gegend unterwegs bin. Ja. Und ansonsten nehme ich mir die Flugplätze rein, die ja in der in Flugroutennähe liegen. Sagst du denen Bescheid? Einfach, noch nicht mal rein. Wenn ich nicht durch die Platzrunde muss, dann hört man nur rein. Okay. Wenn ich natürlich in das nähere Gebiet komme, spricht man die mal an, fragt, wie schaut es denn aus bei euch? Ja. FIS mache ich eigentlich nur, wenn ich längere Strecken habe, Gebiet, wo ich nicht so oft hinkomme. Da wir als ITH, also Intensivtransporter, viel fliegen, kann es auch sein, dass ich mal hochkomme nach Hamburg, Bremen oder so oder auch mal nach Frankreich oder nach Zürich runter. Und da, wenn ich nicht die Zeit habe, intensiv dann eine Flugplanung zu machen, muss da halt über die FIS fragen, sind die Sperrgebiete aktiv, wie schauen die Lufträume aus? Ja. Weil wir ja häufig von unterwegs einen Einsatz kriegen und wie gesagt, wenn es dann aus diesem näheren Umkreis rausgeht, muss man sich dann halt die Informationen von unterwegs anderweitig holen. Du sagtest gerade von unterwegs einen Einsatz kriegen? Ja, wenn ich jetzt im Einsatz draußen bin und die fragen, hey, wie schaut's aus, bist du eh schon da zum nächsten Einsatz? Ach so, direkt weiter. Direkt dann. Weiter dann. Also wir fliegen ja nicht immer zurück, klar. Ja. Wenn was wäre, dann machen wir das halt auch. Weil du sagst, ich war mal in Tübingen, standen auf dem Dach, Uni, und dann kam eben zum Beispiel ein Einsatz nach Zürich in die Schweiz mit Grenzübertritt, da muss man natürlich schon ein bisschen telefonieren. Und da sind wir ein bisschen eingeschränkt, wenn man nicht den Internetzugriff hat, wie hier auf Station, da muss von unterwegs halt ein bisschen mehr telefonieren und dann mit Papier und Stift die Arbeit machen, die man hier am Computer machen könnte. Ja. Wenn ihr da jetzt die Zeit nicht hättet, einen Flugplan aufzugeben, wie sind die Behörden auch mal ein bisschen flexibel? Ja, klar, Flugpläne an sich geben wir also gerade mit Grenzübertritt, ne? Ja, klar, das schon. Das ist kein Thema, aber da habe ich Zeit. Das ist kein Notfall. Und wenn es ein Notfall wäre, könnte ich auch ohne rüber. Aber wenn es ein planbarer Flug ist, das heißt, wir müssen eh medizinisch abklären, ich muss gucken, wo kriege ich Sprit, dann habe ich die Zeit, das via Telefon zu machen. Ja, okay. Habt ihr vom Hubschrauber aus auch Funkkontakt zum Einsatz, also zu den Krankenwagen und Co.? Ja, klar. Auch. Das heißt, der kann euch dann im Zweifelsfall, wenn er schon am Boden ist, auch ein bisschen einweisen und sagen, hey, da drüben habe ich eine Wiese gesehen. Nicht nur im Zweifelsfall, wir haben immer Kontakt mit den mit den Behördenfahrzeugen. Ja, das genau, heißt, also Behördenfunk, so heißt es. BOS, Behörden genau. Mit Öffentlichkeits- und Sicherungsaufgaben, oder wie heißt das? Keine Ahnung. BOS auf jeden Fall. Ja. Okay. Genau. Dann lass uns mal ein bisschen über das Landen am Unfall oder Zielort reden. Ich kann mir vorstellen, dass das so alles in allem das Spannendste ist beim typischen Einsatz aus deiner Sicht. Also man muss jetzt natürlich unterscheiden Einsätze. Der Notfalleinsatz, das ist das, worauf du wahrscheinlich genau. Gerade ansprichst, oder ja. Verlegungsflüge, ja, was klar. Wir auch häufig machen. Mal das Einfache zuerst, Verlegungsflüge nur zum Erklären, von Krankenhaus zu Krankenhaus, sei es in eine Spezialklinik oder Rückverlegung, wie auch immer. Wenn der Patient intensiv medizinisch versorgt werden muss, machen wir das. Und da sind die Landeplätze immer bekannt. Das heißt, da habe ich auch die Zeit im Vorfeld, Wetter zu machen, zu gucken, wie kommen wir da hin, können eventuell auch, wenn man nicht direkt auf dem Dach oder am Gebäude landen kann, den RTW-Transport noch organisieren, weil man oftmals ein paar hundert Meter oder auch mal ein, zwei Kilometer noch vom Landeplatz in die Zielklinik fahren muss. Also nicht alle Landeplätze sind direkt am oder auf dem Krankenhaus. Eben, genau. Das ist das eine. Gut, aber das ist, wie gesagt, das Einfachere. Das sind alles bekannte Landeplätze, weil man da sehr häufig hinfliegt. Das, ja. Ich wollte da gerade noch mal kurz eine Frage stellen, bevor du weitergehst genau. Zu den Unfallorten. Ich erinnere mich, der alte Hubschrauberlandeplatz am Heidenheimer Krankenhaus, ich weiß nicht, ob es noch in eurem Gebiet liegt, ja. Der war immer so ein bisschen angeblich verschrien als nicht so gut, weil Baum und Krankenhaus und eng. Ja, er war nicht ideal, logischerweise würde heutzutage keinerlei Zulassung mehr kriegen. Genau. Aber es gibt schlimmere Landeplätze, sage ich mal. Das Problem dort in Heidenheim war eben, dass es eigentlich eine Straße war, die man dann für die Landung sperren musste. Das auch, ja. Und da muss man halt auch immer sicherstellen, beziehungsweise über die Leitstelle im Vorfeld dann abklären, dass der Platz gesperrt ist und dass man dann sicher dort reinlanden kann. Die haben jetzt seit auch 2 Jahren, 3 Jahren ja einen richtig großen Dachlandeplatz, genau. Und da ist jetzt eh kein Thema mehr. Gibt es bei Dachlandungen irgendwas zu beachten, also verglichen mit normalem Hubschrauberlanden? Ist das einfacher, ist das schwieriger? Oh Gott, eine schwierige Frage. Ich gehe lieber aufs Dach. Zum einen bin ich dann weiter weg vom Boden und mache weniger Wind am Boden. Mhm. Das heißt, dass ich irgendwie was umblase oder Personen, die dann zugucken wollen, ja, von uns Sand ins Gesicht gestrahlt kriegen, ist einfach viel geringer oder eigentlich ausgeschlossen. Ja. Zum anderen kann ich den Hubschrauber oben ohne große Probleme stehen lassen. Das heißt, ich kann mit zum Patienten gehen, ich kann mal aufs Klo gehen oder wenn es länger am Patienten dauert, auch mal was essen. Und die Maschine ist oben sicher. Am Bodenlandeplatz muss man immer sicherstellen, dass nicht dann, sag mal, der Fußgängerverkehr und so an die Maschine rangeht. Deswegen gehe ich persönlich lieber auf Dachlandeplätze. Aber das ist ja eigentlich mehr so, also das hat ja eigentlich nichts mit der Landung zu tun, sondern mehr mit dem Umfeld. Ja, ja, klar. Vom Landen her ist es wurscht, oder? Also weil der Boden ist ja weit weg, hat man vielleicht einen anderen Bodeneffekt oder weniger oder irgend sowas? Ja klar, Bodeneffekt, da geht es dann aber schon wirklich in die Flug- oder aerodynamische Physik rein. Es sind gewisse Unterschiede, die aber auch abhängig von der Größe sind, vom Wind. Aber da in die Einzelheiten einzugehen, also da müssten wir jetzt wirklich Flugausbildung machen. Ja. Ein Hörer aus Holland hat mir geschrieben, auf Deutsch erstaunlicherweise, dass es in Holland wohl scheint gerade Probleme gibt mit den Landeplätzen an Krankenhäusern wegen Lärmschutz, sodass dann eben da gar nicht mehr vernünftig gelandet werden darf, kann. Ist das in Deutschland auch ein Problem? Ist da irgendwas bekannt da? Och, Lärmprobleme gibt es fast überall. Akut bei uns in der Gegend, muss ich sagen, zum Glück weniger oder fällt mir jetzt keiner akut ein. Ja. Aber die Lärmproblematik hat man immer. Damit muss man immer rechnen. Da muss man wirklich den individuellen Fall angucken. Okay, dann reden wir mal ein bisschen über das Landen am Unfallort, also sprich Primäreinsatz, Notfall. Erstmal, gibt es irgendwelche Vorschriften, Einschränkungen, wo ihr landen dürft? Also ihr habt logischerweise eine generelle Außenlandegenehmigung, ja. Sonst macht es ja keinen Sinn. Gibt es da trotzdem noch Einschränkungen? Gut, die wichtigste Einschränkung ist, es darf nichts passieren. Punkt. Da muss man so klipp und klar sagen. Wir versuchen natürlich schon aus Eigenschutz die besten geeigneten Landeplätze. Das heißt, große Fläche, Hindernisfreiheit, keine losen Teile, die uns durch das Aufwirbeln gefährlich werden könnten. Aber natürlich muss das Ganze auch im Verhältnis sein. Ich will so nah wie möglich an die Einsatzstelle. So nah wie möglich heißt aber nicht direkt 5 Meter daneben, weil da haben wir das gleiche Problem mit dem Wind. Was halt interessant ist oder wichtig ist, dass die Med-Crew sicher und schnell von der Landestelle zur Einsatzstelle kommen kann. Und wenn man es im Vorfeld schon einrichten kann, das sieht man dann von oben dann ganz gut, wenn wir davon ausgehen, den Patienten transportieren zu müssen, dass man auch gut mit dem Patienten, das heißt mit der Trage oder vielleicht sogar mit dem Rettungswagen zum Hubschrauber fahren kann. Das lässt sich nicht immer machen. Aber heutzutage gibt es fast überall Radwege, Flurbereinigungswege parallel zu den Straßen. Die nehmen wir immer sehr gerne, weil ich zum einen weg bin von der Straße und dadurch auch den Hubschrauber ein bisschen schützen kann, aber gleichzeitig natürlich auch den Weg zur Einsatzstelle für nachrückende Kräfte, Feuerwehren, Polizei, zusätzlichen Rettungsdienst einfach freihalte. Ja. Wenn ich mich natürlich mitten auf die Straße stelle, ist diese eine Richtung dann zu. Genau. Gut, im Notfall ist das so. Aber Notfall, wie gesagt, wenn die 3 Autos zusätzlich brauchen, dann stehe ich im Hubschrauber halt im Weg. Naja, stimmt. Dann muss man eventuell umsetzen. Ja. Also das kommt auch vor. Aber auf die Frage zurück, die Vorschriften, es gibt schon eine Definition, wie man so eine Einsatzstelle, das heißt dann HEMS Operating Site, also Hubschrauber Notfalleinsatz im medizinischen Sinne, und dann gibt es dann eben die Definition, dass ich mindestens 2x Rotordurchmesser an der Größe haben soll. Ah ja, also einen halben Rotordurchmesser pro Seite. Luft noch, genau. Luft. Ja. Und das wird natürlich dann interessant, wenn du zum Beispiel in Großstädten runter musst, zwischen Hochhäusern oder so, Straßenlaternen. Im ländlichen Bereich haben wir es da ein kleines bisschen leichter oder einfacher. Und wenn dann nämlich in einem kleinen Dorf oder in der Ortschaft was ist, dann geht man halt an den Ortsrand. Fußballplatz. Fußballplatz ist sowieso nahezu ideal, wenn denn nicht irgendwelche Schilder draufstehen oder wenn man nicht gerade ein Fußballspiel stört. Aber ja. Kann man aus der Luft, also wie oft kommt es vor, dass man landet und sich dann hinterher denkt, so, habe ich nicht gesehen aus der Luft, das da, Grabenschild, lockeres Zeug, also kann man es gut einschätzen? Also wir haben das Problem beim Segelfliegen in Außenlandewiesen. Ne? Ja, genau. Die sehen oft unverdächtig aus und wenn man dann landen will, merkt man, oh, das ist schräg oder es geht irgend so einen Wässerungsgraben durch oder, ich meine, das stört euch wahrscheinlich weniger. Ja, klar. Ja, es ist sehr schwierig zu sagen, wie viel. Natürlich passiert es immer wieder mal, dass man was übersehen hat. Im Laufe der Jahre kriegt man eine Erfahrung. Ich denke, das Wichtigste bei uns in der Rettungsfliegerei als Pilot ist einfach, dass der Blick, passe ich rein, erstmal von der Größe überhaupt. Ja. Macht es überhaupt Sinn, da zu probieren, reinzukommen? Der zweite Blick, das geht aber alles schon fast unterbewusst. Ja, klar. Was steht rum? Ist da irgendwo im Umkreis von 50 Metern eine Mülltonne oder Planen oder sonst was? Natürlich übersieht man mal was. Toi, toi, toi, zum Glück mit relativ wenig Problemen. Vielleicht wird mal Wäscheleine abgedeckt oder frisch gewaschene Wäsche wird dreckig. Aber das macht einfach die Erfahrung aus. Und in letzter Zeit muss ich sagen, toi, toi, toi, hatte ich keine größeren Aha-Erlebnisse. Okay. Ja, deswegen übt man es natürlich auch. Wir machen dann ja, wenn es wirklich eng wird, auch dieses, ich weiß nicht, dieses Crew Coordination. Deswegen sitzt der HCM ja vorne. Ja, der guckt, dann raus, macht die Tür auf. Der kann eben nach hinten gucken. Sag mal, der blinde Fleck ist eigentlich immer hinten rechts, weil dort der Pilot sitzt und nach hinten nicht gucken kann. Der Sunny kann von vorne, auf der linken Seite von vorne bis hinten eigentlich durchgucken. Und deswegen schauen wir schon als Piloten, dass wir unsere hinten rechts diesen blinden Fleck von oben gut einschätzen können. Ja. Also das ist so das Wichtigste, dass ich weiß, wenn ich am Boden bin, was hinter mir oder speziell hinten rechts ist. Und der Sunny kann mich dann ein bisschen einsprechen. Genau. Und wenn da jetzt schon ein Fahrzeug, Rettungswagen da ist, dann kann euch da der dortige Sunny oder Arzt vielleicht auch ein bisschen noch Tipps geben. Also wissen die, auf was sie gucken? Haben die da ein Gespür dafür? Hilft euch das? Kommt drauf an, natürlich kann es helfen. Aber das Problem ist, ich weiß ja nie, wer da unten steht. Ja, ja, da steht einer mit Helm, mit riesenroter Jacke oder mit blauer Jacke oder sonst was, mit viel Blaulicht und der Tütata. Es kann theoretisch ein Kollege von mir sein, der zufällig als Ehrenamtlicher im Auto sitzt, der weiß, was er tut. Es kann aber sein, dass irgendeiner, der mal im Fernsehen was gesehen hat, meint, er kann uns heldenhaft da einweisen und uns aber wirklich in die, in Anführungszeichen, SCH-Scheiße reiten. Ja. Es kam auch schon vor, dass ja, Hilfswillige und direkt unter einer Hochspannungsleitung standen. Und ganz stolz die Hände in die Höhe reckt. Und wenn ich auf den geachtet hätte, dann wäre ich direkt über ihm in die Hochspannungsleitung rein. Ja. Genau das ist das Problem. Wir gucken natürlich schon hin und wenn die sagen, pass auf, hier könnt ihr nicht landen, wir fahren zum Sportplatz, dann nehmen wir das dankbar ja, gerne an. Ja. Und ich kann mir helfen, dass die mal ein bisschen irgendwie Zuschauer weghalten, das Platz sowieso, frei halten, ja, sowas schon. Das andere ist halt, die haben ja eigentlich was anderes zu tun, gerade die Rettungsdienstler, ja, die sind am Patienten, deswegen sind es meistens Feuerwehren, wenn die dann schon vor Ort sind, die uns einweisen und da versuchen wir halt natürlich auch durch Schulungen oder immer, wenn man draußen ist, einfach so im Sinne von Multiplikatoren, Schulungen zu sagen, pass auf, da müsst ihr aufpassen, dieses müsst ihr aufpassen. Also das gibt's dann schon. Das kommt schon und es hilft grundsätzlich schon. Aber die letztendliche Entscheidung eben auch, weil es Verantwortung ist, hat der Pilot. Klar. Und von oben siehst du halt doch ein bisschen mehr. Stimmt. Zum Beispiel hatten wir neulich so einen Fall, da wollten die uns beim Verkehrsunfall auf die Wiese stellen. Und haben dort ganz toll in jede Ecke einen hingestellt und uns da eingewiesen. Aber ich bin dann halt doch lieber 30 Meter nach rechts auf die Straße gegangen. Haben die zuerst ein bisschen geguckt. Vielleicht sind sie dann auch mal beleidigt gewesen. Aber es ist ganz einfach. Die Straße war eh gesperrt. Da konnte kein Auto durch. Okay. Und wir können dann halt den Patienten schön mit der Trage ranschieben und müssen nicht über einen 2 Meter tiefen Graben den Patienten schleppen. ja, das sind halt so Sachen, die... Da müssen wir halt leben. Klar. So macht jeder seinen Job, so gut er kann. Ja. Und ja. Habt ihr irgendwie Karten, wo so geeignete Landeplätze drin sind? Das macht gar keinen Sinn. Gäbe es zu viele? Alles ist ein Landeplatz. Ah, ja. Alles ist ein Landeplatz. Und wir haben auch immer wieder Anfragen, zum Beispiel von Gemeinden oder Städten, Ortschaften. Ja, ihr kommt ja ab und zu uns, soll man nicht mitten im Dorf irgendwie einen Landeplatz? Was müsste man denn da machen und so? Mhm. Das bringt aber gar nichts. Denn wenn ich einmal sage, passt mal auf, hier bei euch im Dorf XY, das sind wir regelmäßig, weil, was weiß ich, da ist eine unfallträchtige Straße oder sonst was. Altenheim. Macht mal da an der Wiese irgendwie ein Kreuz auf dem Boden. Ja. Das ist einfach unsinnig, weil das hat keinerlei rechtliche Bindung. Und wenn man da sagt, das ist ein fixer Landeplatz, dann muss sichergestellt sein, dass die Hindernisfreiheit besteht, dass da nicht irgendwie was passiert. Das heißt, als Pilot bin ich immer in letztendlichen Verantwortung und ich muss mir jedes Mal einen Landeplatz selbst aussuchen. Mhm. Ich sage nur, das beste Beispiel ist Volksfestplatz, gehst irgendwo hin. Bloß, da gibt es ein paar Landeplätze hier in der Gegend oder Ortschaften, wo wir das häufig machen. Bloß wenn dann halt mal das Zelt, sei es Zirkuszelt oder Kirchweihzelt draufsteht, dann geht es halt schon mal nicht. Ja. Und wenn dann irgendwie ein wilder Camper mal auf dem Parkplatz steht, wo wir auch schon oft waren, dann geht es halt auch nicht. Deswegen macht das gar keinen Sinn, da irgendwelche fixen Plätze anzulegen. Wenn es denn sowas gibt und ein Krankenhaus oder eine Reha-Klinik oder ein Altenheim will unbedingt was machen, dann sagen wir denen, geht bitte ans Regierungspräsidium, lasst euch beraten und dann, die sagen dann genau, was für Voraussetzungen zu erfüllen sind und vor allem natürlich, wie das dann auch dauerhaft sichergestellt wird, dass es so bleibt. Aber dann würde es ja zum richtig zugelassenen Landeplatz und das kostet dann wieder irgendjemand das Geld und dann wird es wahrscheinlich wieder keiner tun. Dann wird es wieder nichts, genau. Das genau. ist das Problem. Ja. Okay, dann lass uns mal ein bisschen über das Wetter reden. Wir haben ja vorhin schon gesagt, ihr macht prinzipiell mal VFR. Ja. Das heißt, ihr seid an die ganz normalen Sichtflugregeln gebunden. In der Höhe, wo ihr fliegt, seid ihr meistens im unkontrollierten Luftraum. Das heißt, ihr habt, was sind es, 800 Meter von Heli-Sicht? Ja, aber bei 800 Meter macht Rettungshubschrauber fliegen keinen Sinn. Weil? Ich muss dann so langsam fliegen, dass der Zeitvorteil, den man hätte, eigentlich negiert ist. Natürlich kann es einen erwischen, dass du draus fliegst, weil die sagen, ich habe nichts anderes, ich habe kein Auto, probiert es mal. Dann sagen wir, okay, wir probieren, ob wir hinkommen, mit der Option aber abbrechen zu müssen. Da sind wir wieder beim Thema, das Hauptgrund, warum es uns gibt, ist, einem Patienten zu helfen. Ja. Und da hilft es dem Patienten manchmal auch, wenn wir sagen, wir machen das nicht mit dem Hubschrauber. Einfach, weil wir deutlich langsamer sind als das Auto, weil wir nicht sicher sind, dass wir ankommen. Und wie gesagt, wenn er sagt, ich habe aber ansonsten gar nichts, dann kann man es mal probieren. Ja. Weil Ultima Ratio-Lösung, aber wenn es dann nicht klappt, dann muss er trotzdem noch eine Alternative suchen. Ja. Und ja, deswegen sage ich immer, ich kann auch bei 50 Meter Sicht mich durch die Luft bewegen, aber das ist kein Fliegen. Das ist ein langsames Schweben, eine Schrittgeschwindigkeit, ist extrem gefährlich. Und wenn man das mal sieht, von dem, was den Vorteil vom Hubschrauber ausmacht, bis zu diesem Extremfall macht es einfach keinen Sinn. Schon ein guter Punkt. Ich meine, ich habe ja keine Hubschrauberlizenz, aber wenn ich mir das vorstelle, verglichen mit dem Flächenflugzeug, hat man zumindest mal den Vorteil, dass man im Prinzip beliebig langsam fliegen kann und dass man im Notfall auch landen kann. Das geht beides mit dem normalen Flieger nicht. Insofern denke ich mir mal, kann man, jetzt im Unabhängig davon, was erlaubt ist, kann man vermutlich bei relativ schlechtem Wetter fliegen, weil man sich es im Prinzip beliebig einteilen kann. Dass dann der Rettungshubschrauber-Vorteil verloren geht, ist ein guter Punkt. Das bringt dann nichts mehr. Ja. So ist es. Also Sichthammer, wie sieht es aus mit Wind? Wir haben da auch ein paar Limits, die sind aber weniger in der Luft interessant, weil das Hauptproblem beim Wind aus Pilotensicht ist einfach das Abstellen oder das Anmachen des Hubschraubers, also das Hochfahren der Rotorblätter und das Abstellen. Die Rotorblätter werden ja dadurch stabilisiert durch die Drehzahl. Ja. Wenn die aber bei Null sind und werden langsam hochgefahren und es ist sehr böiger Wind, fangen die, oder kann es sein, dass die Blätter anfangen zu schlagen. Schwingen. Und deswegen gibt es da so eine Maximumwind oder ja, ich weiß jetzt gar nicht die genaue Bezeichnung, maximale Windgeschwindigkeit zum Anlassen. Wo ist die ganz grob? Ja, wir sagen so 45, 50 Knoten. Naja, okay. Allerdings am Boden, ja, aber das ist eben, das ist wer auch, das am Boden erlebt, da fliegen wir sowieso nicht mehr. Ja. Also nur zu Hörers, ne? Also mal 1,8 irgendwas, also das sind 80 km/h. Das kommt einmal im Jahr vor und da will man nicht fliegen. Ja. Da überlegt man eher, ob man den Hubschrauber nicht sogar in den Hangar zieht und dann Feierabend macht. Ja, in der Luft selber, sage ich mal, ich fliege mit 120 Knoten. Wenn der Wind weniger als 120 ist, könnte ich theoretisch fliegen. Ja. Ist jetzt zwar ein bisschen erspinnert, aber es kommt noch ein zweiter Faktor allerdings dazu und der fängt schon ein bisschen bei niedrigeren Windgeschwindigkeiten an, so wie die letzten Tage 25, 30 Knoten da oben. Das ist einfach die Böigkeit und Bockigkeit. Das heißt, es schüttelt einen schon ganz schön durch. Auch den Patient. Genau. Und das ist zum einen das die Frage des Wohlfühlens der Besatzung an sich, aber vor allem natürlich auch des Patienten. Hubschrauber ist ein schonendes Transportmittel, aber wenn es eine da oben so rumbeutelt, dass man blaue Flecke durch die Schultergurte kriegt, dann macht das auch keinen Sinn. Ja. Und deswegen ist auch der Wind insofern eher ein medizinisches Limit als ein rein fliegerisches. Das heißt, wir sagen schon viel früher, nee, das macht keinen Sinn, heute zu fliegen. Nicht aus technischen Gründen, sondern mehr aus medizinischen Gründen. Und Regen ist wahrscheinlich relativ wurscht? Regen macht an sich gar nichts aus. Also es gibt zwei Sachen, die uns vom Wetter her größere Sorgen machen. Das ist eben gefrierender Niederschlag. Das heißt, Eis. Gefrierender Regen oder auch feuchter Schnee, so gerade so 0 Grad oder knapp unter 0, weil der kann ankleben und macht uns schwer und kann auch die Aerodynamik verändern. Also gefrierender Niederschlag ist No-Go. Enteisungssystem an Rotoren gibt es nicht, nix. Gell? Naja, genau. Nee. Gibt es schon, aber nicht an den Hubschraubern, die in der Rettung fliegen. Das sind größere Militärhubschrauber und so. Also aktuell zumindest ist da meines Wissens noch nichts in der Mache. Ja. Das andere ist natürlich Gewitter direkt in der Zelle, Blitz, Hagel. Wenn man wörtlich weiß, dass Hagel können wörtlich faustgroß oder größer werden können, da schlagen die auch durch. Also in Gewitter gehen wir auch nicht rein. Und so gesehen haben wir eigentlich die Vereisung und Gewitter direkt in der Zelle als No-Go. Ja, klar. Da will ja sowieso überhaupt niemand rein. Niemand, da gehen also die Airliner drumherum aus guten Gründen. Das ist nicht gut. Du hattest vorhin gesagt, dass wenn ihr draußen seid und es wird dunkel und das Wetter passt halbwegs, kein Problem, ihr könnt immer wieder zurück, weil ihr auf sozusagen abgesicherten Plätzen landet. Ja. Wie sieht es mit dem Wetter aus? Was passiert, wenn ihr draußen seid und es wird Scheißwetter? Musst du die Kiste schon mal stehen lassen? Oder? Kommt zum Glück sehr selten vor, aber es kommt vor, klar. Aber da sind wir wieder beim Thema, was ich heute auch schon zweimal gesagt habe, Pilot muss oder sollte immer wissen, wie es Wetterentwicklung ist. Das heißt, ich gucke in der Früh heutzutage viel im Internet, PCMET mit Wettermeldungen. Man kann dann Wettervorhersagen sich angucken. Wenn es gut vorhergesagt ist, reicht das morgens, wenn ich einmal reingucke, den ganzen Tag Kavok, also super Wettervorhersagen, dann war es das für mich. Wenn die sagen, es kommt eine Front, dann muss man ein bisschen gucken. Wenn es fragwürdig ist, ruft man halt mal direkt den Wetterberater an. Ja. Was ich auch immer mache, ich gucke mir jeden Morgen schon mal, das ist so mein Frühstücks- oder Guten-Morgen-Act, einfach das Wetter auf dem, im Fernsehen an. Ja. Die machen in der Zwischenzeit auch sehr, sehr gute Wetterberatungen oder Vorhersagen. Zwar nicht genau das, was wir als Flieger brauchen, ja, nämlich die Tiefen, also die Wolkenuntergrenzen und Sichten und so. Ja, aber wenn der sagt, Sonne scheint den ganzen Tag. Genau, dann, das ist für mich schon mal die erste, ja, der erste Trip in den Morgen. Ja. Und wie gesagt, da kann man so die grundlegenden Sachen, wenn Front reinkommt, Tiefdruckgebiet, Hochdruck, wie schaut es denn aus, Nebellage, ja, nein, das sind so mal die grundsätzlichen Sachen. Und dann im Kleinen, da muss man dann halt wirklich tagsüber immer gucken. Ich bin, wie gesagt, wenn das Wetter nicht so tolle ist, ganzen Tag im Internet und gucke auch Webcams in der näheren Umgebung, mhm, damit ich im Fall der Fälle weiß, ob es überhaupt Sinn macht, loszufliegen oder ob man nochmal nachgucken muss. Ja. Genau. Wie oft kommt es vor, dass ihr aus Wettergründen nicht startet? Ganz grob? Kommt schon vor, aber ich kann jetzt da keine Prozent sagen. Aber es ist schon eine deutliche Ausnahme. Ja, also es ist im einstelligen Prozentbereich, okay, wahrscheinlich, würde, ja, ich schon sagen. Ja. 1-2% vielleicht. Inwieweit, also du hast vorhin gesagt, dass die Wetterminima, die rechtlich erlaubt sind, eigentlich gar nicht die sind, die für euch relevant sind, weil ihr schon viel früher sagt, das macht eigentlich keinen Sinn mehr, weil wir nicht mehr schnell genug vorankommen und so weiter. Was die Sicht angeht. Was die Sicht angeht, was die Sicht, genau, angeht, genau. Aber alle anderen Minima, ja, was gibt es noch? Wolkenuntergrenze. Die Wolkenuntergrenzen, das ist ein Thema, da dürfen wir, müssen es manchmal auch ausnutzen, tiefer fliegen als die sogenannte Sicherheitsmindesthöhe. Das dürft ihr auch? Ja, klar. Ja, das ist klar. Sicher, sonst macht das Ganze keinen Sinn, weil das ist eine Wetterlage. Man muss natürlich auch immer gucken, auf der Welt, wo bin ich? Wir reden hier jetzt von Deutschland, von Mitteleuropa. Jetzt muss man sogar schon unterscheiden zwischen Nord- und Süddeutschland. Da gibt es auch ganz unterschiedliche Wetterphänomene. Wie, ja, gesagt, an der Küste mit Seenebel. Hier unten hast du natürlich mehr das Problem mit den Wolken oder mit den Bergen, in Bergspitzen in Wolken und, ja, so. Ja, ja, ja, ja. Aber grundsätzlich gibt es Situationen oder Wettersituationen, wo ich wirklich sehr gute Sichten habe. Ich kann wirklich 20, 30, 40 Kilometer gucken, aber ich habe eine Wolkendecke, die halt nur 50 Meter über unseren Köpfen ist. Das, ja, siehst vom Boden eigentlich gar nicht. Das, ja, weiß man nicht, wenn man jetzt nicht tagtäglich damit zu tun hat. Ja. Aber gerade in hier im süddeutschen Bereich, wo es dann Mittelgebirge gibt, ist das sehr wohl ein Faktor, dass ich sage, ich kann zwar durchs Tal fliegen, aber ich komme auch hier, wenn es nur 60 Meter Höhenhügel sind, ich komme da nicht drüber. Wir haben hier zum Beispiel das Remstal Richtung Aalen. Mhm, da, ja, kann ich ohne Probleme sicher unten durchfliegen, obwohl oben der Deckel drauf ist. Natürlich gibt es dann wieder andere Situationen, wo es genau umgekehrt ist. Da ist alles, was im Tal ist, wo ein bisschen Fluss läuft, ist, ja, ordentlich, ja, der Nebel und oben drüber ist strahlender Sonnenschein. Und da dürfen wir schon auch Höhen unterschreiten. Es ist jetzt nicht so ganz gravierend. Ich meine, spätestens, wenn ich nicht mehr über eine Hochspannungsleitung komme, also die Gittermasten, dann macht es auch keinen Sinn. Von der Durchfliegen ist nicht. Man kann es natürlich machen. Rein fliegerisch ist es kein Problem, aber bei der DF ist die Vorgabe grundsätzlich, wir fliegen nicht unter Leitungen durch. Okay. Einfach muss man sagen, es macht dann auch keinen Sinn mehr, weil wenn ich so tief fliege, dann haben wir wieder das Gleiche wie, ja, muss man beim Thema, genau, mit den schlechten Sichten. Da muss ich so langsam fliegen, weil ich ja irgendwo wieder ein Hindernis habe, gell? Ja. Und da macht es auch keinen Sinn. Und diese Tatsache, dass man da bei zu niedriger, also eigentlich nicht mehr erlaubter Wolkenuntergrenze fliegen darf, ist das eine offizielle Ausnahmeregelung für die Rettungshelis oder ist das so eine tolerierte Geschichte? Man redet nicht drüber. Ist schon offiziell. Nö, es gibt ein extra Hemmslimit, die auch, okay, festgelegt sind, okay, dass man in der Rettungsfliegerei das machen darf. Okay. Genau. Mhm. Mit der 412er sieht es anders aus. Ne? Die ist AFR-tauglich, die kann immer alles. Also wettertechnisch kann die immer fliegen. Ja, ja, gut, aber nach Instrumentenflugregeln natürlich kann die sicher fliegen, aber das heißt dann, die müssen dann weg vom Boden, die gehen nach, genau, oben. Also nicht für die Primäreinsätze. Genau, für die Primäreinsätze, ja, bringt, ja, das IFA-Fliegen, wie gesagt, eigentlich nichts. Ja, ja. Wie oft kommt es vor, dass du als Pilot, also ich meine, dein Interesse ist natürlich erstmal idealerweise den Patient abzuholen, also hinzufliegen. Das heißt, es, genau, gibt einen gewissen, das heißt mal, Druck, das zu tun. Und dann auf der anderen Seite gibt es Wetterlimits oder andere Einschränkungen. Mhm. Wie oft kommst du da in die Situation, dass du ja fliegst, obwohl du sagst, ne, eigentlich ist Wetter scheiße oder sagst, nee, ich sag den Einsatz ab und da hast dann ein schlechtes Gewissen in Anführungszeichen. Also wie funktioniert das? Also schlechtes Gewissen nicht. Ja. Aber das ist genau das Problem und es wird halt auch in einem guten Team, wie es bei uns hier immer oder meistens auch ist, schon durchdiskutiert. Das heißt, ich sage, wenn ich das Wetter kritisch sehe, pass auf, Jungs, wir probieren es, Jungs oder Mädels, ja, und wir gucken, wir fliegen los. Und dann hat jeder, sag mal, Mitbestimmungsrecht. Das sind ja auch alles erfahrene Leute, die hier fliegen. Und die sitzen auch alle mit drin. Die sitzen mit drin und es kommt dann schon vor, dass man in der Maschine sagt, hey, für diesen Patienten oder für diese Einsatzmeldung müssen wir unseren Hintern nicht riskieren. Und wir drehen dann um. Also ihr nehmt dann quasi die Diagnose oder was gemeldet wird mit in Betracht so ein bisschen. Es gibt da zwei grundsätzliche Herangehensweisen. Beim einen heißt, der Pilot soll gar nicht wissen, was medizinisch anliegt, damit er sich nicht unter Druck gesetzt fühlt. Ja. Beispiel das berühmte schwerverletzte Kind. Ja. Ist sicher auch eine, wie soll ich sagen, nachvollziehbare Entscheidung zu sagen, ich will es gar nicht wissen. Andererseits kann man genau das Beispiel auch umdrehen und sagen, wenn ich weiß, dass es nicht so schlimm ist, weil es nur darum geht, dass einer nur, hört sich jetzt zwar blöd an, nur einen gebrochenen Unterschenkel hat, das zwar höllisch wehtut, aber erstmal nicht lebensgefährlich ist, dafür müssen wir nicht Wetterlimits unterschreiten oder wirklich an die Grenze oder unter die Grenzen gehen, ist auch eine Option. Und da hängt es halt auch von der persönlichen Einstellung der Besatzung ab, wie sie da dran gehen. Grundsätzlich muss ich auch sagen, ich mache den Job jetzt seit über 20 Jahren. Es fällt mir heute wirklich schwer, mich zurückzuerinnern, wie ich das vor 15 Jahren gesehen habe. Ich weiß allerdings schon, dass im Laufe der Zeit mit der Erfahrung dieser Druck, den du vorhin gemeint hast, schon auch abnimmt. Ja. Einfach man hat nicht mehr dieses Blaulichtsyndrom oder so. Ich will fliegen, ohne Frage, weil es auch Spaß macht, der Job. Ja. Aber zum einen ist natürlich die eigene Gesundheit das A und O. Das Allerwichtigste ist, dass wir abends alle wieder daheim sind, gesund. Und ja, aber das muss halt jeder mit sich selber ausmachen. Ja. Es ist allerdings eine unbestreitbare Tatsache, dass es sehr wohl Unterschiede gibt in der Wertung von medizinischen Indikationen. Da braucht man nicht drüber reden. Naja, wichtig ist halt, glaube ich, vor allem, dass das im Team funktioniert. Dass, wenn einer sagt, ich fliege nicht, dass es dann abends nicht Ärger gibt, ja. Ärger sowieso nicht. Also man kennt da so Geschichten von, sagen wir mal, andersfarbigen, also nicht ADAC, sondern Richtung Bundeswehr, ne? So nicht fliegen wegen schlecht Wetter ist was für Weicheier, ein richtiger Mann fliegt. Sowas ist scheiße. Ja? Das ist Mentalität, die es gegeben hat, die aber, glaube ich, heute auch bei der Bundeswehr so nicht mehr, zumindest nicht mehr grundsätzlich vertreten wird. Denn es hat sich wahnsinnig viel getan. Wie soll ich das sagen? Heute wird das CRM, Crew, Resource Management, Zusammenarbeit der Besatzungen ganz, ganz hoch geschrieben, weil man aus vielen Fehlern und Unfällen der Vergangenheit gelernt hat. Ja. Ist ein sehr guter Punkt. Man muss natürlich auch aufpassen, jedes System hat seine Vor- und Nachteile. Ich sage es mal so ein Extrembeispiel, wenn ich jetzt einen Ängstlichen habe, der wirklich, wenn eine Wolke am Himmel ist, sagt, das ist zu gefährlich, ich will nicht mehr. Also das darf halt auch nicht sein. Das müssen fundierte Erfahrungswerte sein, die dann damit reinspielen. Und ja, ich sag mal, es ist natürlich ein kleiner Unterschied, ob ich jetzt im Einsatz bei der Bundeswehr wirklich, ich sag mal, unter Beschuss fliege oder hier im Zivilen eine Oma im Altersheim versorgen möchte. Wobei ich diese Geschichten nicht aus dem Kriegseinsatz kenne, sondern aus Klar. Ne? Also es geht ja da dann nicht um Leben und Tod, sondern halt um echte Männer fliegen bei schlechtem Wetter auch. Du hast vorhin gesagt, dass dir das Fliegen Spaß macht. Das ist auch gut so. Ich meine, geht, glaube ich, den meisten Piloten. Zumindest von Großteil ihrer Karriere so. Ja. Mir scheint die Rettungsfliegerei, also mal abgesehen davon, dass der Schichtdienst vielleicht nervt, aber mir scheint es relativ interessant zu sein, weil es halt noch relativ viel handwerkliches Fliegen ist. Also die Landung ist jedes Mal anders. Du hast relativ viel Start und Landung, nicht langweiliges geradeaus Fliegen, außer bei deinen Überführungsflügen vielleicht. Erzähl mal ein bisschen so, wie du das siehst, aus reiner Pilotensicht. Du hast ja schon alles gesagt. Oh, okay. Nee, genau das ist das Thema. Wir dürfen Sachen machen, die andere schon mal gar nicht dürfen, zum Beispiel überall starten und landen. Ja. Tolle Sache. In Deutschland haben wir halt nun mal den Flugplatzzwang. Gibt es in vielen anderen Ländern ja nicht. Da kannst du überall landen, wo, wenn der Grundstückeigentümer nichts dagegen hat. In Deutschland ist dem nicht so. Ja. Deswegen haben wir in Deutschland schon eine gewisse Freiheit, die der normale Hobbyflieger, aber auch Berufspilot so nicht hat. Das andere, was du gesagt hast, ist immer ein manuelles Fliegen. Es wird noch sehr lange dauern und ich behaupte sogar gar nicht möglich sein, das zukünftig wirklich auf Computer und nur auf Drohnen zu übertragen, einfach weil jede Situation anders ist. Du musst jedes Mal die Lage individuell gucken. Ich kann am Tag dreimal den gleichen Landeplatz anfliegen und es sind dreimal unterschiedliche Bedingungen. Ja, ich kann, also genau, das ist eben der Punkt. Ne? Ich meine, das Airliner-Fliegen, wo du ständig auf hochautomatisierten Flugzeugen, auf hochautomatisierte Flughäfen fliegst, da glaube ich, dauert es nicht mehr lang, bis man das vollautomatisieren könnte. Ob man das will, ist was anderes. Klar, das funktioniert heute schon. Es gibt auch schon Drohnen-Hubschrauber, die wirklich von A nach B fliegen, dort starten und landen können. Machen kannst viel, aber es ist halt ein Unterschied, ob ich jetzt ein Paket, sage ich mal, von einem... sag einfach nur so Werksfliegerei, ein Ersatzteil für eine Maschine, die ausgefallen ist, von Hamburg nach München fliegt, das kann ich mit definierten Start- und Landepunkten und Sicherheitskorridoren kann man das machen. Aber wir wissen ja, wie gesagt, ich weiß ja noch nicht mal, wenn ich den Hubschrauber anlasse, wo ich hinfliege. Ja. Wir haben ja hier gerade den Fall gehabt, dass ich drin saß und das ist ja heute hier auf Flugbetrieb. Und die wollen natürlich auch wissen, wo ich hingehe, damit man sich nicht in die Quere kommt. Und habe gesagt, Jungs, wir lassen jetzt an, ich weiß noch nicht genau, wo es hingeht. Und also dann, in welche Richtung, abfliegst. Ob ich über die Bahn muss, ob ich kreuzen muss, ob ich einem in die Quere komme, beziehungsweise dann kriege ich die Info, ob zum Beispiel einer reinkommt, dann muss ich auch mal warten. Also das ist wie mit der Blaulichtfahrt mit dem Auto. Du darfst zwar machen, aber du darfst trotzdem nicht einen Unfall verursachen. Wobei genau du kannst ja beliebig tief, beliebig langsam in jede beliebige Richtung weg. Du brauchst ja keine Startbahn. Also die Wahrscheinlichkeit, dass man sich da echt ernsthaft in Quere kommt, ist ja doch eher gering. Ja, möchte ich nicht sagen. Ich habe halt hier das Problem, ich habe hier Richtung Straße Hochgebäude oder die Ortschaft. Okay. Da fliegen wir gar nicht drüber. Und wenn jetzt mir hier einer entgegenkommt, ich werde nicht auf 5 Meter an den Rand fliegen, ob er sitzt. Das will ich selber nicht, möchte ich auch nicht. Ja. Dann kann es sein, dass hier ein junger Flugschüler drin hockt, no go. Okay. Ja. So, wenn die sagen, der ist im kurzen Endteil, dann drehe ich mich so rum, dass ich die Maschine sehe und sobald er sicher am Boden ist, kann ich dann selber drum an ihm vorbeifliegen oder drüber fliegen. Also da muss man schon auch aufpassen. Sicher machen kann man viel, aber man muss nicht alles machen, was man kann. Ja. Okay, also mit anderen Worten, das macht jeden Tag irgendwie dann auch Spaß. Also ja, es gibt Tage, wo man keinen Bock hat, klar, aber... Es gibt gerade bei uns hier auf der Station den riesen Vorteil, dass wir halt doch auch ab und zu mal einen längeren Flug haben, was ich ja schon gesagt habe, dass ich auch mal nach Münster hochkomme oder nach Dresden oder nach München. Und da hat man doch auch noch so ein bisschen, also Airliner-Feeling ist es sicherlich noch nicht, aber es ist doch schon was anderes, allein von der Luftraumstruktur, vom Funken, auch wieder neue Gegend kennenzulernen oder doch mal auch in ein Gebiet, wo man nicht so häufig ist, reinzufliegen. Aber dann gleichzeitig wieder, wie gesagt, ums Eck 3 Minuten Flugzeit hin, irgendwo am Waldrand landen, weil dort ein Mountainbiker gegen einen Baum gefahren ist oder so. Das ist wirklich ein sehr abwechslungsreicher Job. Einerseits technisch natürlich hochinteressant, dann vom medizinischen her oder auch vom sozialen, da man im Team zusammenarbeiten muss. Also es ist alles, was so den Menschen ausmacht, sage ich mal, wird dort ja schon extrem auch gefördert und gereizt im positiven Sinne. Man muss da ganz viele Fähigkeiten haben oder man muss in ganz vielen Bereichen, man darf in ganz vielen Bereichen tätig sein und kann sich dort weiterentwickeln, ja. Gibt es für den Job irgendwie eine Spezialausbildung noch nach dem ATPL oder CHPL oder wie auch immer das Ding jetzt gerade heißt? Die Ausbildung eigentlich nicht. Es gibt Mindestvoraussetzungen. Zum einen natürlich die Flugstundenzahl per se. Ja. Dass man eben, wir wollen 2000 Stunden als Berufspilot haben. Wenn einer nur 1800 hat, kann man auch drüber reden. Ja. Ich weiß nicht genau, was die Firma jetzt vorgibt in der heutigen Zeit. Aber es gibt auch richtig rechtliche Vorschriften von der EASA, so und so viele Stunden, ich glaube, das sind sogar 500 Stunden in einem rettungsdienstähnlichen Umfeld. Das heißt tief fliegen, das heißt Landeplatz, Auswahl, enge Landeplätze. Das heißt, wo kann man das sonst noch? Ja gut, es gibt ganz viele Firmen, die eben diese Hochspannungsleitungen machen, Streu- und Sprühberechtigungen. Aber da muss man schon aufpassen, weil es doch nicht genau das Gleiche ist. So gesehen haben wir bei der Bundeswehr damals schon eigentlich das Spektrum komplett super abgedeckt gehabt und haben da natürlich einen gewissen Vorteil, zu sagen, hey, ich habe alle Dinge schon erfüllt. Ja. Also das ist das eine, um überhaupt anfangen zu dürfen. Natürlich machen wir dann noch DRF intern oder auch Firma intern, das machen die anderen Betreiber genauso. Jeder wird geschult auf das Muster, dann musst du natürlich die ganzen Bürokratie, Papier, Verwaltung und so auch kennenlernen, aber natürlich auch das Fliegen im Einsatz. Und das nennen wir die sogenannte Supervisionszeit. Ah ja. Mhm. Und also das heißt, du bist fertiger Pilot, darfst den Hubschrauber auch fliegen, aber noch nicht als Kommandant alleine. Ja. Das heißt, da fliegt man dann mit den Supervisionskommandanten. Das können Fluglehrer sein, müssen aber nicht sein. Das sind auch einfach erfahrene alte Hasen, ja, die sich dann daneben hocken und dann so ein bisschen auf die Feinheiten aufpassen. Ja. Bisschen so, wie arbeiten wir in der Crew zusammen, wie würde man mit der Maschine bei dem und dem Wind rein, einfach so, um da ein bisschen reinzufuchsen. Und da kann schon ein bisschen die Spannweite oder die Zeit auseinandergehen. Es gibt Jungs, die mit 15, 20 Stunden dann alleine Kommandant werden, weil sie eben entsprechende Vorkenntnisse haben. Und dann gibt es halt auch welche, die vielleicht 50, 60 oder 80 oder sogar 100 Stunden, wobei 100 ist schon extrem, aber halt deutlich mehr Supervisionszeit brauchen. Ja. Einfach um ein bisschen reinzukommen in diese spezielle Geschäft der Fliegerei. Und macht ihr regelmäßig Übungen noch jenseits? Übungen gibt es gar nicht bei uns. Weil im Gegensatz genügend zur zu tun Bundeswehr, habt. Genau. Bei uns ist der Ernstfall die Übung. Was wir natürlich haben, sind unsere gesetzlich vorgeschriebenen Checkflüge. Da geht es dann aber hauptsächlich um die Notverfahren, das heißt Triebwerksausfälle, Autorotation, Hydraulik, bla bla bla. Diese also rein fliegerischen Probleme. Ja. Zusätzlich gibt es aber auch noch sogenannte Line-Checks. Das heißt, da geht es dann mehr um diese, nennen wir es mal Soft Skills. Das heißt, da fliegt dann auch einer mit, der die Teamarbeit an sich bewertet. Aber das ist dann firmenintern, das ist nicht gesetzlich. Das ist firmenintern, okay. Gesetzliches weiß ich jetzt gar nicht. Ich denke schon, dass es da auch Vorschriften von der EASA gibt, dass man zumindest sicherstellen muss, dieses Crew Resource Management, also das wird zusammen mit der theoretischen Schulung auch mit rein bewertet. Ja. Bei uns ist es aber so, dass man diese sogenannten Line-Checks eben einmal im Jahr fährt. Die Checkflüge, diese, was ich vorhin gesagt habe, diese fliegerischen Flüge, da machen wir alle halbe Jahre, also in 6-Monats-Intervallen. Also auf Deutsch 2 Checkflüge pro Jahr für die Notverfahren. Okay. Gibt es bei euch irgendwie Erfahrungsaustausch mit den gelben Kollegen oder mit der Bundeswehr oder so? Bundeswehr insofern eigentlich weniger, da die diese Art von Fliegerei nicht mehr machen. Ja, aber indirekt natürlich schon, weil viele von uns vom Bund kommen und dort noch Beziehungen haben. Ja. Und es kommen immer wieder neue Bundeswehrkollegen rein und so gesehen reißt die Verbindung nie direkt ab. Aber das Einsatzszenario ist heutzutage komplett ein anderes. Zumal wir bei der Bundeswehr fast gar nicht mehr in die Luft kommen. Genau, kein Sprit mehr. Im kein Gegensatz Geld. Zu uns, wo wir eigentlich immer mehr fliegen, zum Glück. Ja. Wie viele Stunden pro Jahr fliegst du? Ich habe immer gute 300 Stunden. Okay. Also, wobei wir hier in Stuttgart auch ein bisschen Glück haben, dadurch, dass wir eben Verlegungsflüge und längere Flüge haben. Ja, sonst kommt also man zusammen, kann sagen, im Schnitt so zwischen 150 und 200 hat man wahrscheinlich auf den meisten Stationen. Mhm. Und dann gibt es eben einige Ausreißer nach oben, wo du dann schon die 300 Stunden knackst. Ist nicht so richtig viel, ne? Also ich bin letztes Jahr 160 Stunden Segel geflogen. Und das war kein Fulltime-Job. Also will sagen, es ist dann schon viel Zeit auch, wo man hier in Anführungszeichen rumsitzt und nicht fliegt. Ne? Rumsitzen lasse ich nicht, das gefällt mir gar nicht. Das hätte ich jetzt gleich die Frage gehabt, was ihr da dann macht in der Zeit. Es ist schon so, ich hatte vorhin das Thema Arbeitsfliegerei angesprochen, die fliegen teilweise 600, 700 Stunden im Jahr. Ja. Das ist wirklich ein körperlich auch Knochenjob. Ja. Aber das darf man eben nicht vergessen. Wir sind zwar Flieger, wir wollen fliegen, wir fliegen auch gerne, aber unsere Arbeit endet ja nicht, wenn ich gelandet bin, sondern gerade am Patienten gibt es immer was zu tun. Das heißt, wenn ich einen Eingeklemmten auf der Autobahn habe, dann bin ich zwar nicht in der Luft, aber ich tue trotzdem nicht, sondern ich muss Maschine bewachen oder beaufsichtigen, eventuell der Medcrew helfen, eventuell abklären, vielleicht muss ich sogar Wettercheck machen und denen ein bisschen Druck machen, Jungs, beeilt euch oder in 10 Minuten ist Limit, entweder wir fliegen dann oder nicht mehr. Ja, ja, ja. Da hast du immer zu tun. Im Sommer ist es wahnsinnig heiß, im Winter stehst du teilweise 1,5 Stunden bei minus 20 Grad in der Kälte rum oder minus 10, je nachdem, ist auch körperlich anstrengend, da bist du schon draußen. Also man muss sagen, wenn ich sag's 300 Stunden Flugzeit, das ist ja nur, was ich in der Luft bin. Ja, ja, ja, ja. Aber das sind 350, 400 Patienten und bei jedem Patienten musst du locker eine Stunde draufrechnen mit Übernahme, Abgaben, Putzen. Okay. Also Einsatzzeit sozusagen Einsatzzeit ist erheblich höher. Einsatzzeit ist deutlich, deutlich mehr. Okay. Wenn man natürlich hier auf Station ist und man kann nicht fliegen, weil es Nebeltage gibt oder so, das ist zum Glück, haben wir wirklich weniger als 10 Tage im Jahr, wo gar nichts geht. Mhm. Das ist schon recht wenig, aber wenn ich da den ganzen Tag rumhocke, in Anführungszeichen, Zeichen, dann kann es schon langweilig werden. Nichtsdestotrotz gibt es hier immer was zu tun. Klar. Gerade die Rettungsassistenten haben wahnsinnig viel Arbeit, was die Medizinausrüstung angeht, Verbrauchsmaterialien bestellen, verwalten, buchen. Ich habe hier auch ständig was zu tun mit Dienstplanung. Ganz aktuell kommen wieder ein neues Flugbetriebshandbuch raus, Anpassungen an EASA-Gesetzgebungen und. Mhm. Da muss man auf dem Laufenden bleiben. Und wie schon mehrmals erwähnt, natürlich gerade bei schlechtem Wetter, immer Wettercheck machen. Also ja. Es ist wirklich so, es gibt halbstündliche Wettermeldungen an PCMET und ich rufe die halbstündlich ab und gucke dann immer, wie die Entwicklung ist. Mhm. Vielleicht auch mehrmals am Tag telefonieren. Zum Beispiel, wenn ein Einsatz ansteht und die wollen ja auch irgendwann mal wissen, geht's heute noch, wann könnt ihr, wie schaut's aus, müssen wir uns Alternativen suchen. Da bist du dann schon ständig am Rotieren hier. Wie sieht euer Dienst aus? Habt ihr Schichten von, wie läuft das? Wir haben keine Schichten. Da wir eine Tagstation sind, können wir zum Glück noch mit einer Besatzung pro Tag machen, auch im Sommer. Wir haben, wir haben eine feste Beginnzeit. Normalerweise sind bei Rettungshubschrauberstationen morgens um 7 Uhr. Wir fangen um 8 Uhr an, eben aufgrund unserer Verlegungshubschrauber-Status. Also wir fangen speziell in Stuttgart um 8 Uhr an. Also das ist schon auch unabhängig vom Sonnenaufgang? Genau, das hat damit gar nichts zu tun. Okay. Wir fixen Startpunkt, das heißt, wir müssen dann morgens eben eine halbe Stunde Vorarbeit, ungefähr brauchen wir Maschine checken, Wettercheck eben machen, Computer hochfahren. Die Med-Crew muss ihre Zeug, also ihre ganzen Geräte testen, müssen das auch jeden Tag dokumentieren, dass jedes einzelne Gerät durchgecheckt wurde. Und da brauchst du eine gute halbe Stunde. Dann kommt eben das No-Temp-Check, was wir schon hatten. Ja. Landeplätze, E-Mails bearbeiten. Vielleicht kam über Nacht was rein. Die Technik. Das heißt, achtet euch nicht Arbeitsbeginn, sondern Beginn der Einsatzbereitschaft. So ist es, Okay. Genau. Beginn der Arbeitsbereitschaft. Und danach, wenn es Wetter geht, sind wir einsatzklar. Und dann eben immer bis Sonnenuntergang. Ja. Im Winterhalbjahr ist es jetzt gerade schon gar nicht so schlecht. Ja, da haben wir so neun Stunden. Aber im Sommer dürfen wir bis zu 15 Stunden 30 Arbeitszeit. Ja, also Bereitschaftszeit ist das ja dann. Ja, das ist dann wirklich die Arbeitszeit. Das ist 7.30 Uhr, 15 Stunden 30. Also man muss es auch sagen, pro Tag brauche ich absolutes Minimum 8 Stunden 30 Ruhezeit. Und das darf ich aber maximal 3 Nächte machen. Schlafzeit, genau. Okay. Der Grund, warum ich frage, ist, wenn du jetzt so einen 15-stündigen Arbeitstag hast, also im Sommer von 15 Stunden hell, dürftest du im Notfall auch diese gesamten 15 Stunden fliegen, tanken, landen, Papierkram, starten, Nein. fliegen? Da gibt es auch nochmal Fristen drin. Das ist ziemlich ähnlich wie die Arbeits- und Lenkzeiten bei Lkw-Fahrern, Berufskraftfahrern. Genau. Wir haben eine sogenannte Flugdienstzeit von maximal 10 Stunden. Flugdienstzeit ist alles logischerweise, wo wir in der Luft sind, aber auch Vor- und Nachbereitung nach jedem Einsatz. Da gibt es eben bestimmte Verfahren. Das heißt, wenn ich morgens um 8.05 Uhr den ersten Einsatz habe und ununterbrochen unterwegs bin, ist 18 Uhr Feierabend. Und da ist schon auch kein Kollege da, der weitermacht, sondern ist Feierabend. Das ist rum. Okay. Es kommt vor, manchmal hat man 3 solche Tage in der Woche, aber dann auch wieder gar nicht. Denn zum Glück kann man sagen, ist man dann doch oftmals mittags 2 Stunden zu Hause und dann wird diese Flugdienstzeit unterbrochen. Ist jetzt ein bisschen kompliziert zum Berechnen, aber das ist eben der Unterschied zwischen der Bereitschaftszeit oder Arbeitszeit und der Flugdienstzeit. Da wird unterschieden. Ja. Und wie gesagt, es ist alles noch so. Da kann sich oder wird sich wahrscheinlich auch irgendwas ändern. In welche Richtung das geht, weiß noch keiner. Wird in den nächsten 2-3 Jahren noch wilde Verhandlungen geben, weil man uns da ein bisschen, wie soll ich sagen, zu sehr an die Airliner-Fliegerei angliedern wollte und dabei vergessen hat, dass das ein ganz anderes Einsatzspektrum ist. Aber das ist eine andere Baustelle. EASA hat da interessante Vorstellungen. Die macht auch die Segelfliegerei immer Airliner-ähnlicher. Das macht auch nicht so arg viel Sinn. Ja. Gut, eine Frage hatte ich noch. Du hattest vorhin gesagt, in irgendeinem Zusammenhang Jungs und Mädels. Was habt ihr denn von der Frauenquote hier? Gerade auch unter den Piloten. Oh, Piloten haben wir gar nicht viel. Da haben wir aktuell in der ganzen DRF nur 2. Okay. Von gute 120 sind wir jetzt, glaube ich, meines Wissens. Hier auf der Station haben wir auch nur, in Anführungszeichen, 2 Notärztinnen von 16. Also schon doch eher Eine Männerdomäne. Männerdomäne, ja. Also es gibt auch Stationen, da war zum Beispiel, ich glaube in Greifswald waren das, da waren fast nur Mädels als Rettungsassistenten tätig, weil die eben damals ursprünglich aus dem Krankenhaus gekommen sind. Ist in der Zwischenzeit auch ein bisschen anders, aber insgesamt ist es schon sehr, sehr männerlastig, muss man sagen. Ja. Wie überall in der Pflegerei. Ja. Gut, habe ich noch was vergessen? Möchtest du noch irgendwas sagen? Feierabend. Na dann wünsche ich dir einen schönen. Vielen Dank fürs Mitmachen. Merci, kein Problem. Gut, soweit zu dem in Anführungszeichen Theorie-Teil. Jetzt kommt dann der Mitflug oder die Mitflüge oder der Tag auf der Station, waren ja mehrere Mitflüge. Da ist die Audioqualität etwas schlechter. Ich habe, da die meisten Gespräche so zwischen Tür und Angel stattgefunden haben, beziehungsweise im Hubschrauber, habe ich quasi nicht die Headset-Mikrofone verwendet, sondern das vor den Mund halte Mikrofon am H6-Rekorder und da ist die Audioqualität nicht ganz so gut. Ich habe übrigens auch vorher noch keine Mühen gescheut hier und habe mir einen Adapter organisiert, um das Aufnahmegerät an das Intercom anzuschließen, sodass wir eben auch während des Fluges die Gespräche der Besatzung aufnehmen konnten. Da ist die Audioqualität halt immer so, wie es im Intercom ist, also nicht toll. Ne? Aber das liegt in dem Fall nicht an der Aufnahme, sondern in der Natur der Sache. Anyway, gibt, glaube ich, einen ganz guten Eindruck vom Arbeitsalltag. Viel Spaß! Ich bin gegen 8 Uhr an der Station in Leonberg angekommen und wurde dann erstmal von den drei diensthabenden Mitarbeitern begrüßt. Das war der Pilot Michael Klippert, der Notarzt Pavel Kresek und der Rettungsassistent bzw. HCM Hemscrew Member Thomas Offenhäuser. Und wir sind dann erstmal in die, in den Klamottenraum, in die Kleidungsausgabe gegangen und da habe ich dann erstmal einen Helm bekommen und so eine schöne schwarz-rot-weiße DRF-Hose und Jacke, damit ich da auch ins Bild passe, wenn wir da irgendwann mit dem Hubschrauber landen. Wir haben dann eine kleine Einweisung in den Hubschrauber gemacht. Michael hat mir erklärt, was ich zu tun habe und was ich zu lassen habe. Wenn der Alarm klingelt oder piept, dann muss es ja dann doch relativ schnell gehen. Das Ziel ist ja innerhalb von 2 Minuten in der Luft zu sein. Das haben wir, glaube ich, auch immer geschafft. Und ist eben wichtig, dass ich da dann nicht im Weg rumstehe, beziehungsweise dass ich dann weiß, wo ich mich hinsetzen soll, wie ich mich anschnall, wo ich das Intercom bzw. das Aufnahmegerät einstecke. Und ich musste dann aber die Tür zumachen. Das heißt, da war es auch wichtig, dass er mir nochmal erklärt hat, wie man die Tür so zumacht, dass da nichts wegfällt oder kaputt geht. Das ist doch alles ziemlicher Leichtbau. Ja, und dann war die Idee, dass wir erstmal die drei Kollegen vorstellen. Ich habe dann ein Gespräch mit Michael Klippert angefangen. Das haben wir auch fertig bekommen. Dann gab es aber gleich einen Einsatz und wir haben dann ich habe mit den anderen beiden dann nach dem Einsatz gesprochen. Gut, hier jetzt also erstmal das Gespräch mit Michael. Ja, hallo, mein Name ist Michael Klippert. Ich bin 50 Jahre alt und Stationsleiter hier in Leonberg auf der Station der DRF Luftrettung, Christoph 41. Ich bin seit 1994 im Unternehmen und habe die ersten 2 Jahre in Luxemburg verbracht für die DRF Luftrettung, weil wir dort den Hubschrauber betrieben haben und bin seit 1996 hier in Leonberg. Angefangen mit der Fliegerei habe ich 1985 bei der Bundeswehr, hatte mich damals verpflichtet für 8 Jahre als Zeitsoldat, dort die fliegerische Ausbildung gemacht und war dann in Rodenburg an der Wümme in der Heeresliga Staffel 11. So bin ich halt zur Fliegerei gekommen und da hängen geblieben sozusagen, ja. Okay, was bist du bei der Bundeswehr geflogen damals? Das war eine Alouette 2, das ist ein 5-sitziger Turbinenhubschrauber, der als VBH, also als Beobachtungs- und Verbindungshubschrauber eingesetzt worden ist. Okay. Und die Station Leonberg hier, wir sind hier direkt am Krankenhaus in Leonberg. Erzähl mal ein bisschen was über die Station. Die Station Leonberg gibt es seit 1986, den Hubschrauber Christoph 41, so wie er heißt, eigentlich schon viel länger. Das ist eigentlich der erste Hubschrauber der DRF Luftrettung, der aber schon an verschiedenen Standorten stationiert war. Hat, glaube ich, angefangen Stuttgart, Böblingen, Ludwigsburg, wurde immer wieder rumgereicht, bis er dann letztendlich 1986 hier seine endgültige Heimat gefunden hat. Dann wurde hier ein fester Hangar gebaut mit einem festen Büro, was wir jetzt im Jahr 2013 nochmal komplett saniert haben und neu gebaut haben. Und jetzt ist es eine EC-135, über die reden wir gleich noch ein bisschen. Was war es vorher? Weil die, auch wenn es der erste Hubschrauber war, ja, war es natürlich nicht dieser Typ seit damals. Den gibt's also ja noch nicht. Der so allererste alt. Hubschrauber, den die DF betrieben hat, das war noch ein Alouette 3. Auch ein einmotoriger Turbinenhubschrauber. Dann kam als nächstes, glaube ich, der Long Ranger zum Einsatz. Okay. Auch nochmal einmotorig. Es gab dann aber irgendwann auch die gesetzliche Regelung, dass das Rettungshubschrauber zweimotorig unterwegs sein müssen. Da hat man sich dann für die Bonat 5 entschieden, was eigentlich so ein gängiges Muster war oder war in Deutschland in der Luftrettung. Ist aber auch nicht mehr State of the Art. Mittlerweile ist es quasi die EC-135, die quasi weltweit für die Luftrettung eingesetzt wird oder sich da bewährt hat auch, ja, als Hubschrauber. Der ist klein, kompakt, relativ kostengünstig, in Anführungsstrichen, wenn man das vom Hubschrauber überhaupt sagen kann. Und ist eigentlich so das ideale Rettungsmittel, sag ich mal so. Von den Leistungen her, gibt es da im Sommer bei 30 Grad auf dem Berg, auf der Alp Probleme oder hat er genügend Reserven? Probleme keine, es ist mal eine Frage der Betankung. Wenn ich mit der Maschine dementsprechend betanke, habe ich auch keine Probleme. Natürlich habe ich Einschränkungen bei solchen Bedingungen. Das betrifft jedes Flugzeug. Je höher das fliegt, umso höher die Temperaturen sind, umso mehr Triebwerkleistung brauche ich, um das Flugzeug zum Fliegen zu bringen. Das ist natürlich beim Hubschrauber nicht anders, aber ich kann das alles berechnen. Der Hubschrauber an sich ist so ausgelegt, dass er in der Flugleistungsklasse 1 fliegen kann. Das ist auch eine gesetzliche Vorgabe, dass das können muss. Das heißt, das kann er auch. Letztendlich geht es darum, dass der Gesetzgeber vorschreibt, wenn ich mit dem Hubschrauber über bebautem Gebiet operiere, starte und lande, schwebe, fliege, dass ich zu jeder Zeit gewährleisten muss, dass im Falle eines Triebwerkausfalls ich entweder meinen Flug fortsetzen kann oder wenn ich gerade in der Start- oder Landephase bin, den Flugplatz wieder erreichen kann. Ich muss also garantieren, als Unternehmer oder auch als Pilot garantieren, dass ich eben nicht in die Stadt stürze, wenn kurz nach dem Start über Stuttgart das Triebwerk ausfällt, sondern dass ich hier durchstarten kann. Und dazu muss der Hubschrauber eben diese Flugleistungsklasse 1 nachweisen können oder in dieser Flugleistungsklasse 1 betrieben werden. Ich kann einen Hubschrauber in verschiedenen Leistungsklassen betreiben und je nachdem, wie ich den belade, betanke, erreiche ich diese Flugleistungsklasse 1 oder auch nicht, aber ich muss es eben grundsätzlich immer. Ja, aber im Endeffekt geht es ja darum, dass bei einem Triebwerksausfall der Hubschrauber noch in der Lage ist, in den sicheren... Jeder Flugphase, ne? Also wie gesagt, eine Bonat 5 ist auch zweimotorig und wenn da das Triebwerk im Flug ausfällt, kann ich damit auch weiterfliegen. Aber wir müssen es in jeder Flugphase gewährleisten können. Und gerade bei Start und Landung brauche ich besonders viel Energie. Und wenn gerade dort das Triebwerk ausfällt, muss ich wieder entweder zum Landeplatz zurückkehren können oder durchstarten können oder einen sicheren Reiseflug übergehen können. Dazu gibt es spezielle Verfahren, das sind diese Cut-A-Verfahren. Das heißt, manche haben es vielleicht schon mal gesehen, dass man eben nicht wie ein konventionelles Flugzeug vorwärts wegstartet, sondern eben quasi einen Rückwärtsstart durchführt bis zu einem bestimmten Entscheidungspunkt. Wenn vor diesem Entscheidungspunkt das Triebwerk ausfällt, kann ich wieder zurückkehren zum Landeplatz, der dann ja vor mir liegt. Ach, deshalb das Rückwärts weggehen. Ja, und wenn ich überhalb dieses Entscheidungspunktes bin, bin ich so hoch, dass ich durchstarten kann mit einem Triebwerk. Aha, okay, das verstanden. Das Verfahren dazu. Das heißt, das sind dann, um in diese Flugleistungsklasse 1 zu kommen, muss zum einen der Hubschrauber bestimmte Voraussetzungen erfüllen, aber zum anderen musst du auch darauf achten, dass du ihn nicht so betankst, dass du dann aufgrund der Gewichte in einem konkreten Flug nicht mehr in dieser Klasse bist. Genau, das ist der Punkt. Und da kommen wir wieder auf den Sommer zurück, auf die hohen Temperaturen oder auf die großen Höhen. Wenn ich im Sommer 30 Grad Außentemperatur habe, kann ich eben nicht so viel Sprit tanken, wie ich das vielleicht im Winter machen kann, wenn ich minus 10 Grad habe, um eben in dieser Flugleistungsklasse 1 bleiben zu können. Okay, verstanden. Erzähl doch mal ein bisschen was über den Hubschrauber an sich, aus Sicht des Piloten. Also das ist, wie gesagt, ein zweimotoriger Hubschrauber, Multifunktionshubschrauber, so nennt's der Hersteller, der auch für VIP- und Reiseflüge eingesetzt wird, oder Geschäftsreiseflüge, aber auch eben in der Arbeitsfliegerei oder auch hier in der Rettungsfliegerei quasi weltweit eingesetzt wird. Das zeichnet sich dadurch aus, dass er fortschrittliche Materialien verbaut hat, wie zum Beispiel das Rudersystem. Das ist also nicht nur lagerlos, das ist ein gelenkloses, lagerloses Rudersystem. Ansonsten ist ja ein konventioneller Hubschrauber doch relativ leise, das kann man noch sagen. Von außen jetzt insbesondere. Ja, wie gesagt, der Fenestron ist halt auffällig, das ist so ummantelter Heckrotor hinten. Der ist deutlich leiser als ein konventioneller Heckrotor. Das Ganze ist ummantelt und besteht nicht nur aus den Rotorblättern, sondern hat auch Starttoren, die asymmetrisch angeordnet sind. Durch diese asymmetrische Anordnung hat man einfach eine deutliche Lärmreduzierung. Die Haupt Lärmemission beim Hubschrauber entsteht durch die Rotoren, nicht durch den Motor, nicht durch die Triebwerke, sondern eben durch die Rotoren. Und insbesondere durch den Heckrotor, zumindest von Frequenzen her, das ist unangenehmer. Und da hat man eben durch diese besondere Anordnung der Starttoren und Rotoren eine deutliche Lärmreduzierung erreicht. Arbeiten die Hersteller immer noch dran, die Hubschrauber immer leiser zu machen, weil sich dann doch Teile der Bevölkerung dadurch gestört fühlen, dadurch durch Hubschrauberstarts und Landungen. Klar. Von der Instrumentierung her, rund oder eckig? Wir haben noch in unseren Maschinen die Standardinstrumentierung, wobei neu ausgelieferte Hubschrauber mittlerweile, glaube ich, alle mit Glascockpit ausgeliefert werden. Das wird sich auch in Zukunft durchsetzen. Wir haben auch Maschinen, die wir jetzt aktuell hier haben, die ist Baujahr 2008. Ist für einen Hubschrauber noch kein besonders hohes Alter. Man darf das nicht mit dem Auto, mit dem Pkw vergleichen, der nach 5, 7 oder nach 10 Jahren alt ist, sondern Hubschrauber werden zum Teil 20, 30 Jahre betrieben, weil die Entwicklung auch nicht so solche Schritte macht wie ein Pkw-Bau zum Beispiel. Ist also nicht vergleichbar. Der Hubschrauber, den gibt es seit 1996 und es gilt immer noch als modernster Hubschrauber in seiner Leistungsklasse und in seiner Größenordnung. Es ist eigentlich erstaunlich, dass das Ding 2008 noch mit Analoginstrumenten ausgeliefert wurde. Hatte das was mit Flottenkonsistenz zu tun? Weil es gab ja sicherlich 2008 auch schon ein Glascockpit. Also wundert mich ein bisschen, dass der keins hat. Also das ist auch ein Grund, dass wir natürlich alle Hubschrauber gleich halten wollen. Ob das eine finanzielle Entscheidung ist oder ob das eine Entscheidung ist, wir werden es früher oder später wird man es umstellen müssen, weil nur Hubschrauber so gebaut werden. Es wird in Zukunft keine konventionellen Cockpits mehr geben. Irgendwann wird man mal die Umstellung machen müssen, ja, das ist richtig. Ja. Warum das jetzt so 2008 oder so, denke ich mal, war es tatsächlich so, dass man eine Flottengleichheit haben wollte, ne, zu dem Zeitpunkt. Das eben das Standardmodell war und das Glascockpit war eben das optionale Sondermodell oder die Zusatzoption. Ja. Aber heute ist es andersrum. Heute ist Glascockpit Standard und das wäre jetzt quasi ein extra. Ja. Wie oft tauscht ihr denn den Hubschrauber, wenn der irgendwie hier bei der Wartung ist oder so? Also wie oft habt ihr einen anderen als euren Standard-Heli quasi? Also einen Standard-Heli auf der Station haben wir gar nicht. Das Muster schon. Also wir haben immer das gleiche Muster hier. Aber im Normfall ist es so, dass die alle 500 Stunden eine große Kontrolle haben, zu der die in die Werft überführt werden müssen. Das heißt, es ist vielleicht dann einmal im Jahr, dass wir eine andere Maschine bekommen. Und die bleibt dann aber bis zur nächsten großen Kontrolle üblicherweise am Standort. Die ganzen anderen Kontrollen, 50-Stunden-Kontrollen, 100-Stunden-Kontrollen werden hier im Hangar durchgeführt. Das heißt, ihr habt dann auch eigenes Wartungspersonal und auch eine eigene Werft demnach? Wir haben eine eigene große Werft in Rhein-Münster. Und wir haben aber auch quasi Werkstattfahrzeuge, die in der Republik unterwegs sind und von Station zu Station reisen, um diese Inspektionen oder diese Wartungsintervalle einzuhalten und durchzuführen auf den Stationen, ja. Aber klar, wenn ihr dann den Hubschrauber regelmäßig wechselt, dann macht eine Standardisierung natürlich ja absolut Sinn, ne, was die Instrumente angeht, ne? Das ist richtig. Das, wie gesagt, wir werden nicht drum herum kommen, irgendwann umzustellen auf diese anderen Cockpits, weil es diese Instrumenten-Cockpits halt nicht mehr geben wird. Aber damals war das halt noch nicht so. 2008 war das noch kein Thema. Ja. Das wird in Zukunft ein Thema. Hast du da eine Präferenz? Bist du mal mit Glas geflogen? Hast du da eine Meinung dazu? Ich kenne es jetzt mittlerweile aus dem Simulator. Wir machen ja einen Teil unserer Checkflüge im Simulator. Der Simulator ist mittlerweile auch umgestellt auf Glascockpit. Ist eine tolle Sache, man muss sich dran gewöhnen, aber es ist eine tolle, übersichtliche Sache. Man kann viel damit rumspielen. Ja, also man kann viele Dinge aufschalten, viel hin und her schalten. Es ist schön übersichtlich, aber gewöhnungsbedürftig. Aber klar, das ist halt alles, was neu ist. Ja. Jetzt generell von der Instrumentierung her, ihr habt hier kein Radar, Wetterradar oder irgendwelche solchen Sachen drin? Nee, Wetterradar haben wir keins. Wir haben aber sonst eine komplette Instrumentierung. Wir können Funkfeuer anfliegen, wir können ILS fliegen. Die Maschinen sind nicht IFA zugelassen, aber sind dafür ausgerüstet, sie können es fliegen. Also von der Ausrüstung her, von der Instrumentierung her könnten wir es, aber sie sind nicht zugelassen als solche. Also man kann es, aber darf es nicht. Ja, so ist es. Genau. weil wir auch IFA, also instrumentenflugmäßig in unserem Geschäft nichts mit anfangen können. Mit IFA kann ich halt von Stuttgart nach Frankfurt fliegen, aber nicht von Lehrenberg nach Sindelfingen. Dann nützt mir das nichts. Ja. Und ihr, wo du es gerade ansprichst, ihr macht hier vor allem Primärrettung. Das heißt, ihr macht keine Intensivtransportverlegung. Wir machen auch Intensivtransporte, aber auch nur dann, wenn die verfügbaren ITHs, also die Intensivtransporthubschrauber, alle unterwegs sind und eine gewisse Dringlichkeit, eine medizinische Dringlichkeit für die Verlegung anliegt, dann machen wir das auch. Aber üblicherweise machen wir halt das Primärgeschäft, also dass wir halt direkt zum Patienten fliegen. Jetzt seid ihr hier ja direkt an dem Krankenhaus in Leonberg. In wie viel Prozent eurer Einsätze ungefähr liefert ihr den Patienten auch hier in Leonberg ein, versus ihr seid hier halt stationiert und fliegt denn irgendwo anders hin? Also in der Regel ist es so, dass wir den Patienten in dem Landkreis belassen, in dem wir gerade unterwegs sind. Wenn wir in Heilbronn sind, bringen wir den Patienten nach Heilbronn. Wenn wir in Ludwigsburg sind, nach Ludwigsburg im Krankenhaus. Und im Landkreis Böblingen, wo wir uns hier befinden, es ist so, dass die meisten Patienten nach Sindelfingen geflogen werden, weil da die ganzen Kapazitäten, was zum Beispiel Herzerkrankung oder Koronarerkrankung angeht, vorhanden sind. Es ist relativ selten, dass wir Patienten mit nach Leonberg nehmen. Okay, das heißt, ihr habt hier halt sozusagen eure Heimatstation, aber nicht sozusagen euer Heimatkrankenhaus. So kann man sagen. Ja, wie gesagt, wir versuchen, die Patienten immer ins nächst geeignete Krankenhaus zu bringen. Wenn das in dem Landkreis nicht möglich ist, klar, dann fliegen wir auch im Landkreis in größere Häuser. Aber Leonberg ist ein kleineres Krankenhaus. Die haben eine Unfallchirurgie hier, da kann man mal einen gebrochenen Unterarm hinbringen, aber alles andere, internistische Notfälle, Herzgeschichten, Schlaganfallgeschichten, gehen alle nach Sindelfingen. Okay. Und letzte Frage, Umkreis sind so die üblichen ungefähr, habe ich gelesen, 70 Kilometer ungefähr? Ja, 50 bis 60 Kilometer kann man sagen, ja. Ergibt sich im Prinzip immer so ein bisschen durch die Nachbarhubschrauber. Ja. Richtung Westen haben wir den Karlsruher, der ist relativ nah dran. Da ist ungefähr Pforzheim die Grenze. In die andere Richtung, Richtung Nordosten, da ist der nächste Hubschrauber ist in Würzburg oder in Nürnberg. Also da haben wir, das ist also kein kreisrunder Kreis. Und es sind auch keine starren Grenzen, in denen wir uns bewegen, sondern das ist so das Einsatzgebiet, in dem wir operieren. Heißt aber nicht, dass wir auch in das Karlsruhe-Gebiet reinfliegen oder in das Ulmer-Gebiet oder umgekehrt Ulmer hier bei uns rettet, wenn es der Bedarf so hergibt. Ja. Seid ihr auch gelegentlich mal ausgelastet und dann muss halt ein anderer her. Oder umgekehrt, dass im Schwarzwald ein Notfall ist, der Karlsruhe unterwegs ist und wir dann in die Richtung fliegen. Das sind also keine starren Grenzen oder Mauern, sondern das ist nur so, ja, das sich natürlich ergebende Einsatzgebiet. Aber das sind so etwa 50, 60, 70 Kilometer um den Standort herum. Du wolltest noch ein paar Sachen zum Rotorsystem sagen. Der ist also gelenklos und lagerlos. Das heißt, die Rotorblätter oder die Kräfte, die entstehenden Kräfte am Rotorblatt, werden durch das Blatt selber kompensiert. Das erreicht man dadurch, dass die Blätter komplett aus Kunststoff gefertigt sind. Und auch die Blattanstellung, also die Blattverstellung, wird das Blatt in sich verbogen. Es sind also keine Lager mehr da, in denen sich das Blatt rotieren könnte, sondern das Blatt wird in sich verbogen. Und das ist das Besondere. Der Vorteil dadurch, es sind viel, viel weniger Teile verbaut. Dadurch spart man Gewicht und eben auch Wartungs- und Instandhaltungskosten. Ja. Das ist wahrscheinlich vielen Hörern auch nicht ganz klar, aber diese ganzen Getriebe und Gelenke bei klassischen Hubschraubern sind schweineteuer in der Wartung. Also da gehen die Turbine natürlich, aber dann eben genau diese ganzen Gelenke, Ansteuerungen, Getriebe. Ja, also alles, was alle beweglichen Teile verschleißen halt irgendwann mal. Ob das Triebwerk ist, ein Triebwerk verschleißt wie eine Bremsscheibe auch. Nach einer gewissen Laufzeit sind die einfach die Triebwerksschäufelchen durch Luftverschmutzung nutzen die ab wie eine Bremsscheibe. Die muss man halt nach einer gewissen Zeit muss man die rausbauen, die Triebwerke, werden die General überholt und dann kann man sie wieder weiterfliegen. So ist es mit anderen beweglichen Teilen auch. Also Gelenke und Kugellager, die verschleißen einfach und müssen nach einer gewissen Zeit ausgetauscht werden oder sind verschlissen. Und wenn man das irgendwo einsparen kann oder wenn man darauf verzichten kann, wie jetzt bei diesem Rotorsystem, dann hat man diesen Verschleiß einfach nicht mehr und spart dadurch eben einen Haufen Kosten, also Gewicht und Kosten und dann am Ende auch Geld. Ja, soweit das Gespräch mit Michael. Bevor ich dann, wie gesagt, die Gelegenheit hatte, mit den anderen zu sprechen, hat es gepiept und wir mussten los. Der Einsatz war dann tatsächlich direkt ums Eck im Nachbardorf. Wir hatten eine Flugzeit von, weiß ich nicht, 2 Minuten vielleicht. Die Straße war vor dem Abflug bekannt, die kam per SMS in diesem Fall an Thomas und trotzdem hat Thomas dann während dem sehr kurzen Flug per BOS-Funk mit der Leitstelle abgesprochen und hat dann da eben erfahren, dass ein 283, also ein Rettungs- und Transportwagen, schon vor Ort ist. Kein Notarzt, der kommt ja eben jetzt hier per Hubschrauber. Und außerdem hat er erfahren, dass es ein Verdacht auf Herzinfarkt vorliegt. So, wir sind da. Genau. Das war die Stimme von Michael. Wo geht's nach Rüdesheim? Und das war jetzt Pavel. Gebersheim, Rüdesheim, so weit fliegen wir nicht. Wo ist das? Hinter der Kirche, ja. Da gibt's doch so Wiesen. Also der RTW ist schon und, da, sagst du? Ja, der RTW ist dort. Und zur Straße ist jetzt gleich auch in die Richtung parallel zur... Und da und raus, ja. Ja, genau. Also hier sprechen sich jetzt gerade Thomas und Michael ab, um quasi den Landeplatz zu finden. Vielleicht steht da der RTW. Ja, genau. Ich mach da dann den Heiner rein. Yep. So. Kirchturm, ja. Hier direkt in den RTW auf die Wiese, gell? Alles klar. Das ist ja praktisch. Oder ich bleib ein bisschen weiter hier vorne, dann, dass hier was wegfliegt. Da gab es halt eine Straße und ein paar Bäume und eine kleine Hütte, daher der Kommentar. Oh, auf meiner Seite passt. Okay, gut. Okay, könnt ihr raus. Das war jetzt Michael direkt nach der Landung, der quasi den beiden anderen quasi erlaubt, den Hubschrauber zu verlassen. Die Situation ist quasi safe. Ja, und damit ist der erste sehr kurze Flug auch schon vorbei. Der Hubschrauber läuft runter, Rotor kommt zum Stillstand und wir in diesem Fall, Michael und ich, warten halt jetzt auf der Wiese, bis Thomas und Pavel wieder zurückkommen. Und da habe ich die Gelegenheit genutzt und noch ein paar Fragen gestellt. Wir sind jetzt hier auf einer schönen Wiese gelandet, das ist ein unproblematischer Landeplatz, oder? Ja, ja. Die suchen uns ja so aus, dass sie unproblematisch sind. Ja gut, aber ich meine, es kann trotzdem mal mehr oder weniger interessant werden, oder? Ja, aber letztendlich liegt es ja an uns. Wir wählen selber den Platz aus und müssen da auch die Risiken einschätzen. Und da können wir es uns schwer machen und einfach machen, ne? Ja klar, aber hier ist es halt wirklich so, dass das Haus direkt am Ortsrand an der Wiese... Genau, hier ist es ganz einfach. Aber es kommt auch gelegentlich vor, dass man eben... dass die Medizincrew dann sich nochmal ein Auto schnappen muss oder ein paar Meter laufen muss. Ist nicht mal immer gesagt, dass wir direkt neben dem Patienten landen können. Ne? Das geht eben, das meinte ich eben. Ja. Die Kombination aus Nähe zum Patient und praktisch halt der Wiese. Wir versuchen natürlich immer so nah wie möglich am Patienten zu landen, ist ja klar, um so schnell wie möglich da zu sein. Aber erste Priorität haben wir die Flugsicherheit. Wir wollen natürlich keine Risiken eingehen, wir wollen nichts zerstören, wir wollen uns nicht kaputt machen. Und der Notarzt kann dem Patienten nur dann helfen, wenn er auch wirklich auch noch... gesund ankommt. Gell? Also wir gehen da keine Risiken ein, wie das vielleicht viele Leute denken oder wie sie es aus dem Fernsehen kennen, dass wir irgendwie Harakiri-Sachen machen, das gibt es uns nicht. Sorry übrigens für das Gerumpel, das sind die Windgeräusche. Ich habe leider für das H6N, das ich neu bekommen habe, noch keine Dead Cat oder Dead Kitten, also so ein Windhammer. Wissen wir schon, was das medizinische Problem ist, wo wir dann hinfliegen? Noch nicht, wir wissen nur das, was vermutet ist. Also wir haben eine Anfangsdiagnose und der Arzt entscheidet dann nachher, wenn er sich selber das Ganze in Augenschein genommen hat, welches Krankenhaus wir dann anfliegen. Ja, im Anschluss wird Pavel gleich erzählen, was tatsächlich die medizinische Situation war. Aber um mal kurz vorwegzugreifen, es wurde halt entschieden, dass der Patient per RTW, der ja auch schon vor Ort war, ins Leonberger Krankenhaus gebracht würde. Und deshalb, oder die beiden, Thomas und Pavel, sind dann eben auch mit dem Rettungswagen gefahren. Und damit war für mich praktischerweise ein Sitzplatz vorne im Hubschrauber frei und ich konnte dann mit Michael den Hubschrauber zurück nach Leonberg fliegen. Das war natürlich schön. Sieht man natürlich schon besser als hinten. Wir haben dann dort in Leonberg an der Station die beiden wieder getroffen und ich habe dann mit Pavel und mit Thomas kurz geredet. Ja, hallo, mein Name ist Pavel Kresek. Ich bin Notarzt auf dem Hubschrauber hier, bin von Beruf auf Anästhesist und arbeite hier circa 2 bis 3 Mal im Monat auf dem Hubschrauber. Und in welchem Krankenhaus bist du sonst hauptamtlich tätig sozusagen? In Ludwigsburg. Das heißt, das Ludwigsburger Krankenhaus stattet nicht nur den Kornwestheimer Hubschrauber aus mit Ärzten, sondern auch zumindest teilweise den hier. Nicht ganz richtig. Ich bin hier als Freelancer. Das hat jetzt nichts mit dem Ludwigsburger Krankenhaus zu tun. Okay, alles klar. Das heißt, du machst es quasi zum Spaß. Genau, ja. Weil ich eine Bindung zu Leonberg habe, weil ich hier aufgewachsen bin und in Leonberg beim Rettungsdienst angefangen habe. Und deswegen habe ich eine Bindung hier zu diesem Krankenhaus und zu der Station. Okay, wunderbar. Und wir sind jetzt gerade zurückgekommen vom Einsatz im Nachbardorf. Um was ging es da, soweit du das aus Patientendatenschutz sagen darfst? Ja, das kann ich sagen. Das ging um einen 63-jährigen Herrn, der Bauchschmerzen seit heute Nacht bekommen hat und sich nicht wohlgefühlt hat dabei und da in der Vorgeschichte schon Herzprobleme gehabt hatte, ist man oder kann man das nicht ganz ausschließen, dass da sowas auch vom Herzen kommen kann. Und der Sache sind wir jetzt nachgegangen. Man konnte jetzt nichts akut feststellen, aber man muss solche Fälle auf jeden Fall ernst nehmen und wir haben ihn auch mit in die Klinik genommen, das zur weiteren Abklärung. In dem Fall war es aber so, dass der Patient mit dem RTW, der schon vor Ort war, in die Klinik gefahren ist und nicht mit dem Hubschrauber. Wie kam es zu der Entscheidung? Das ist richtig. Und zwar, das ist so, dass erstens aufgrund der Nähe des Krankenhauses, also wir sind hier 3 Kilometer entfernt, von dem her ist es sicherlich der kleinere Aufwand, den Patienten in den Rettungswagen zu verladen und die 5 Minuten zu fahren, als jetzt mit dem Hubschrauber. Man weiß auch nie, wie es den Patienten im Verlauf geht. Es kann auch mal sein, dass ein Patient, dass es ihm im Verlauf schlechter geht und dass man dann unterwegs im Hubschrauber nicht die Möglichkeit hat, ihn so adäquat zu behandeln wie in einem Rettungswagen. Da kann man jederzeit anhalten und da kann man adäquat behandeln. Im Hubschrauber kann man das nicht tun. In dem Fall ist es sicherlich die klügere Entscheidung, mit dem Rettungswagen zu fahren. Man kann sozusagen sagen, es ging in dem Fall mehr um die Versorgungsmöglichkeiten und weniger um die Zeit, weil die in beiden Fällen nur ein paar Minuten waren. Genau, in beiden Fällen spielt es keine Rolle, weil mit dem Hubschrauber das Umladen ist ja auch eine gewisse Zeit, was in Anspruch nimmt. Und deshalb ist es auf jeden Fall angenehmer zu arbeiten in einem Rettungswagen. Im Hubschrauber kann man nicht mehr arbeiten. Wenn jemand eingeladen ist und verpackt ist sozusagen, dann gibt es nur noch Fliegen. Wenn da irgendwie was... Beobachten. Wir haben natürlich einen Monitor, wir können alle Vitalfunktionen beobachten. Wir können auch Blickkontakt mit dem Patienten haben. Aber wenn etwas sein sollte, müssten wir zwischenlanden. Also ihr habt schon das Equipment dabei, aber habt einfach nicht den Platz, während der Hubschrauber fliegt, irgendwas Nennenswertes zu tun. Genau, der Platz fehlt und die Kommunikation fehlt, weil wir verstehen uns ja. Der Patient hört uns nicht und wir hören ihn nicht. Und er hat kein Intercom. Genau. Okay, alles klar. Gut, Dankeschön. Bitte. Mein Name ist Thomas Offenhäuser. Ich arbeite hier auf dem Christoph 41 als HCM. Das heißt, es ist eine Art Notfallsanitäter, der auch auf dem Hubschrauber arbeitet und quasi das Bindeglied zwischen Cockpit und Medizin herstellt. Das heißt, im Gegensatz zum Arzt bist du hier auch Fulltime auf der Station und nicht nur in Anführungszeichen ein paar Tage im Monat als Diensthabender. Ja, das ist so korrekt. Ich bin hier vollwertiges Mitglied. Ich bin auch nicht nur Medizin, sondern ich bin auch Cockpit-Crew im Sinne des Gesetzes. Knüppel hast du aber keinen. Das heißt, du übernimmst navigatorische oder gegebenenfalls Funkaufgaben, aber das Fliegen selber darf nur der Pilot oder wie auch immer. So ist es richtig, ja. Wir machen Navigation, wir haben auch jedes Jahr Schulungen in Technik, Wetterkunde und so weiter, Funktechnik und so weiter. Also im Cockpit kennen wir uns quasi aus wie der Pilot auch, nur dass wir nicht fliegen. Wie kamst du dazu? Hattest du schon immer eine Affinität zum Fliegen oder kommst du mehr aus der medizinischen Richtung? Wie bist du hier zum Job gekommen? Ja, ganz einfach. Ich bin eigentlich Elektroniker von Beruf, habe dann einen Zivildienst begonnen. Das war 1980 und habe dann beim DRK angefangen. Und dort hat man mich dann gefragt, ob ich das nicht machen wollte hier. Ja, wie gesagt, das schaue ich mir an, mir es gefällt. Und das war okay. Und mittlerweile gehöre ich jetzt zur Stammbesatzung mit 25 Jahren hier. Okay. Mein Bruder hat es genauso gemacht. Er hat Elektriker gelernt und dann auch Zivildienst und ist jetzt beim DRK in Heidenheim. Nicht auf dem Hubschrauber, aber halt auf dem Rettungswagen. Okay. Cool. Sehr cool. So, dann kleine Pause in der Station und dann nächster Einsatz. Es läuft so, dass Michael mehr oder weniger direkt, wenn der Piepser geht, zum Hubschrauber läuft. direkt einsteigt und die Turbinen anschmeißt. Thomas bleibt noch kurz in der Leitstelle, versucht sich zu erkundigen, wo wir hin müssen. Und der Notarzt Pavel läuft relativ gemütlich zum Hubschrauber, weil er natürlich erstmal ein bisschen später da sein muss, weil ja, wie gesagt, Michael erstmal die Turbinen hochfahren muss. Pavel steckt dann, also der Arzt steckt dann diese Stromversorgung aus, über die wir vorhin geredet haben. Und Thomas bleibt vorm Hubschrauber, beobachtet das Hochlaufen. Und wenn dann die Rotoren alles drehen und rundherum alles frei ist, steigt er auch ein. In der Zwischenzeit bin ich auch eingestiegen und lass Pavel vorbei. Und irgendwann sitzt Pavel dann drin, Thomas sitzt drin und dann fragt eben Michael die Kabine hinten, Pavel in dem Fall, ob alles klar ist. Pavel, was geht? Ja, alles klar. Ja, okay, cool. Wir sind klar. Okay, take off. Ich hab nur zugehört, was der geschwätzt hat. Der nimmt uns am Ortseingang mit. Genau, in diesem Fall sind wir nach Mörklingen geflogen, bei Wälderstadt, auch ein paar Flugminuten weg. Und der 483-1, also der RTW vor Ort, hat initiativ den Christoph 41, also uns, gerufen und hat uns also erklärt, dass er den Doc und Thomas am Ortseingang eben mitnimmt. Wir sollen also da am Ortseingang landen und er fährt die beiden dann ins Dorf zum eigentlichen Einsatzort, wenn man da eben nicht landen kann. Gut, die alte Herkules hat noch hier rundig gegen knallt, aber die kommen wahrscheinlich heute Abend erst wieder. Ja. Wir sind sehen nix. Gestern Abend haben sie auch gesprungen. Im Laufe des Flugs hat dann Thomas noch per Funk auch wieder von der Leitstelle oder vom RTW erfahren, dass der Patient in der Praxis eines Arztes vor Ort ist und der Arzt quasi dann den Rettungsdienst nachgefordert hat und der Patient dort abgeholt wird und dann eben ins Sindelfinger Krankenhaus transportiert wird. Von hier die Straße, da kommt er rein, oder was? Was man da so ganz leise im Hintergrund hört, ist Stuttgart ATIS, also quasi die Wetterinfos vom Stuttgarter Flughafen. Und das ist eben auch auf das Intercom draufgelegt und ist ganz leise gestellt. Aus irgendeinem Grund läuft das immer mit. Können Sie aber da hinten das auf die Wiese stellen, da wo dieses kleine Häuschen, dieses Stromhäuschen da steht. Dann können wir reinlaufen. Du siehst die Leitung, die da drauf zugeht? Ja, die geht ganz knapp dran vorbei. Ja. Hier vorne auf die Wiese? Genau. Wir können da kommt entweder der RTW vorbei oder ich schnapp den Haus. Oder wir laufen, ja. Passt. Okay. Oh, ich ruf dir dann relativ schnell an, dass du weißt, wo du hin musst. Danke fürs Mitnehmen. Gerne. Wiederhören. Ciao. Ja, Michael und ich haben dann auf der Wiese erstmal abgewartet. War gerade irgendwie Schule aus und natürlich viele Kinder vorbeigelaufen, die den Hubschrauber angeguckt haben. Und Michael hat ihn sozusagen bewacht. Und irgendwann hat dann das Telefon geklingelt. Pavel hat angerufen oder Thomas, ich weiß es nicht, und hat verkündet, dass der Patient per RTW ins Sindelfinger Krankenhaus transportiert wird. Und wir also mit dem Hubschrauber auch da hinkommen sollen, um dann Thomas und Pavel wieder abzuholen. Idee ist eben, dass der Hubschrauber möglichst schnell wieder einsatzbereit wird. Und deshalb holt man eben das Medical Team per Hubschrauber ab und was weiß ich, lässt ihn nicht ein Taxi nehmen. Ja? Das heißt, wir sind dann Sindelfinger Krankenhaus geflogen, da auf dem Dach gelandet und sind dann da im Krankenhaus halt rumgestanden, sind runtergelaufen in die Notaufnahme und haben gewartet, bis die dann da aufgetaucht sind. Für mich natürlich wieder toll, weil ich konnte wieder vorne mitfliegen. Ich habe dann auch ein paar Fragen noch aufgezeichnet, die ich da übers Intercom mit Michael besprochen hatte. So, links ist gut, alles klar und take off. So, und jetzt kommt eben so ein Rückwärtsstart, wie Michael das vorher erklärt hat. So, bis zu diesem Punkt können wir jetzt wieder zurückkehren. Ja. Jetzt sind wir hoch genug, dass wir durchstarten können. Durchstarten also heißt einfach mit einem Triebwerk können wir jetzt Fahrt aufnehmen und durchstarten. Ja. Also wir sind aber immer auf der sicheren Seite. Ne? Wir sind nie in einer Flugphase, wo wir nicht wissen, was wir zu tun hätten. Also wir sind entweder kehren wir zurück oder wir starten durch. Und das reicht mit einem Triebwerk immer locker aus, ja. An der Stelle Böbling, der Christoph 41, kommen. Hier meldet sich Michael jetzt bei der Leitstelle, nicht bei der Flugsicherung, sondern bei der Rettungsleitstelle. 41 in Märklin gestartet zur Crewübernahme nach Sindelfingen. Wieso fährt unser Arzt Krankenwagen mit? War da jetzt kein separater Notarzt da, sondern nur der Transporter? Der Rettungswagen hat ja keinen Notarzt an Bord. Nein, es gibt ja mal Rettungswagen, die über das Land verteilt sind und je nach Notfall muss ein Notarzt dazu zusätzlich zum Rettungswagen eingebracht werden. Okay. Und dieser Notarzt fährt entweder mit dem Auto oder mit dem Hubschrauber. Okay. Und man braucht ja nicht für jeden Einsatz einen Notarzt. Das meiste können die Rettungswagen oder die Assistenten selber erledigen. Okay. Nur wenn eben zusätzlich Notarzt gebraucht wird, dann stößt er halt dazu. Das ist dieses System. Und dann kann der Notarzt gegebenenfalls in den RTW mit einsteigen, mitfahren. Oder wir können auch den Patienten transportieren. Aber die Fahrzeit jetzt nicht, das ist ein- und umladen und dauert auch immer 10 Minuten, bis der Patient in der Hubschrauber liegt. Und gerade bei kardialen Geschichten käme dann auch die Aufregung dazu für den Patienten vielleicht, dass er jetzt Hubschrauber fliegen muss, ist dann eher kontraindiziert. Das ist nicht gut für die Herzpatienten. Da transportieren wir dann lieber mit dem RTW. Ne? Die Fliegerei ist für den Segelflieger wirklich interessant übrigens, weil wir fliegen hier echt niedrig, 150, 200 Meter Höhe. Und das ist eine wirklich ungewohnte Perspektive, weil Segelflieger ja tendenziell versuchen, oben zu bleiben, höher zu fliegen, weil niedrig ist immer Stress. Insofern war das echt ganz spannend und spaßig für mich. Der Grund, warum ihr übrigens nichts von dem Funk, von dem BOS-Funk hört, nichts von der Leitstelle, nichts von den Krankenwagen, ist, dass es tatsächlich nicht erlaubt ist, das aufzunehmen. Das ist unwitzig. Deswegen haben wir das eben auch nicht aufgezeichnet, sondern nur die Gespräche im Hubschrauber beziehungsweise auch die mit der Flugsicherung. Das war nachher eine Sache. Das heißt, dass ihr hört hier keinen Behördenfunk. Deshalb erzähle ich euch eben immer, was da passiert ist. Ich habe mir entsprechende Notizen gemacht während dem Flug. Jetzt auf dem Dach? Das ist ein Dach in der Plätze, ja. Okay. Leiche der Böbeling, der Christoph 41 zur Landung in Sindelfingen. Sind so Dachlandungen irgendwie schwieriger mit Wind und Verwirbelung und tralala? Ja, die hat man überall, die Verwirbelung. Also die hat man auch am Boden, ne? Ja, am Dach ja sogar weniger, weil man hier mal relativ ungestörte Anströmung hat. Wenn er jetzt von da hinten kommt, der Wind, dann hat man natürlich schon Verwirbelung. Aber die hat man am Boden auch, also das ist nichts anderes. Also nicht irgendwie allgemein schwieriger. Ich habe festgestellt, dass ein wesentlicher Bestandteil des Berufsbildes des Rettungshubschrauberpiloten auch das Warten darstellt. Also das Warten in der Leitstelle auf den Einsatz, wobei da gibt es natürlich immer irgendwas zu tun. Verwaltungsaufgaben, Crew-Scheduling, Thomas hat irgendwelche Pakete mit Medizin bekommen. Da gibt es immer was zu tun. Aber eben auch dann im Krankenhaus wartet Michael jetzt eben auf Thomas und Pavel, bis sie dann mit dem RTW ankommen und den Patienten übergeben. Michael hat so im Spaß gemeint, eine seiner Aufgaben sei dann eben auch die beiden Mediziner anzutreiben, dass die da eben in die Pötte kommen und dass sie eben wieder weiter können, um dann wieder, wie vorhin schon erwähnt, einsatzklar zu werden. Ich habe mich da dann noch ein bisschen mit Michael unterhalten, weil mir eben aufgefallen ist, dass jetzt beide Einsätze eigentlich keine klassischen, ja so der klassische Unfall auf der Autobahn, ja, wo man den Patient wirklich akut chirurgisch versorgen muss. Und wir haben auch in beiden Fällen und wie sich herausstellen würde in allen 4 Einsätzen am heutigen Tag den Patienten im Hubschrauber nicht mitgenommen. Und es ist tatsächlich so, hat Michael dann erzählt, dass die große Mehrheit der Einsätze heutzutage tatsächlich Hausnotfälle sind. So die klassischen Autobahnnotfälle gibt es weniger und das hängt eben auch damit zusammen, dass die Autos besser werden und einfach generell weniger schwere Verkehrsunfälle passieren. Auch die Unfälle im betrieblichen Umfeld werden geringer oder weniger durch bessere Arbeitssicherheitsmaßnahmen. Und auf der anderen Seite werden die Leute immer älter und dadurch nehmen eben die Hausnotfälle gerade eben auch im kardiologischen Bereich zu. Er hat auch noch gemeint, dass bestimmte Unfälle auch sehr stark saisonabhängig sind. Im Sommer gibt es natürlich mehr Sportunfälle, im Winter natürlich in den Bergen auch, aber hier eben nicht so. Im Sommer gibt es dann die Motorrad- und die Fahrradunfälle. Die Kirschbaumsaison ist klar erkennbar, wenn Leute von der Leiter fallen. Also übers Jahr ändern sich da auch die typischen Einsatzbilder. Aber nichtsdestotrotz, die klassischen Notfälle, Hubschrauber landet auf der Autobahn, sind durchaus selten oder seltener. Auch hat sich aufgrund der Umstrukturierung der Rettungsdienste in Baden-Württemberg das Einsatzgebiet auch deutlich stärker lokalisiert. Also er hat gemeint, früher waren sie einmal pro Woche in der Heilbronner Gegend, jetzt ist das noch einmal im Monat, also deutlich seltener. Also da sieht man schon auch, wie sich da die Dinge über die Zeit verändern und wie das dann eben auch für die Einsätze der Hubschrauber Auswirkungen hat. Übrigens gelten natürlich die Landeplätze an Krankenhäusern auch als Flugplätze und da muss wie überall ein Hauptflugbuch geführt werden und deshalb hat jetzt zum Beispiel in Sindelfingen Michael nach der Landung die Landung in der Startklatte, die da rumlag, eben entsprechend eingetragen und das dann auch wieder beim Abflug uns wieder den Start vermeldet. Später im Böblinger Krankenhaus liegt da eine entsprechende Klatte an der Rezeption aus und da sind wir dann eben da hingelaufen und haben uns da, oder er hat uns da eingetragen. Ja, wir haben dann irgendwann Thomas und Pavel wieder eingesammelt und sind dann heimgeflogen. Kabine ist gesichert. Super Kabine. Und Takeoff. Ja. Jetzt müssen wir ein bisschen HMH machen, wenn wir zurückkommen, oder? Ja. Der Tagesablauf stimmt wieder. Achtet mir. Ja, danke. Ja. Das ist ein geiler Tag heute und wir schaffen. Ja. Ja, letzte Woche Samstag war es bei uns auch schon so. Da konntest du auch schon draußen sitzen in der Sonne im T-Shirt, war es richtig warm. Da war es mal 10 Grad oder so. Ja, genau. Und jetzt kannst du, obwohl es auf der Terrasse da ist, auch windstill. Da kannst du das machen wir jetzt noch. Ja, das machen wir jetzt. Guck mal, was das für geile Wolken sind. Da kurz Erzählerkommentar eines Segelfliegers. Es war Mitte Februar und es, oder Ende Februar und es standen echt wunderschöne Kumulanten und Wolkenstraßen da. Da hätte man auch schön segelfliegen können. Ja, nach ein bisschen weiterem Smalltalk beim Heimflug sind wir dann gelandet und ich habe Pavel wieder kurz interviewt zum medizinischen Hintergrund des Einsatzes. Also dieser Patient hatte einen akuten Herzinfarkt. Er ist heute Morgen noch mit seiner Frau alleine in die Praxis gekommen, in die Hausarztpraxis, wo er sich mit diesen Beschwerden vorgestellt hat. Der Hausarzt hat uns richtigerweise nachgefordert, weil er diesen Infarkt gesehen hat. Und wir haben den Patienten dann schnellstmöglich auf dem Bodenweg ins nächste geeignete Krankenhaus gebracht. Das bedeutet, es muss ein Krankenhaus sein mit einer Möglichkeit zum Herzkatheter. In dem Fall war es auch wichtig, dass wir den mit bodengebunden transportiert haben, weil der Patient erstens sehr, sehr dick war, groß war. Das wäre wahrscheinlich sehr knapp gewesen mit dem Hubschrauber, ihn da überhaupt reinzubekommen. Und das Zweite ist, dass solche Patienten auch gerne, wenn sie einen frischen, akuten Herzinfarkt haben, auch gerne mal zu Herzrhythmusstörungen neigen. Und das ist eben dieser Fall, wo man gerne den Patienten einfach beobachten kann und auch handeln kann. Das kann man im Hubschrauber eventuell nicht machen. Also das ist so ein Fall, wo man gerne solche Patienten im Auto transportiert, wo man auch sofort anhalten kann und irgendwie handeln kann. Das heißt, in dem Fall war der Rettungswagen bodengebunden schon dort und der Hubschrauber war eigentlich der Notarztzubringer. Kann man das so sagen? Nicht ganz, weil der Hausarzt hat einen Notarzt und Rettungswagen angefordert. Der Rettungswagen kam etwas später an als wir, weil er natürlich einen längeren Anfahrtsweg hatte. Aber letztendlich hat er uns beide gleichzeitig alarmiert. Aber er hat keinen bodengebundenen Notarzt auch noch bekommen, sondern der Notarzt war schon nur du über den Hubschrauber. Das war ich, genau. Und wie das jetzt gelaufen ist, das war wahrscheinlich aus dem Grund, weil wir das schnellste Transportmittel sind, weil nämlich diese, das sind ja von hier ca. 13, 14 Kilometer zu fahren. Da müsste der Notarzt von hier, wer hätte auch einen Anfahrtsweg von ca. 15 bis 20 Minuten wahrscheinlich. Und der Patient ist jetzt auch im Krankenhaus direkt dann an den Herzkatheter reingekommen? Der Patient ist sofort, die haben das EKG gesehen, das wollen die immer sehen. Und wenn das EKG ganz klare Zeichen für einen Herzinfarkt hat, und das hat es in dem Fall gegeben, dann geht der Patient direkt in den Herzkatheter. Jetzt wird es den meisten wahrscheinlich so gehen wie mir, dass sie den Begriff Herzkatheter zwar kennen, aber mehr nicht. Willst du da noch kurz erzählen, um was da passiert? Herzkatheter ist im Prinzip eine Kontrastmitteluntersuchung der Herzkranzgefäße, wo über die Leiste mit einem dünnen Katheter bis ins Herz vorgegangen wird und dort dann selektiv die Herzkranzgefäße darstellen kann mit einem Kontrastmittel. Und dann sieht man ganz genau, welches Gefäß betroffen ist, wie stark, wo es betroffen ist. Und man kann direkt auf dem gleichen Weg das Gefäß wieder eröffnen, entweder mit einem Ballon oder mit einem Stent, also mit einer Schiene, damit das Gefäß weiter offen gehalten bleibt. Aber da wird jetzt in diesem Zusammenhang wird quasi, wenn man so will, das Symptom behandelt, das Gefäß wird wieder geöffnet. Die Frage, ob man dann operativ am Herz was machen muss, ist dann nachgelagert. Das hängt meistens dann auch von der Lokalisation dieser Enge im Gefäß ab, ob das technisch möglich ist, mit einem Katheter das zu versorgen, oder ob das operativ dann eben mit einer Operation, mit einem Bypass gemacht werden muss. Das sehen die Untersucher bei dieser Untersuchung. So, das war Einsatz Nummer 2. Als wir dann zu Hause waren, haben wir dann alle die in Anführungszeichen Drohung wahrgemacht und haben erstmal was gegessen. Ich hatte mir in Sindelfingen in dem Krankenhaus im dortigen Bäcker oder wie auch immer, Kaffee, eine Brezel geholt, weil ich nämlich völlig vergessen hatte, mir morgens was mitzubringen, vor lauter pünktlich da sein und so. Nach einer Weile ging der Alarm dann wieder. Bei dem Einsatz habe ich dann übrigens mal noch die Umgebungsgeräusche im Hubschrauber auch aufgezeichnet. Gibt noch ein bisschen mehr Ambiente. Du hast den schon reingeholt, oder? Ja, zweimal gekommen. Einmal von der Leitstelle und einmal von dir. Dann. Wir hauen gleich wieder ab, das ist ACS. Ja. Der Kommentar war hier gerade, dass wir den Hubschrauber gar nicht abstellen, sondern einfach Thomas und Pavel absetzen und dann direkt weiterfliegen. Über Funk wurde dem RTW vor Ort gerade mitgeteilt, dass der Patient vor kurzem im Herzkatheter war und Atemnot hatte und dass eben Christoph 41 kommt und den Notarzt bringt. Naja, dann lande ich wieder da auf der Wiese und könnte ein bisschen da reinlaufen. Genau. Haben wir schon eingeladen, oder? Nö. Aber Markus, du bleibst sitzen, wir fliegen gleich weiter nach Sindelfingen, gell? Ja. Markus, Mikro ein bisschen näher an den Mund zum Sprechen. Ich glaube, der kann gar nicht sprechen, weil er sein Gerät eingebaut hat. Also. So sieht's aus. Kabine hat verstanden. Super Kabine. Danke, Pavel. Also da der Weg, da kommt er dann in das Gebiet rein. Ja. Macht ihr bitte einen Heiner rein? Jupp, danke. Mir ist frei. Na, also Thomas guckt immer mit und sagt Michael, dass das Landefeld frei ist. Wir gehen jetzt davor, ja. So, die beiden sind raus. Ihr hört, die Turbine läuft schon wieder hoch. Wir gehen schon wieder. Und wir fliegen dann wieder an das vertraute Sindelfinger Krankenhaus und landen wieder auf dem Dach. Wir sind der Christoph 41 gelandet. So, auch bei diesem Fall war es wieder eine Herzsache und da war eben vorher schon klar, dass es ans Sindelfinger Krankenhaus gehen würde und es war auch klar, dass es einen bodengebundenen Transport des Patienten geben würde und deshalb konnte Michael eben oder musste den Hubschrauber gar nicht abstellen, sondern konnte direkt nach dem Absetzen sofort weiterfliegen und das ist erstrebenswert, weil bei Turbinen, und die EC-135 hat ja zwei Turbinentriebwerke, jeder Anlassvorgang quasi Geld kostet. Die Triebwerke werden da jedes Mal heiß und kalt und das belastet eben das Triebwerk entsprechend. Generell ist es so, dass bei Hubschraubertriebwerken und auch bei Airliner-Triebwerken, nur da ist es halt nicht so relevant, weil es seltener vorkommt, dass bei Hubschraubertriebwerken die Betriebsdauer relevant ist, bis die nächste Wartung stattfinden muss, aber eben auch die Anzahl der Cycles, also die Anzahl der Anlassvorgänge. Und deshalb versucht man, die eben zu minimieren. Wie gesagt, bei Airlinern kein Problem, einmal starten, 5, 6, 7, 8 Stunden fliegen. Aber hier ist es eben anders. Ich meine, wir haben jetzt an dem Tag insgesamt 6 oder 7 Flüge gemacht, jedes Mal mit Anlassvorgang. Und wenn man sich da eben einen sparen kann, ist das eben direkt Geld wert und senkt letztendlich dann natürlich die Kosten für den Rettungsdienst. Und wir wissen ja alle, dass das Gesundheitswesen durchaus gewisse Herausforderungen hat, was die Kosten angeht. Und daher ist eben der Pilot soweit sinnvoll, auch bestrebt, die Kosten zu minimieren. Und eine Möglichkeit besteht eben darin, das Triebwerk nicht abzustellen und möglichst direkt ohne Unterbrechung weiterzufliegen. Das haben wir hier eben gemacht. Auch hier wieder nach Sindelfingen geflogen, dort runtergelatscht in die Notaufnahme, gewartet, bis Pavel und Thomas den Patienten an das Krankenhaus übergeben hatten und dann wieder nach Hause nach Leonberg. So, alle da? Geht mal los? Ja. Take off. Mal gucken, ob in meinem Termin irgendwas runterfällt. Damit meint Michael Fallschirmspringer und auf dem Weg von Sindelfingen zurück nach Leonberg kommen wir halt direkt am Flugplatz Malmsheim vorbei. Daher die Frage. Ja, das ist aber ein anderer, oder? Ja. Das ist doch ein kleiner Stoppelhopser da, ne? Oder ist das die CH? Das ist die Frage. Kann ich hier nicht sehen, weil das so dunkel aussieht. Aber ja. Ich glaube, das ist hier ein kleiner Stoppelhopser, ne? Ja. Naja, gemeinsame Luftraumbeobachtung der beiden im Cockpit und Diskussion über Hubschraubertypen. Da hinten ist auch nochmal einer. Das ist doch die CH-53. Ja. Ja, zurück in Leonberg. Dann passierte erstmal relativ lange nichts. Eigentlich waren alle schon der Meinung oder Hoffnung, je nachdem, dass der dritte Einsatz der letzte für den Tag war. Der Durchschnitt in Leonberg ist bei 3,5. Das heißt, statistisch könnte noch einer kommen. Ich hatte natürlich gehofft, dass noch einer kommt. Und tatsächlich um kurz vor 6, also kurz vor Betriebsschluss, Sunset war 17.58 Uhr an dem Tag, kam dann tatsächlich nochmal ein Einsatz rein und wir mussten nochmal raus. Stellt sich raus, dass dieser Einsatz insofern ein bisschen besonders war, weil er nach Böblingen ging. Wir mussten am Böblinger Krankenhaus landen und da dann Thomas und Pavel an einem Polizeiauto übergeben, das dann die beiden von uns zum Einsatzort fährt. Und Böblingen liegt in der Stuttgarter Kontrollzone. Das heißt, da gab es dann tatsächlich noch ein klein bisschen Funkverkehr mit Stuttgart Tower. Sind wir fertig? Fertig. Ja, dann. Stefan, was machen wir dort? Das war jetzt die Erkundigung von Thomas bei der Leitstelle, was am Einsatzort zu tun ist. Sprich, es wird erst quasi während dem Flug klar. Und was sich eben rausgestellt hat, ist, dass ein RTW schon vor Ort ist und es braucht eine Schmerzbehandlung. Die Medikamente darf nur ein Arzt vergeben, also wird der Arzt nachgefordert und kommt jetzt per Hubschrauber. Ja, verstanden. Machen wir eine GC-Fahrer wieder zurück. So, machen wir es. Aber ich frage mich trotzdem, warum wir nicht in der Panzerkaserne landen? Mensch, wir können ja in der Panzerkaserne nicht landen. Na, Thomas fragt nach, bekommt die Antwort, dass das aus Sicherheitsgründen nicht geht. Okay, dann gehen wir nach Böbling. Ja. Stuttgart Tower, Christopher Wann, hallo. Christopher Wann, hallo. Christopher Wann is approaching Böbling Hospital and will call you back Friday. Sounds good. Okay. So, gelandet. Jungs, haut rein. Wir warten schnell. Ja. Hintergrund dieses Kommentars von Michael ist, es wird natürlich dunkel und auch wenn, wie wir im Interview vorhin erfahren haben, die Hubschrauber immer auch im Dunkeln noch zurückfliegen dürfen, weil sie ja auf bekanntem Gelände, in Leonberg in dem Fall, landen, ist natürlich trotzdem sinnvoll zu versuchen, nicht allzu viel in der Nacht zu fliegen und daher die Bitte halt zu gucken, dass man zeitnah zurückkommt und man dann halt noch bei möglichst viel Tageslicht in Leonberg wieder landen kann. Für Michael und mich dann die gleiche Routine wie an jedem Krankenhaus: auf Thomas und Pavel warten, nebenher den Hubschrauber, Anführungszeichen, bewachen, ein bisschen beaufsichtigen halt und in der Hauptflugbuch eintragen. Und ja, wir sind dann da halt im Krankenhausfoyer ein bisschen rumgelaufen. War dann auch ganz witzig, weil ich dann da halt in meinen DRF-Klamotten da rumgelatscht bin und dann so eine Mutter mit ihrem Kind zeigt, die Mutter auf mich, sagt dem Kind: Ah, guck mal, der Pilot vom Hubschrauber. Ich habe dann gleich sofort reagiert: Nein, ich habe da nichts damit zu tun. Der da drüben, der da mit der blauen Jacke, der ist zuständig. Sie haben aber Michael dann nicht angesprochen. Micha, hast du eine Taschenlampe dabei? Nee, du? Du musst mit Taschenlampe fliegen jetzt. Was wolltest du? Ich brauche jetzt eine Taschenlampe, dass ich reinkomme. Ja, seid ihr fertig? Ja. Los gehen! Eins fängt an! Damit meint das Triebwerk Nummer 1. Attacke! Attacke! Sabine sitzt! Super, Sabine! Okay. Und Heiner, machen wir noch rein und take off. Yep. Der Heiner, von dem ihr hier redet und von dem vorher auch schon mal die Rede war, steht für High NR, also hohe Drehzahl Rotor, und ist so ein kleiner Leistungsboost für die Turbine bei Start und Landung. Stuttgart Tower, Christopher Vaughan, hallo again. Christopher Vaughan, hallo. Stuttgart Tower, Christopher Vaughan is ready for departure, Böbling Hospital. Request to leave to the north, back to Leonberg. Christopher Vaughan, that is copied and approved, and QNH now 1019er. Roger, 1019er, and approved to proceed for one. Christopher 1, let's see if controls are approved to leave frequency schon abend. Roger, approved to leave, danke ebenfalls, tschüss. Es war übrigens ein ganz schöner Flug, weil es war halt schon dämmerig, abendrot, wirklich schöne Stimmung. Die Leitstelle hat dann auch gefragt, ob sie Licht brauchen am Landeplatz, und Thomas hat es dann bestätigt, also die Leitstelle hat dann quasi das Licht eingeschaltet, dass die bei der Landung auch was sehen. Ja, nach ein paar Minuten waren wir dann wieder über Leonberg. Schöne Weihnachtsbeleuchtung. Und gelandet. Okay. Dankeschön. Okay, ja. Und auf Wiedersehen. Gut, damit wären wir wieder zurück in Leonberg. Damit geht dieser vierte und letzte Einsatz für den Tag zu Ende. Wir lagen sozusagen genau im Schnitt. Michael hat dann den Hubschrauber getankt, hat ein paar Klappen aufgemacht, reingeguckt und dann den Hubschrauber auf seiner beweglichen Plattform in die Halle gefahren, Hallentor zugemacht. Michael hat dann die entsprechenden Daten noch in das entsprechende System am PC eingegeben, wie nach jedem Einsatz. Pavel die medizinischen Daten ergänzt. Und dann haben wir uns eigentlich alle umgezogen, die Rechner runtergefahren, meine Mikrofone aufgeräumt und den Laden dicht gemacht und sind nach Hause gegangen. Und der Tag war damit ganz offiziell zu Ende. So, damit wären wir am Ende dieser Episode. Ich möchte mich dieses Mal besonders ausführlich bedanken. Ich meine, ich bedanke mich ja immer bei meinen Gästen und es gibt auch immer Anlass dazu. Klar, die Gäste nehmen sich Zeit und reden mit mir, ist ja nicht unbedingt selbstverständlich, aber in diesem Fall war es doch was Besonderes. So vergleichbar mit dem Airbus-Mitflug oder dem Besuch auf dem Teleskop in Arizona damals. Dass mir die Fliegerei alles in allem extrem wichtig ist und dass ich schon immer mal, ich meine, man sieht jeden Tag, jeden zweiten Tag ständig irgendwelche Rettungshelis und denkt sich, ja, da wäre es schon cool, mal mitzufliegen und da mal Einblick zu kriegen. Und es ist wirklich, wirklich toll, dass sich das durch Omega Tau machen lässt. Und es kommt auch dazu, dass das ganze Flugplatzumfeld und so eine Rettungsstation ist letztendlich ein Flugplatz von der ganzen Atmosphäre her. Man fühlt sich sofort willkommen, man wird ernst genommen und ich fühle mich da einfach sauwohl. Und insofern waren beide Tage, sowohl der in Ludwigsburg als auch der in Leonberg, waren einfach extrem, extrem cool. Und ich möchte mich da nochmal bei allen bedanken. Besonders eben auch bei Tobias Faut, der dann den Mitflug möglich gemacht hat. Ich weiß nicht, wie schwierig es da als Presse in der Praxis tatsächlich ist, mitzufliegen, aber ist auch egal. Ich fand es klasse, dass es geklappt hat. Also ganz herzlichen Dank nochmal an alle Beteiligten. echt coole Sache. Ja, ich bedanke mich natürlich auch bei euch allen fürs Zuhören. Bitte schön fleißig auf die Webseite gehen und eure Meinung in Form von Kommentaren oder der Sternewertung äußern. Natürlich könnt ihr auch bei Facebook, Google Plus oder Twitter euch entsprechend melden oder mir eine E-Mail oder uns eine E-Mail an feedback@omegataupodcast.net schreiben. Schließen möchte ich mit dem Hinweis, dass die DRF ja ein Verein ist, der unter anderem auch von Spenden lebt. Insofern, wenn ihr vielleicht aufgrund dieser Episode oder eben auch sonst zu der Erkenntnis gekommen seid, dass man das Ganze unterstützen dürfte, dann hat bestimmt niemand was dagegen, wenn ihr das tut. Und ja, da wollte ich euch nur nochmal drauf hinweisen. Gut, das war's. Bis zum nächsten Mal. Bei einer dann mit Sicherheit wieder etwas kürzeren Episode. Bis denne. Ciao. Hier ist Omega Tau. Vielen Dank fürs Anhören dieser Episode. Im Netz findet sich Omega Tau unter omegataupodcast.net. Wir sind außerdem auf Facebook, Google Plus und Twitter jeweils unter dem Namen Omega Tau Podcast. Wir freuen uns auf euer Feedback. Ihr erreicht uns entweder durch Kommentare zu den Episoden auf der Webseite, durch die sozialen Netzwerke oder per Mail unter feedback@omegataupodcast.net. Omega Tau ist ein unabhängiger und nicht kommerzieller Podcast, produziert von Nora Ludewig und Markus Völter. Omega Tau ist lizenziert mit der Creative Commons Lizenz Namensnennung nicht kommerziell, keine Bearbeitung 3.0. Das bedeutet, dass ihr die Episoden beliebig weiterleiten könnt, aber ihr dürft sie nicht kommerziell verwenden und ihr dürft veränderte Versionen nicht verbreiten. Zitate sind natürlich völlig in Ordnung. Außerdem müsst ihr immer omegataupodcast.net als Quelle angeben. Details zur Lizenz finden sich unter creativecommons.org.